Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Für wahr, für wahr. Hallo. Mir deucht, ihr sprechet althergebracht. Ja, genau. Manchmal. Das ist ja schön. So guten Abend, hallo. Ein gutes Unterfangen. Hi. Hallo, wir begrüßen euch am weltweiten Bob Marley Gedenktag. Mhm. Ich denke mal, der Herr braucht keine weitere Vorstellung. Keine Frau, kein Geschrei. Oh ja. Keine Frau, kein Geschrei. Ach so. Naja, der Herr war seiner Zeit weit voraus. Und ja. Gibt ja aber doch Idioten, die behaupten, der würde da sagen, irgendwie die Frau soll nicht weinen oder so. Aber wir Männerhasser, wir Männerhasser, sag ich schon, wir Frauenhasser, wir Gamergater, wir wissen alle, was Bob Marley da gemeint hat. Männer und Frauenhasser, bitte sehr. Ja, wir hassen alle. Nur die Nicht-Binären, die sind von unserem Zorn verschont. Genau. So sieht's aus. Und wir schießen nicht auf Sheriffs. Das ist quasi so mindestens 8D-Schach, was wir hier betreiben. Und Huppi Fluppi, mit deinen Fersenschmerzen können wir dir leider nicht helfen. Wir sind keine Ärzte, wir sind Weltraumaffen. Ja, soweit ich weiß, hat ja der Bob Marley auch komische Gesundheitsvorstellungen gehabt. Der hat Heilkräuter konsumiert, habe ich gelesen. Ja, das auch, aber auch irgendwelche anderen Sachen. Hatte der nicht auch irgendwelche Nachfolgungen von, als er sich irgendwie mal seinen Zeh oder irgendwas irgendwo angestoßen hat und das nicht behandelt hat und so weiter wegen irgendwelchen... Er hat es sehr lange aus religiösen Gründen abgelehnt, ja, das behandeln zu lassen. Und dann ist er nach Deutschland gekommen, an Tegernsee. Aber auch, wir konnten ihm auch nicht helfen. Wir konnten ihm nicht mehr Führung helfen. Ja, macht das schon, oder was hat er sich gedacht, ja? Man munkelt ja, die CIA hätte einen vergifteten Nagel oder etwas bei ihm im Schuh deponiert, um ihn zu entsorgen. Hm. War der so politisch irgendwie relevant? Ja, schon. Ja. Also für Jamaika. Aber okay, ja. Ja, aber was die wahrscheinlich an die Angst, dass er die Jugendlichen halt irgendwie beeinflusst und die dann mit Dreadlocks und ständig irgendwie. Ja, gut, dass zugehauen. Das nicht passiert ist. Ja, Glück gehabt, ne? Ja, genau. Ja, Bob Marley, weltweit ein gefeiertes Phänomen und ja, die Familie schlachtet weiterhin seinen Namen gut aus. Ja. Ist der fünft am besten verdienende tote Künstler des Planeten. Nicht schlecht. Kriegt der eigentlich auch Geld für die Winterolympiade dann? Wer weiß, vielleicht lizenzieren die ja Lieder von dem. Sport. Ne, die jamaikanische Mannschaft hat vielleicht irgendwie als Marschmelodie was von dem und dann müssen die ja Lizenzgebühren zahlen, klar. Deswegen haben die damals auch den Bob-Sport gewählt, die Jamaikaner. Jetzt verstehe ich. Bob Marley. Dann haben sie hinterher herausgefunden, wie Schnee. Okay. Ja. Und die Mountain does snow. More Mountain, more snow. Ja. Ja, die chinesischen Olympischen Spiele haben angefangen und es hat schon sehr viele Kontroversen im Vorfeld gegeben. Diplomaten, die gesagt haben, wir reisen nicht hin. Sportler, die gesagt haben, wir reisen nicht hin. Andere Sportler, die gesagt haben, wir reisen hin, aber dann durften sie nicht. Generell kann man als Tourist ja derzeit nicht nach China reisen, um sich das anzugucken. Deswegen ist es halt ein schöner, in sich geschlossener, hermetisch abgeriegelter Raum. Und natürlich müssen die ganzen Athleten dort sich auch der Infrastruktur des chinesischen Staates bedienen. Unter anderem müssen die halt, ja, um überall im olympischen Dorf und bei allen Veranstaltungen sich auszuweisen, zu bezahlen und so weiter und so fort, müssen die halt diese so eine Olympia-eigene App benutzen. Da sind gleichzeitig auch noch so einige Sachen dran angeschlossen, wie Gesundheitsüberwachung, halt Pulsoximeter teilweise, Herzschlag, die Fitnessdaten sowieso, die örtlichen Daten, wo man sich auffällt und natürlich wird Ton und Bild teilweise, Bild auch übertragen von der App und die chinesische Regierung kann halt quasi alles aufnehmen, mitschneiden, was gesprochen wird von den Teilnehmenden bei den Olympischen Spielen, also quasi alle. Schon eine ziemliche Frechheit, ne? Alle Trainer, alle Olympioniken und die meisten Zuschauer auch, weil es halt sehr wenige Ja, wie gesagt, man kann derzeit nicht nach China reisen, deswegen gibt es sehr wenige inoffizielle Zuschauer. Deswegen ist das ein komplett in sich geschlossenes System, was per Software und quasi kontrolliert wird. Und das ist halt ja, sehr Ja, unkontrolliert Gesundheitskontrolle ist ja noch und nicht okay, aber lesen so. und bitte? Verzeihung. Gesundheitskontrolle ist ja noch okay, aber so. So, das ist Ja, dann noch viel frecher als es ist ja alles Finnland. dran, was du dir vorstellen kannst. Ja, Ja. und Und wie so gesagt, eigentlich das ein ist Grund, da halt ein abzureisen, sowas. komplett, es ist für die Chinesen ein sehr gutes Testfeld. Erstmal, wie sehr die Leute das akzeptieren in der Nutzung und dann die Daten von den ganzen ausländischen Leuten zu bekommen, natürlich. Und weil es halt ein so gutes, in sich geschlossenes System ist, können die die Daten wunderbar auswerten. Weil sie halt ne, von jedem genau wissen, was ist das für eine Person, wie sind die Daten jetzt zu interpretieren. Warum ist der Olaf Scholz noch nicht auf den Barrikaden und sagt, das könnt ihr mit unseren deutschen Sportlern nicht machen? Ja, finde ich Und aber auch. Also nicht nur auch bei uns, also also andere. Wieso lassen sie sich alles das gefallen so? ja, aber halt wie Komisch, gesagt, ne? die Sportler, alle, die bei den Unternehmen arbeiten, die mit Olympia zu tun haben, und de facto halt auch alle Zuschauer, weil da, wie gesagt, Touristen gibt es nicht. Vielleicht müssen irgendwelche ausländischen Staatsgäste, Politiker sich die Apps nicht installieren und sich die ganze Zeit überwachen lassen. Wer weiß, vielleicht auch. Ich weiß ja nicht, wie weit der Kotau da geht. Ist man von China ja auch einiges gewöhnt. Aber in letzter Zeit sind die Töne ja ein bisschen rauer. Aber vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum viele Politiker gesagt haben, wir reisen da nicht an, weil das denen vielleicht zur Bedingung gemacht wurde. Dann hätten sie es ja vorher ein bisschen stärker kommunizieren können. Meinst du, das Ich steht in der finde. AGB, dass sie abgehört werden? Weiß ich nicht. Ich finde, Würde die mich ja deutschen wundern. Sportlerverbände hätten geschlossen sagen sollen, nee, Jo, so unter nicht, den ne? Umständen, wenn ihr unsere Leute da aushorcht und jedes Wort, was sie sprechen, auf irgendwelche Server downloadet, nö, dann Jo. nicht. Dann macht euren Keine Ahnung. Scheiß alleine, dann gewinnt China alle Medaillen und China ist toll, aber jeder weiß halt, ich meine, weiß auch so jeder, dass das eine leere Show ist, die nichts mehr mit dem olympischen Gedanken zu tun hat. Außerdem ist es kulturelle Aneignung, die Griechen. Und so weiter und so fort. Ja, es hört sich an wie eine Plattitüde, aber es hat mit China wirklich was, es hat den absoluten Propagandaeffekt, was die chinesische Staat angeht, aber was hat die Olympische Vereinigung davon? Natürlich das Geld. Ja. Ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal sehen werden, dass die Olympische Vereinigung irgendwie ein Land aufgrund von den Tätigkeiten dort, die in dem Land vorkommen, irgendwie Zahlen boykottieren denn wird. dafür oder Und wie? man muss dazu auch sagen, das Olympische Komitee ist ja auch bekannt dafür, dass die selber ziemlich dystopisch drauf sind, was Sachen angeht. Wenn die vor Ort sind und olympische Dörfer und olympische Anlagen aufbauen, dann haben die da auch umfangreiche Befugnisse, also das Olympische Komitee bzw. die Vereinigung, wo die auch sehr viel elektronische Überwachung von den Leuten schon abverlangen. Ja, also das sei auch mal erwähnt. Das Olympische Komitee ist als, ja, ist Ja, wenn ja das Olympische staatliche Komitee. Organisation oder so, sondern eine eigenständige Be Institution an sich, was das angeht, auch ziemlich rabiat in ihren Methoden. Ja, wer das macht, Und ist ja im Prinzip egal, das ist doch nicht in Ordnung, ne? Kann man das IOC vielleicht genauso irgendwie mit anprangern, sozusagen? ja, das Ganze ist halt wirklich schlimm. Und die ganzen Sportler, ja, warum boykottieren die das nicht mehr? Naja, die sind froh, dass sie noch ihren Sport da machen dürfen, ne? Und Olympia. Das Ich wären auch nicht egal, alle welches Tage. Thema sich man rauspickt, man kann China wegen allem Möglichen boykottieren. Sei Naja, es und ich wegen dem meine, das Klimawandel. ist ja auch nicht so, dass das noch nicht passiert wäre. Die Älteren unter uns erinnern sich an 1980, die Olympiade in Moskau, die eigentlich vom kompletten Westen aus politischen Gründen boykottiert worden ist. Also es gibt sogar Präzedenzfälle, dass man sagt, das gefällt uns nicht, was in dem Land passiert. Und Also deswegen irgendwann hatte kommen der wir Interesse auch nicht. das rauszufinden, jetzt was mit der App ist. Und insofern denke ich mal, dass sie da vielleicht auch irgendwie einen Plan hatten, was zu machen, wenn jetzt irgendwie das nicht so ganz angenehm ist, was da passiert mit der App. Also vielleicht kommt ja noch was. Ist ja noch recht frisch, glaube ich, ne? Die Info. Ja, Kult, Zensur ist ja nur, wenn es der Staat macht, ne? Ja, ne, ich meine, vielleicht formieren sie sich noch, Nee, nein, nein, ne? nein, nicht, das war eine Achso, das ist jetzt Überleitung, das Mamon, nächste das Thema, war. sorry. Ja, hatte ich auch schon mal so. Hachiroren. Ja. Zensur ist nur, wenn es der Staat macht. Wir kommen wieder mal zu Joe Rogan, der ist in letzter Zeit ja öfter hier Gast, sozusagen in unserer kleinen Hütte. Zumindest wir sprechen über ihn und hier geht es um den Fall, wo ich denke, hier ist eine ganz klare rote Linie überschritten worden. Wir haben hier die Jen Psaki, das ist die Pressesprecherin des Weißen Hauses, also eine Figur der Politik, eine Figur der Regierung, eine Figur des Staates, die den Kakao anrührt. Ja, und sie sagt halt, dann, dass Spotify noch mehr tun muss gegen Joe Rogan. Und das finde ich also das ist wirklich so ein Tabubruch, den ich eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie sich so weit vorwagen und wirklich sagen, ja, ihr müsst jetzt was hier, die Leute da draußen müssen was tun, damit einzelne Stimmen zum Verstummen gebracht werden. Und dass das jemand aus der Regierung sagt. Ich meine, sie hat nicht gesagt, wir ordnen das an oder ähnliches. Deswegen werden wieder einige Leute sagen, vielleicht ist es doch nur ein kakaohaltiges Milchmischgetränk und kein echter Kakao oder keine echte Zensur. Aber ich finde das schon ziemlich derbe, dass sich da jemand hinstellt. Man stelle sich vor, irgendwie der Regierungssprecher in Deutschland würde sagen, irgendwie die Achse des Guten oder irgendwas. Da müssen die Internetprovider jetzt mal irgendwie den Hahn abdrehen oder so. Ja, also auch vorstellbar, ne? Inzwischen auf jeden Fall vorstellbar. Klar, wenn du so eine Nancy Faeser siehst, die auf alles schießt, was nicht bei drei irgendwie in Deckung ist, Ich habe der jetzt aber würde ich gestern, sowas meine ich, noch zutrauen. gelesen über Joe Rogan, dass er auch irgendwie echt noch Folgen jetzt gelöscht hätte. Also eine ganze Ja, habe Menge ich auch sogar. irgendwie, dass er wohl zu Kreuze gekrochen ist. Ja. Ich meine, Ja, vielleicht hat er das mit Spotify abgesprochen, vielleicht wollten die das dann unbedingt von ihm oder so. Wo sie dann auch Ärger von der Regierung praktisch kriegen. Wer es weiß, ist ja ne? auch so, dass der Razor Fist hat dazu auch ein Video veröffentlicht und der sagt halt auch, nach dieser Aufforderung ist auch bei YouTube halt einigen Leuten Zeug gesperrt worden und so. Also anscheinend die Kettenhunde der amerikanischen Regierung scheinen schon auf jeden Fall auch dann brav zu hören, wenn solche Dog Whistles geblasen werden. Das ist Perch mal wieder, oder wie heißt das? Ja. Super. Ja. Naja, Jen Psaki ist ja, Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, die war unter Obama ja schon die Pressesprecherin. Und da muss ich zu sagen, ja, hat jetzt eine neue Qualität, dass direkt Namen genannt werden. Aber wir haben ja auch andere Beispiele von der Amtszeit, wo Obama im Amt war, wo die Pressesprecherin war, wo sie auch sehr stark gegen Pressevertreter geschossen hat. Und nicht immer nur gegen Republikaner. Wir erinnern uns vielleicht an Assange noch, ne? Dem war ja auch irgendwas. Ich weiß nicht. Ne? Aber noch nichts Konkretes, glaube ich. Oder haben wir Ja, heute weiß es was nicht von Assange genau. dabei? Schon länger nicht, ne? Nö, ist ja eigentlich nichts passiert, außer dass seinem Einspruch da recht gegeben worden ist in Genau, letzter da muss Zeit. man halt noch warten, ob das einfach, was, ob da überhaupt was passiert, genau. Gut. Ja, hier der Professor Wiesendanger, ich glaube aus Hamburg, der hat hier so eine Story losgetreten, das hat er wohl letztes Jahr schon versucht, dass eben Wissenschaftler sich abgesprochen hätten, die Theorie darüber, dass das Virus ursprünglich aus dem Labor kam, ja, zu verheimlichen sozusagen oder eben nicht groß werden zu lassen. Und da war dann eigentlich auch der Drosten dabei. Jetzt sind E-Mails bekannt geworden, beziehungsweise der Kongress in Amerika hat sich die wohl geben lassen, aushändigen lassen. Und da ist das eben dementsprechend nachzuvollziehen. Und der Wiesendanger hier in dem Interview erklärt einmal, wo denn seine Probleme sind. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle man jetzt vielleicht mal anfangen könnte, kurz reinzulesen. Eigentlich ist es eine ziemlich große Geschichte, weil, oder sagen wir mal so, der Skandal fängt vielleicht da an, wo diese Gain-of-Function-Forschung, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, also man will eben versuchen, Viren ein bisschen stärker zu machen, also sie besser übertragen und solche Sachen, also dass sie irgendwelche Funktionen hinzugewinnen. Ja, diese Forschung, die ist halt nicht, die ist in den USA, glaube ich, verboten und überhaupt auch ein bisschen umstritten eben natürlich. Und deswegen hatten sie das so hintenrum nach Wuhan eben ausgelagert, die Amerikaner. Jetzt sollte aber möglichst kein amerikanisches Know-how nach China zum Beispiel fließen. Das könnte ein Streitpunkt sein bei dem Thema. Und natürlich irgendwie auch diese Absprachen und dann ist noch eine Datenbank verschwunden und so Sachen. Und der Wiesendanger sagt jetzt eben hier, vor allen Dingen vom technischen Ablauf her, dass es eben keinen Beweis für diese Zoonose-Theorie gibt. Dass das eben Virus wirklich von der Fledermaus auf den Menschen übergegangen ist. Weil das ist wohl ein ziemlich seltener Vorgang. Und dieser seltene Vorgang, der erfordert, dass das Spike-Protein eine sogenannte Furin-Schnittstelle hat. Und diesen Zwischenwirt, der das eben aufweist, der ist irgendwie nicht gefunden worden. Er gibt zwar zu, dass er, wenn jetzt dieser Zwischenwirt gefunden wird, seine Theorie auch in sich zusammenpurzelt. Aber der Drosten könnte ja mal sagen, was er denn da mit den Leuten abgesprochen hat und warum er das mit denen abgesprochen hat. Ne? Und das tut er eben nicht so richtig. Er wehrt sich damit so Aussagen, dass der Wiesentanger irgendwie ein extremer Typ wäre oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Also, da kommt vielleicht noch was. Wie gesagt, der Drosten würde eigentlich müsste sich auch mal vernünftig äußern dazu, hat er bisher noch nicht gemacht. Oder jedenfalls nur so teilweise. Da gab es heute, glaube ich, nochmal irgendwas Frisches, habe ich nicht so richtig im Kopf jetzt gerade. Ja, also, soweit ich das verstanden habe, ist der Drosten ja öffentlich aufgetreten als Unterzeichner von so einer Erklärung, wo sie halt diese Labortheorie, die sogenannte, halt als Verschwörungstheorie bezeichnet haben. Ja, und zwar in diesem Lancet-Magazin, ne, das wohl für die Genau. Mediziner sehr wichtig ist, ne? Und dieses mit diesen E-Mails, was genau jetzt der Drosten damit zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, aber das waren irgendwelche E-Mails, die in dieser Gruppe da irgendwie rumgegangen sind von diesen Leuten, die, wo der Drosten halt auch dazu gehört hat, die halt diese Hm. Ja, die haben sich wohl Erklärung dann irgendwie einmal abgegeben haben. Und dann gibt so es halt telefonkonferenzmäßig irgendwelche, getroffen. was sie halt ihm vorgeworfen haben, ist, er wäre, also jetzt diesen Dr. Wiesendanger, er wäre irgendwie China-Hasser oder so, und der rechtfertigt sich dann hier auch, das ist ja ein Interview dafür, und meint halt, dass er schon lange auch mit Wissenschaftlern aus China zusammenarbeitet in seinem Gebiet. Und sein Gebiet ist halt irgendwie Nano. Wissenschaft im weitesten Sinne, also Ja. alle Sachen, die irgendwie kleine Sachen sind, und Viren sind halt auch kleine Sachen. Insofern hat er halt ist er da halt in diesem Gebiet auch nicht ganz unbewandert. So vom Generellen her mit den Viren, auch wenn er jetzt kein Mediziner ist. Und Genau. das, was er da wohl schon vor einem Jahr veröffentlicht hat, das waren wohl alles zusammengetragene Sachen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Also im Prinzip so Sachen, was wir ja auch machen. Also er hat sich halt Sachen angeguckt, die man sich angucken kann, und hat das aufgearbeitet und zusammengestellt für die Leute. Und trotzdem, ja, regen sich Leute drüber auf, weil ja irgendwelche anderen Leute halt eben gesagt haben, das wäre einfach nur eine Verschwörungstheorie. Und also ich hatte halt damals auf jeden Fall gehört, dass wohl angeblich von diesem Virus, ja, also dass es wohl so charakteristische Sachen irgendwie gibt, die diese im Labor erzeugten Dinge da irgendwie nicht aufweisen, die so ein Virus in der freien Wildbahn quasi erhält, sowas wie halt Narben von irgendwelchen Kämpfen kann man das vergleichen. Also dadurch, dass es halt in der freien Wildbahn irgendwie sich da messen muss. Und das soll wohl bei diesem Coronavirus jetzt so gewesen sein, dass diese Indikatoren dafür, dass das halt irgendwie übertragen ist, da wohl Ja, dran das wären. stark, Das ist hatte das ich halt glaube vor einem Jahr, 2 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie gehört. Weiß natürlich nicht, ob das jetzt nur die Behauptung von irgendwem war, aber das war auf jeden Fall das, was ich dazu gehört habe, was jetzt dieser Laborthese halt widersprechen würde. Aber ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Das wäre ja nicht das erste Mal auf jeden Fall, dass Ich meine, für die irgendwelche. Amis ist das natürlich ein bisschen heikler. Ich meine, der Drosten, wenn er da wirklich mit in der Verantwortung steht, ist natürlich nicht schön für ihn. Aber bei den Amerikanern ist das natürlich ein bisschen heikler, dass mit dieser Forschungsabteilung, die ja eigentlich verboten war, und dann haben sie da irgendwie Gelder abgezweigt. Da ist dann auch der Fauci mit drin, der Ja, eben. inwieweit das denn jetzt wirklich so ist, das ist halt auch noch Ja, alles im genau. Argen, ne? Das heißt, also man muss vielleicht auch damit rechnen, dass der Fauci das eh auch nicht alleine gemacht hat oder nicht von sich aus oder so, dass ihn irgendjemand das auch beauftragt hat oder sonst irgendwas. Also Ja, keine ja, Ahnung. da würde ich mal sagen, dass er dann nicht auch nicht 100% alleine wahrscheinlich in der Schuld ist mit dieser Sache. Aber es sollte natürlich eigentlich nicht rausgekommen sein und das war dann das so der Knackpunkt. Also ich finde es echt sehr interessant, die ganze Geschichte und ja, ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Das ist ein bisschen krimi-mäßig, ja. Nun, es verändert sich ja nicht wesentlich. Es ist genau das gleiche wie vor 2 Jahren. Forschung wurde in Kanada verboten, ist sie nach Amerika gegangen. Dann wurde sie in Amerika verboten, ist sie nach China gegangen. Und die Forschungsnetzwerke sind über die internationale Gesundheitsbehörde international vernetzt. Das sind nicht nur Chinesen und Amerikaner, die da in China in den Laboren arbeiten, sind bestimmt auch Europäer. Und da an der Ne? Das war ja von Anfang an klar, dass es solche Forschungsgebiete gibt Ja, schon, in das ist dieser nur. Richtung. Das heißt ja noch nicht, dass das deckungsgleich ist. Das heißt ja Also, die nur, dass Chinesen wollen diese natürlich nicht Richtung zugeben, dass ihnen geforscht so ein wurde. Virus entwichen ist, Und und die Amis wollen nicht gerne zugeben, dass sie die Gain-of-Function-Forschung nach China ausgelagert haben. ja, dass die Leute direkt geschlossen haben, dass, okay, da wurde irgendwie sowas geforscht und da ist das Virus entfleucht, liegt halt deswegen nahe, weil in diesem, ja, in dem Labor gab es halt mehrere Zwischenfälle, wo öfters mal die Sicherheitsmaßnahmen nicht so ganz eingehalten wurden. Ja, und es fehlt wohl noch ein Zwischenwirt, den man Aber noch ob finden das jetzt müsste. alles wirklich in einem Zusammenhang steht, das wird sich zeigen. Ne? Dass man das Ja, nach vielleicht müssen wir drei das Jahren auch immer noch irgendwann nicht gar nicht mehr wissen. Ja. eindeutig sagen kann, ist schon sehr bemerkenswert. Ne? Ja. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Arzt aus Hamm, ist bei uns um die Ecke, der, fand ich ganz witzig, einen Vergleich gebracht hat, dass eben, ja, es gibt auch Stimmen, wird hier gefragt, die sagen, dass Delta in noch gefährlichere Form wieder zurückkehren könnte. Und er meinte, ja klar, es kann auch morgen ein Komet auf die Erde fallen. Also es scheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein, dass eben das Virus jetzt sich wieder zu gefährlicher, in eine gefährlichere Form entwickelt. Das jedenfalls ist hier die Meinung dieses Hammerarztes aus dem Krankenhaus, ich weiß nicht, Epidemiologe oder sowas war, glaube ich. Ja, einfach war so auch als eine Meinung. Ich meine, viele haben ja den Eindruck, dass es so ist, ne? Dass man momentan relativ sicher ist. Unsere Politik macht das anders. Schauen wir mal, vielleicht können wir später nochmal darüber reden. Fand ich ganz witzig, den Vergleich. Wenn die Ärzte das auch nicht mehr ernst nehmen, ne? Ja, ich finde das auch noch gut, was er hier weiter sagt. Was wir brauchen, ist ein vernünftiges Risikobewusstsein, das uns im Laufe der Pandemie mindestens in Teilen abhanden gekommen. Was sind Alltagsrisiken? Wie werte ich diese und wie gehe ich damit um? Wo ordne ich am Ende so eine Viruserkrankung ein? Kompetenzrisiken einzuschätzen hat stark gelitten. Das ist ein Phänomen, das ich auch im Alltag mit den Patienten beobachte. Eine übersteigerte Angst vor einer neuen Virusvariante ist meines Erachtens nach irrational, denn die Wahrscheinlichkeit ist nach aktuellem Kenntnisstand sehr gering. Ja, Ja. das liest sich jetzt am Anfang erstmal so, als wenn er sagen würde, die Leute würden das unterschätzen, aber das ist natürlich nicht gemeint, ja. Naja. Von Kanada habt ihr ja sicher auch mitgekriegt, dass sie gerade das Land blockieren, die Trucker. Und die Polizei hat sich überlegt, ja, dann fragen wir doch jetzt hier diese Abschleppdienste, dann sollen die uns doch helfen, einfach die Trucks da wegzuziehen. Und in Kanada läuft das momentan wohl so, dass jeder, von dem die Regierung irgendwas will oder so, der sagt dann, oh, sorry, during Covid, ne, also während Covid ist es leider alles nicht erlaubt und so. Ich glaube, das ist verboten. Ich muss erst mal gucken, ob das vielleicht doch verboten ist oder so. Also eigentlich stehen die da schön dem Ganzen im Weg und machen so einen Protest eben auf diese Art. Finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Gucken, wie das weitergeht. Hoffentlich schneiden sie sich nicht selbst die Warenzufuhr ab, ne, auf die Art. Ja, also ich habe auch heute so ein Video von Jordan Peterson gesehen, wo er in so einem Interview. Und das fand ich auf jeden Fall auch ganz interessant, was er so erzählt hat. Also es ist wohl so, dass sie jetzt bei diesem Trucker-Protest schon irgendwen gefunden haben, der so eine Südstaaten-Flagge da irgendwie hatte, wo sie dann sofort einen Strick draus drehen wollten und die ganze Mediengeschichte darüber ist halt komplett einseitig, dass es alles irgendwelche White Supremacists sind, die da rumlaufen. Also es ist im Prinzip Die wieder Tracker, so ein Trucker-Gate irgendwie da halt, ne? Also ja. die müssen natürlich die am schlimmsten möglichsten Leute sein. Irgendwer ist auch angeblich mit einer Hakenkreuzfahne da irgendwo erwischt worden. Und ja, das ist für die jetzt halt charakterisierend für die ganzen Leute. Und Zumindest versuchen sie das so zu verkaufen, ist ja bei uns nicht anders, ne? ja, mit diesem Südstaaten-Ding schon alleine. Also Herr Peterson sagt halt eben auch, ja, was hat Südstaaten-Fahne mit Kanada zu tun? Welche Leute gibt es Ja. in Kanada, die irgendwie Südstaaten etablieren wollen? Da Ja. vollkommener Blödsinn. Und auch das andere Zeug, ne? Also es ist halt nicht glaubwürdig, dass da jetzt irgendwelche Neonazis mit den Truckern da irgendwie einen Putschversuch starten wollen. Was soll der Scheiß? Ja, kann man ja vor allen Dingen auch sagen, ihr habt das auch selber geschickt hier, die Leute mit den Fahnen oder so. Das ist vom Staat irgendwie Das, eingesetzt worden, für naja, nicht unbedingt Verfassungsschutz vom oder so, hätte man bei Staat, aber uns von gesagt. irgendwelchen Leuten, die halt schlecht aussehen lassen Oder wollen, so, ja. mit Sicherheit, ne? Also gehe ich Möglich mal fest von jedenfalls. aus. Also halte ich für So. ziemlich wahrscheinlich. Ja, und Und dann ist hier das. Das ist richtig, Und ne? der Trudeau hat ja direkt das Land verlassen und behauptet, er wäre Just in, bedroht just out. von diesen Leuten, ne? Also, dass sie ihn halt bedrohen würden und dass sie Also, deswegen. soweit ich weiß, hat er nicht das Land verlassen, sondern sich auf so einen, halt in so einen geheimen Ort im Land zurückgezogen. Dann da Wahrscheinlich aber macht eine er An immer. da aber eine Ansprache gehalten und das Sorry. Internet, schlau wie es ist, wusste 5 Minuten später, wo dieser geheime Ort ist. Okay, das hatte ich jetzt noch nicht gehört, aber ist ja auch unwichtig. Auf jeden Fall hat er sich da halt irgendwie versteckt und gesagt, dass die gefährlich wären, die Den Leute. Trudeau einen normalen Menschen sieht, da macht er bestimmt immer so. Ne? Also Ja, ja, was ich halt das ist auch ja nicht, ganz das wundert interessant mich fand nicht. bei dem Interview mit dem Petersen war, was er gesagt hat, und das wird auch wieder, viele Leute wird das triggern, weil er diese ganze Covid-Sache so ein bisschen verglichen hat mit weiblicher Psychologie. Und er Ja, halt das wortwörtlich hatte. gesagt hat, dass Frauen jetzt viel in der Politik das Sagen haben, hätte damit zu tun, dass solche Risiken halt anders eingeschätzt werden, wegen der Psychologie von denen, weil die halt eher dazu neigen, so ein beschützendes Verhalten da irgendwie dann zu fordern. Und er hat das dann halt so gesagt, dass es halt diese mit der Mutter, er hat das verglichen mit den Simpsons, mit der Ellen Lovejoy, die dann irgendwie sagt, denkt doch, hätte ich immer irgendeiner an die Kinder denken. Ja, dieses Berühmte, und hat halt so gemeint, das wäre ja auch eine richtige und wichtige Sache, dass man halt die schutzlosen Säuglinge quasi beschützt, aber die Mehrheit der Leute in so einem Land ist halt nicht schutzloser Säugling. Und es kommt dann halt irgendwann der Punkt in dem Leben von so einer Mutter, wo die dann halt die Kinder ja in die kalte, grausame Welt entlassen müssen, um da, damit die dann da halt eben ihr Leben leben. Und das ist schwierig. Aber das muss halt sein. Und das hat er halt verglichen mit diesem Stand, in dem wir jetzt sind, wo man dann halt irgendwann mal sagen muss, so dieses ganze Vorsichtsgedöns und so, das muss jetzt mal ein Ende haben. So, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir uns jetzt mal wieder raustrauen müssen und dann auch die Gefahren, die das eventuell mit sich bringt, dann halt akzeptieren müssen. Aber ja, halt eben nicht immer irgendwie die ganze Gesellschaft da irgendwie zum Säugling erklären müssen, den man halt beschützen muss, ne, mit allen Mitteln irgendwie beschützen muss und wo man dann nicht halt eben, und er vergleicht das auch, Also ich hätte jetzt auch eingeschätzt, dass die Frauen sich auch schutzbedürftig sehen oder die so. Wahrnehmung von den Leuten, von denen, die dann halt sagen, so, nee, wir brauchen halt Freiheit und so, ist dann halt eben auch so wie so ein Raubtier, was dann halt die Säuglinge halt angehen will. Und das fand ich ganz passend auf jeden Fall, aber man kann es sich schon ausmalen, wie die Reaktion von den Leuten darauf sein, du sagst, dass das an den Frauen und der Psychologie von denen liegt, du Sexisten, böser, böser Mensch und Naja, aber tralala. wenn man sich in den letzten Jahrzehnten die Entwicklungen so anschaut, so, da ging es um Schutzbedürftige und das. Und es sind oft so Themen, wo glaube ich, Männer vielleicht geschlossen zu einer anderen Idee kommen würden, als eben gemischte Gremien. Wer weiß? Wir hatten zumindest eine Kanzlerin die letzten 16 Jahre und auch 2015, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich erinnere mich, die Janice Fiat-Mengo hat doch mit dem Steve auch darüber geredet. Und die hatten auch eine Gender-Parallele aufgemacht, allerdings ein bisschen anders. Also das mit dem Butterung, das finde ich auch nicht so schlecht. Aber die meinten sowas wie, also normalerweise ist es ja so, oder das haben die jedenfalls so gesagt, ist es ja so, dass Frauen schon auch mögen, wenn Männer irgendwie so der Gefahr trotzen oder so, ja, dem Todesdings trotzen oder so. Und da stehen die eben drauf, deswegen gehen Männer auch Gefahren ein. Also, hat schon was miteinander zu tun. Und das ist ja jetzt genau der Punkt. Irgendwie. Du kannst ja keine Gefahr mehr ein, darfst du ja nicht sozusagen. Die Frauen achten ja darauf, dass man keine Gefahr. Oder, ja, es ist eben so eine Geschichte, die sich dann sozusagen adaptieren lässt auf diese Covid-Sache. Fand ich jedenfalls auch nicht schlecht von der Überlegung her. Jetzt können wir nochmal drüber nachdenken, was vielleicht was wird oder wo das dann hinführt. Aber eben die, dass die Männer da sozusagen kein Risiko mehr eingehen dürfen, wenn man eine Impfpflicht einführt zum Beispiel, dann würde das ja auch sozusagen zeigen, dass das weibliche Prinzip sich da eher durchgesetzt hat. Fand ich auch ganz interessant, die Diskussion auf jeden Fall. Oder das fisch-vegetarische Prinzip. Und nun Lachsfisch. Ja, für Ach, da Hegel. kommt 3G her. Lachsfisch für Hegel. Ja, genau, hier wird jetzt die Gamergate-Gewerkschaft gegründet. Nee, Moment, irgendwie so ähnlich. Die Good Governance-Gewerkschaft ist das neueste Projekt von dem ehemaligen FDP-Abgeordneten im Abgeordnetenhaus von Berlin. Warte mal, das ist nicht von der GIFE? Nee. Das, auch wenn Das es Good Governance ist jetzt die gesagt Gewerkschaft, das ist die Gewerkschaft der Abgeordneten, oder wie verstehe ich das? Nein, lass mich doch mal erzählen. Also das war der Herr Ja, erzähl Lute. doch mal. Der Herr Lute vom Abgeordnetenhaus in Berlin, den sie ja Also. dann aus der Fraktion ausgeschlossen haben, der sich ja dann von der FDP da entfernt hat und später dann, also erst freier Abgeordneter war, ja da auch ziemlich viel Staub aufgewirbelt hat mit seinen Anfragen. Also durchaus in guter Hinsicht, finde ich. Und ja, dann als hier als Spitzenkandidat quasi von den Freien Wählern in Berlin, dann da leider nicht mehr den Einzug geschafft hat. Und der hat jetzt hier diese Good Governance-Gewerkschaft gegründet mit noch ein paar anderen Leuten. Und das ist halt eine Gewerkschaft und soll quasi, also er attestiert halt den Gewerkschaften, die es sonst so gibt, den älteren, dass sie die Interessen von ihren Mitgliedern nicht mehr vertreten, sondern stattdessen dafür sorgen, dass halt die Politik von irgendwelchen Politikern, die da ja halt vernetzt sind in diesen Strukturen, verfilzt sind. Und das sieht man da wohl daran, dass die Frau Fahimi hier von mir aus Hannover, die soll da jetzt wohl DGB-Chefin werden oder so. Und also sagt der Herr Luther halt und er bringt dann halt so Beispiele, dass Leuten im Gesundheitssektor und so dann gesagt wurde, so ja, wenn du hier diese Impfpflicht nicht möchtest, dann lass dich doch einfach impfen und so, ne? Also im Endeffekt die Leute, die da dann halt Dinge anders haben wollen, als sie sind, da nicht vertreten werden, sondern im Endeffekt man denen dann einfach nur sagt, ja, das ist halt so und dann mach du mal. Und das soll jetzt wohl diese Good Governance-Gewerkschaft von ihm da jetzt ändern. Die soll dann die Interessen der Leute richtig vertreten. Und hier ist halt das große Covid-19-Vakzin-Bild drauf, weil das jetzt wahrscheinlich dann erstmal so das erste Ding ist, womit sie da Fuß fassen wollen. Aber das Ganze ist halt eher allgemein gehalten. Und ja, also ich glaube halt auch, dass so Dinge wie irgendwas mit Diversität und so, das steht jetzt hier nicht drauf auf der Seite, aber das wäre, glaube ich, auch was, wo ja jetzt so Gewerkschaften in der Vergangenheit auch nur dahinter waren. Ne? So nach dem Motto, ja, hier seid ihr alle privilegiert und es ist doch scheißegal, wenn irgendwie eure Berufe davon gefährdet sind, dass ihr hier irgendwie euch erniedrigen müsst mit irgendwelchen Diversitätsworkshops oder dass man euch irgendwie entlässt oder ihr euch gar nicht erst bewerben braucht, weil man irgendwelche Diversitätskriterien hat, die dann halt gegen euch sprechen, vollkommen egal, was mit der Qualifikation ist und solchen Dingen. Und das wäre ja auch was, wo man jetzt sagen würde, wo vielleicht so eine Vertretung von Arbeitnehmerinteressen dann eher sagen sollte, wir vertreten jetzt eure Interessen und nicht, das ist jetzt die schöne neue Welt und das setzen wir dann mal alles so um. Ne? Also wie das irgendwie unsere Utopie hier irgendwie besagt und wenn du da ja, unter die Räder kommst, dann ist das halt so ein privilegierter Arsch oder solche Sachen. Also Ich habe ja insofern. damals meine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft gekündigt, weil man mir einen sehr derben Antwortbrief geschrieben hatte auf meine Kritik an der Teilnahme an dieser Hashtag-Ausnahmslos-Aktion. Da hat man mir ja geschrieben, so Leute wie mich bräuchte man auch nicht so durch die Blume. Frauenhasser, ne? Und dann habe ich gesagt, nö, dann tschüss. Erneut Wenn gewählt. das ist, wofür ihr meinen meinen Beitrag ausgebe, nämlich diese woke Scheiße weiter zu fördern und euch daran zu beteiligen und zu sagen, ja, yeah, dann vertretet ihr nicht mich, dann vertretet ihr ja das, was alle vertreten da oben, alle Mainstream angeblichen NGOs und GOs. Ja, das sieht ja so ein bisschen aus, als wenn das so eine Vertretung wäre vom Normalbürger oder so, der Durchschnittsbürger, weiß ich auch nicht genau, was man ja eigentlich auch vermisst sozusagen in der Zivilgesellschaft aus NGOs und Stiftungen und so weiter. Da sind ja immer nur Spezialinteressen vertreten. Ja, also um das nochmal klarzustellen, das mit Diversität und so, das war jetzt gerade von mir da reingebracht, da steht hier halt nicht drauf, ne? Aber das mit den Interessenvertretungen, den Filzereien und so und halt diesem Beispiel mit der Impfpflicht, das ist quasi das, worum es geht. Und das mit dem Good Governance wird hier auch irgendwo definiert. Ja, dass sie halt auch meinen, dass es gute Geschäftsführung quasi ist, ohne Filz und irgendwelche außerordentlichen Interessen und solchen Sachen. Und ja, was man ja vermisst also, hat auch. Aber wenn ich GG sehe, dann muss ich natürlich direkt an GVG denken. Und ich glaube, so werden sie die wahrscheinlich auch hindrehen werden. So nach dem Motto, ja, es sind die übelsten Aluhute hier, die so werden die wahrscheinlich direkt vergleichen mit dieser Gewerkschaft der freien Autoleute oder wie die da irgendwie hieß. Was war das? Stottern die? Gewerkschaft. Gewerkschaft. Ja, aber ich bin gespannt, was aus der Nummer wird. Also ob das jetzt ordentlich wächst und so mit den Freien Wählern, hat das ja nicht so gut funktioniert in Berlin, wobei das, ja, den Aluhut setze ich mir durchaus auf. Da hat ja der Luther auch gemeint, dass bei diesen Umfragen eigentlich die Freien Wähler in Berlin viel besser dagestanden sind, als sie hinterher im Ergebnis waren. Und was da jetzt alles mit der Bundestagswahl war, das werden wir ja in den nächsten Wochen dann auch noch erleben, weil dieses Wahlprüfungsgremium im Deutschen Bundestag hat sich ja jetzt Ende Januar konstituiert und ja, da sind ja irgendwie über 2000 Beschwerden eingegangen gegen die Bundestagswahl, die meisten davon aus Berlin und da ist ja jede Menge Rauch auf jeden Fall. Jede Menge Rauch und aber nachdem wieder so die Reaktion drauf ist, wohl kein Feuer, weil irgendwie ja keiner sich groß dafür interessiert, zumindest ist es ja alles Business as usual bei unseren Politikern, die da jetzt gewählt worden sind und in Presseberichten habe ich da auch nur NZZ hatte ich da gesehen und ansonsten ist es relativ ruhig um die ganze Geschichte. Wobei ja unser hier Bundeswahlleiter ja auch seinen Einspruch gegen die Bundestagswahl in den Berliner Wahlkreisen eingelegt hat. Und ja, das ist, denke ich mal, auch ein Vorgang, der jetzt nicht so normal ist. Und, ja, das kommt wieder Schwung rein, wenn da irgendwie ein Richter was entscheidet oder so wahrscheinlich, ne? Ja, darauf wird es auch wahrscheinlich hinauslaufen, weil erstmal ist es ja dann auch quasi jetzt so, dass der Bundestag das jetzt entscheidet, ob da jetzt irgendwas wiederholt werden muss oder so. Und ich gehe mal davon aus, das werden die nicht tun. Vollkommen egal, was da ist und wie viele Beschwerden und was weiß ich nicht was. Und ja, die nächste Möglichkeit ist dann halt der Weg zum Verfassungsgericht. Aber das steht ja jetzt in letzter Zeit auch nicht in dem Verdacht, da irgendwie besonders stark an dem Stuhl zu sägen, auf dem so linke Politik irgendwie steht. Ja, auf der einen Seite ist es halt so, dass es einfach so viel schiefgelaufen ist, dass man nicht nichts machen kann. Aber selbst wenn alles komplett geahndet wird und da wurde es zumindest in Berlin beanstandet wurde, tatsächlich gesagt wird, wir wiederholen die Wahl, hätte es keine wirklichen Konsequenzen auf die Zusammensetzung des Bundestages. Aber es muss ja trotzdem juristisch aufgearbeitet werden, weil so viel schiefgelaufen ist. Also ja, also der wirklich überraschend, wenn da wirklich was Substanzielles mehr bei rumkommen würde. Der Bundeswahlleiter hat seinen Einspruch davon abhängig gemacht, ob es mandatsrelevant sein kann und hat den ja dann im Endeffekt eingereicht. Also Dass die Vermutung, dass es mandatsrelevant sein kann, steht auf jeden Fall im Raum. Okay, es kann mandatsrelevant sein für die Kandidaten In im Berlin, ja. jeweiligen Wahlkreis, aber was ich ganz vor allem Ja, reicht ja, wenn die extrem eine Linke meine, dann da rausfällt was oder die so. größte, Verzeihung, Ich sag, sag wenn du die eine erst. Linke, wenn die eine Linke da rausfällt, das gab es doch, glaube ich, drei Wahlkreise in Berlin, die von Linken gewonnen wurden und eine war auch relativ knapp und da in diesem Wahlkreis gab es auch einige Beschwerden halt. Von daher, wenn die tatsächlich ihren Platz verlieren würde, dann müsste die ganze Linke ja auch wieder ausziehen. Genau, aber wo ich die Sache mit dem Einspruch hier vorgestellt habe, das wäre das Einzige, was wirklich relevant wäre, weil wenn eine von den drei Direktkandidaten rausfliegen, wird die Linkspartei komplett aus dem Bundestag rausfliegen, was sich ja manche Leute vielleicht wünschen würden. Ja, die Aussicht Aber darauf, die macht ja die Mühe wert, oder nicht? in den Wahlkreisen, die davon betroffen waren, waren die Beanstandungen so minimal, dass auf gar keinen Fall eine Wahl deswegen wiederholt werden würde. Auf gar keinen Fall. In anderen Wahlkreisen anders, aber das sind nicht die Wahlkreise, wo die Linksparteiabgeordneten direkt gewählt wurden. Natürlich, wenn da irgendein statt ein SPDler, ein Grüner oder ein CDUler dann im Bundestag das Mandat bekommt, verändert das die Zusammensetzung des Bundestags, ist es mandatsrelevant, aber es hat keine große Auswirkung, wie zum Beispiel, dass die Linkspartei rausfliegen könnte. Ja, Ja. Also, wie stimmt gesagt, natürlich. das Einzige, was da beanstandet wurde, waren, dass einige Briefe zu spät zugestellt wurden und dass die Schlangen zu lang waren. Ne, aber alle konnten noch wählen. Naja, da habe Also ich anderes gehört. in Aber den gut. Wahlkreisen, wo die Linkskandidaten direkt gewählt wurden. Deswegen meinte ich, das waren so minderwertige Beschwerden, dass man sie geäußert hat, aber deswegen wird es da nicht wiederholt werden. Da, wo ganz viele andere Stimmzettel aufgetaucht sind und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Angelegenheit. Aber das betrifft doch nicht die Linke. Ja. Aber ich wollte einfach nur, ich will jetzt hier nicht der Baskill sein, aber da sollte man sich nicht die Hoffnung machen mit der Linkspartei. Da wird sich leider nichts ändern. Ups, jetzt bin ich verraten, was ich denke. Ja, Hidden Defaults. Hier geht es im Endeffekt um chinesische Wirtschaftsdiplomatie und Wirtschaftspolitik. Was im Endeffekt passiert ist, ist, China hat die letzten 10 Jahre in sehr vielen Ländern sehr viel Geld reingesteckt, um Infrastruktur aufzubauen, und Industrie aufzubauen, Häfen zu bauen, Straßen zu bauen, Schienen zu bauen. Das hat teilweise dazu geführt, dass Länder diese Schulden nicht mehr bedienen konnten und ihre Häfen an China verpachten mussten zu besonders guten Konditionen, sodass China mehr wirtschaftliche Macht erringen konnte, was teilweise von denen wahrscheinlich auch so geplant war. Aber es hat teilweise auch dazu geführt, dass manche Staaten bis an den Rand der Zahlungsunfähigkeit komplett gebracht worden sind und die auch nichts mehr hatten, was sie verpfänden können. Sri Lanka hatte zum Beispiel in einem Quartal 3/4 des gesamten Staatshaushaltes waren nur Zinszahlungen für Kredite für China. Nicht mal Tilgung oder sowas, sondern nur Zinszahlung. Das ist 3/4 des eine gesamten Menge. Staatshaushaltes in einem Quartal. Das war Spitze. der Spitzenwert. Mittlerweile sind die bei einem Drittel oder sowas wieder runter. Aber das ist immer noch für Zinszahlungen, ich glaube, sowas gab es noch nie. So kann man wirklich sagen. Und das bringt halt die Chinesen jetzt in die Bredouille, dass die einfach zu viel Geld verliehen haben und dass denen da jetzt die ganzen internationalen Zahlungsströme, die über diese Refinanzierung von diesen Krediten läuft, wegbricht. Und ja, ja, das wird zu zwei Sachen führen, und zwar, dass China sehr viel weniger Möglichkeit hat, international zu investieren, weil sie nicht mehr so viel Zahlungsströme aus diesen Ländern bekommen, wenn die ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Und in den Ländern selber, die haben einfach gar kein Geld mehr, um selbstständig Investitionen zu tätigen. Das ist relativ ähnlich, wie es kurz vor Ende der Sowjetunion in den 80er Jahren in Afrika beispielsweise war. Da haben die westlichen Länder ganz viel Geld geliehen und korrupt und das ist ja legendär, was da an Geld im Endeffekt veruntreut wurde. Und das hat im Endeffekt ja dazu geführt, dass dass die Regierungen vor Ort langfristig nur noch korrupt waren und kein Geld hatten für irgendwelche Sozialstaatsprojekte oder sonst irgendwas. Die hatten ja jetzt mit den Chinesen die Hoffnung gehabt, dass jetzt doch nachhaltig mal das Geld kommt und dass nicht das Gleiche wieder passiert, was 20 Jahre vorher mit den Europäern passiert ist oder 30 Jahre vorher. Und rein ökonomisch gesehen, wie das Kieler Wirtschaftsinstitut hier in einem Paper darlegt, sind die Parallelen absolut frappierend. Und im Endeffekt wird es dazu führen, ja, was ich gerade gesagt habe, die Chinesen werden international sehr viel weniger Geld zur Verfügung haben. Und die Afrikaner und Südostasiaten werden ja einen sehr, sehr, sehr starken Wohlstandsverlust nochmal haben, was die teilweise auf ein wirtschaftliches Niveau von den 90er Jahren wieder zurückdrängen könnte. Das heißt, die haben 20 Jahre wirtschaftlich Wachstum verloren. Das ist dramatisch. Das wird viele, viele Hungertote und solche anderen Sachen verursachen. Alleine, was es über Klima mit der Flüchtlingswellen, Kreditvergabe oder was? Kriege, böse, böse, böse Sachen. Böse, böse Sachen. Sehr viel mehr chaotische Sachen, wie wir sie gehabt haben. Wie gesagt, denkt an die, ne, Mitte der 80er, Mitte der 90er Jahre, die Ära. So wird es wahrscheinlich wieder aussehen in Afrika und Südostasien. Sehr schade. Jo, dann nimm es. Absolutes Chaos halt. Ja, aber Chaos darf ja bei so Sachen wie Parlamentslobbyarbeit nicht herrschen. Deswegen haben wir ja das wunderbare Lobbyregister seit Anfang des Jahres. Ja, es gibt das Lobbyregistergesetz, was Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Und da sind im Endeffekt alle Lobbyisten und Rechtsanwälte, die Lobbyisten oder Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsinteressen, Wirtschaftsverbände vertreten, sind verpflichtet, sich in dieses Lobbyregister eintragen zu lassen. Ja, im Endeffekt muss, wer sich einträgt, muss Auskunft darüber geben, in welchem Auftrag die Interessenvertretung wahrgenommen wird, welche finanzielle sowie personelle Größenordnung dahinter steckt. Sollten besonders sensible Informationen vorgehalten werden, zieht das nach sich, dass dieser Lobby ist, es gibt quasi eine interne Lobbyistenliste, wo sich alle eintragen müssen und alles preisgeben müssen, was sind meine wirtschaftlichen Interessen. Was weiß ich, ich bin der Stahlrohrverband und wir wollen die Rohre vereinheitlichen, irgendwelche Standards vereinheitlichen, dass wir die französischen Rohre auch nach Polen verkaufen können, weil die unterschiedliche Durchmesser haben oder was auch immer. Ne? So funktioniert ja Lobbyarbeiten. Dann gibt es eine EU-Richtlinie, die das vereinfacht und dann kann man ja sich den Markt aufteilen. So, und so funktioniert Lobbyarbeit. Da muss man sich vereintragen lassen und die Liste funktioniert wunderbar. Alle müssen sich eintragen lassen. Bisher sind 943 Personen eingetragen. Wir reden hier von allen Lobbyisten für den gesamten Bundestag. Ne? Und alle Anwälte, die in deren Auftrag sind und halt auch, wenn du eine Person hast und der hat zwei Sekretäre, wären das drei Personen. Ja, also 239 Organisationen haben quasi 943 Personen angemeldet. Ja, also, ne? Ich glaube, es wurde mal geschätzt, dass um die 10.000 Lobbyisten um den Bundestag herum arbeiten. Ich würde sagen, kommt mir Ich auf jeden hoffe, Fall die Zahl nicht richtig sonderlich viel war. Die vor, da könnte höher 900. sein, deswegen nehme ich mal lieber die niedrigere Zahl, die ich im Hinterkopf habe. Ja, 900 ist auf jeden Fall nicht viel. Dieses Lobbyregister ist auch wunderbar, weil, wie gesagt, es gibt ein öffentliches, ein nicht öffentliches. Natürlich, die meisten Lobbyisten wollen nicht in dem öffentlichen drinstehen. Irgendwelche Waffenhersteller oder sowas haben da natürlich weniger Skrupel, ne, als irgendwelche Unternehmen aus der Gesundheitsbranche beispielsweise. Ja, aber es ist wirklich, ja, also nochmal, 943 Personen, ja, das ist nicht mal 1%. Und es ist gesetzlich verpflichtend, ne, bei Verstößen Bußgeld von 50.000 Euro pro Person, die nicht eingetragen wurde, plus jeden Mitarbeiter, der mit dieser Person gearbeitet hat, der auch nicht eingetragen wurde. Und alle Anwälte, die Rechtsdienstleistungen erbringen, die über Pflichtverteidigung oder Pflichtvertretung oder Einreichung von Formularen oder solche Sachen oder Beglaubigungen hinausgehen. Unter 1.000 Personen. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ein absoluter Skandal, finde ich. Aber ne? Gibt wichtigere Dinge. Wichtigere Dinge. Zum Beispiel das Beratungsnetzwerk Hessen hat eine neue, schöne Aufgabe bekommen. Im Beratungsnetzwerk Hessen sind verschiedene Vereine drin, ne, einige Bekannte, die wir auch haben. Im Zusammenhang mit dem NetzDG, was ja jetzt auch in Vollzug getreten ist, seit Anfang Februar, genau, kannst du einfach mal scrollen, da wird man einige Leute finden, die wir auch schon mal ein paar Mal hier in der Sendung gesprochen hatten. Die AHA-Stiftung ist nicht dabei, aber das ist auch nur ein Ausschnitt. Was ist nämlich jetzt im Endeffekt passiert? Das NetzDG ist in Vollzug gegangen und die Social-Media-Unternehmen sind ja im Endeffekt vor Gericht gegangen und versuchen das noch wegzuklagen, was zur Folge hat, dass das BKA gesagt hat, es ist für diese Unternehmen jetzt nicht verpflichtend, dass sie uns die Daten mitteilen, die wir von denen normalerweise haben müssten, bis das gerichtlich geklärt ist. Aber es gibt im Endeffekt eine Ausnahmeregelung. Solange die Unternehmen selber nicht die Sachen ans BKA melden, werden quasi gewisse Partnervereine damit beauftragt, das Internet zu durchforsten und Sachen zu melden. So. Ne? Und in dieser Liste sind viele, Antifa-Vereine, Spitze. Auslands, türkische Wirtschaftsvereine, die Kirche. Ja, also alle möglichen Sozialvereine, die man sich vorstellen kann, gewerkschaftliche Vereine, ne, Response, hast jetzt drin. Ganz oben auch die Antifaschistische. Das ist jetzt nur für Hessen. Also jedes Bundesland hat so ein eigenes Netzwerk, die verlinken sich auch untereinander. Ich habe jetzt einfach nur mal Hessen als das Netzwerk aus Hessen als Beispiel genommen. Ja. Ganz oben stand auch das Antifaschistische Bildungsinitiative e.V. Das ist lustigerweise die Gruppe, von deren Foto mit der Frau Faeser aufgetaucht ist, das gerade auf Twitter rumgereicht wird und gesagt wird, guck, die hat keine Berührungsängste nach links. Ja, und das ist, wie gesagt, ich finde das Ganze schon, ne, also das ist das sogenannte Alternativszenario. Ja, das wurde vorher auch so festgelegt. Sollten die Unternehmen nicht anfangen mit qua Vollzugsdatum, ja, dann sollen das doch bitte die Vereine machen. Ja, auch wieder so eine Sache. Das ist absolut skandalös und so eine Sache, die auch total an mir vorbeigegangen ist. Ja, jetzt zieht dieses Alternativszenario, aber ich habe nochmal nachgeguckt, das steht in den Planungen immer drin, aber das ist an mir total vorbeigegangen. Ja, also dass diese ganzen Vereine da einen Input haben, das war mir schon klar, aber dass die aktiv damit jetzt beauftragt werden, das Netz zu durchforsten und Sachen zu melden, ja, das finde ich auch schon bemerkenswert. Ups. Ja, also seid vorsichtig, Leute, sag ich mal. Und die haben ja auf jeden Fall unten ihren RSS-Feed von Welttower News eingebunden. Dass die alle in irgendeiner Art und Weise mit der Amadeo-Antonio-Stiftung verbunden sind, kannst du aber einen Haken dran machen. Bis auf den türkisch-deutschen Gesundheitsverein. Ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass hier Ding steht, nicht sicher. Was ist denn jetzt, wenn sich das dann ändert und die Leute machen nichts oder so, dann müssen sie doch trotzdem irgendwie was anscheißen, haben sie ja schließlich die Aufgabe genommen, dann wird das immer strenger und so weiter, ne? Naja, vor allem hast du da jetzt halt lauter Natascha Strobels sitzen, die auch noch dafür bezahlt werden, ihren Namen zu googeln und zu gucken, ob jemand gesagt hat, du, you suck, you're a liar. Ja, eben, wenn die bezahlt werden, dann müssen sie auch was finden. Das meine ich ja so ein bisschen. Ne? Wenn keiner mehr was macht, dann finden sie trotzdem was. Und das ist dann irgendwie böhr. Und irgendwann haben wir es dann wie in der DDR, wo wir genauso viel normale Leute haben wie inoffizielle Mitarbeiter. Verschwörungstheorie. Ja, natürlich. Aber ich liebe doch alle Daten. Genau, die wollen doch nur euer Bestes, eure Daten. Am besten die Klarnamen. Ich möchte mein Bestes aber gerne behalten. Ey. Ja, hier haben wir noch einen Artikel von Beck. Das ist ein Verlag für Bücher im Anwaltsumfeld. Und ja, hier geht es auch wieder ums NetzDG und wie es im Endeffekt jetzt vor sich geht. Einige Sachen habe ich ja schon gesagt, dass diese Klagen laufen und dass es die Verzögerung gibt und dass deswegen die Vereine das machen. Aber die Zahlen, um die es da geht, mit denen da gerechnet wird, ist auch ganz interessant. Das Bundeskriminalamt rechnet circa mit jährlich 250.000 NetzDG-Meldungen von den Unternehmen. Boah. So, die etwa 150.000 Strafverfahren nach sich ziehen. Das hat ja nirgendwo irgendeine Basis. 150.000 neue Strafverfahren. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber unsere Gerichte sind jetzt schon so ein bisschen überlastet, die Strafverfolgungsbehörden Aber auch. der Witz ist doch auch, dass, ich meine, wir sehen das doch jetzt schon bei Twitter, was gemeldet wird. Und ich habe in meinem Leben jetzt schon noch nie eine Sperre kassiert, aber schon hunderte von diesen, dein Tweet wurde gemeldet, Dingern bekommen. Und dann glauben die, dass sie da mehr als die Hälfte aus irgendwelchen Meldungen einen echten Case bauen können. Das nenne ich aber völlige Blauäugigkeit, 150.000 von 250.000 Meldungen. Ja, da Die gibt es wissen nicht, was eine für Sache. Idioten da melden. Das ist das Problem. Hier, Ne? es gibt nämlich da, es gibt da, hier, nehmen wir Ich eine bin andere Zahl. die Tage gemeldet worden, weil ich das animierte GIF von Clint Eastwood gepostet habe mit Get off my lawn. Unter die Frage, diese zwei Leute stehen vor deiner Tür und wollen dir irgendwie die grüne Zukunft verkaufen. Das war ein Bild von der Lang und vom Nuripur. Und das musste jemand melden, weil der Ja, da natürlich aber einen Mord oder irgendwas gesehen hat. Aber dass ich einfach nur ein Bild aus dem Film poste, wo jemand sagt, hier, bitte verlass mein Grundstück. ja, es ist allerdings eine Sache, die da jetzt ein bisschen falsch eingeordnet wurde. Hier geht es jetzt um Meldungen, die das Netzwerk selber ja jetzt leisten muss, weil das ist ja das Neue an dem neuen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass sie ja immer gesagt haben, ja, bisher, da mussten sie es ja löschen, aber sie mussten uns ja quasi nicht Ach sagen, so, dass okay. da jetzt was gewesen ist und Genau. das ist ja jetzt das Neue und deswegen, wenn hier von Meldepflicht die Rede ist, dann meinen die also, dass die Netzwerke die Sachen, die sie entfernt haben, dann auch gleichzeitig noch weitergeben ans BKA, damit die dann darauf irgendwie handeln können. Ja, und die stützen ihre Zahlen halt auf zwei Sachen. Die eine Sache ist halt, genau wie du es gerade gesagt hast, eine Zahl, die die herangezogen haben, eine Begründung ist, im ersten Halbjahr 2021 hat Facebook im Bereich Hassrede weltweit 56,7 Millionen Inhalte wegen Verstoßes gegen ihre Community-Richtlinien entfernt. So, das ist ein Eckpunkt, den die nehmen und dann schauen die, okay, wie viel Prozent davon wären wahrscheinlich rechtlich relevant und davon denken die wahrscheinlich 3%. So, Stichwort Overblocking natürlich. So, und die zweiten Datenpunkt, den die nehmen, ist eine Stichprobe im zweiten Halbjahr 2021. Alleine für einen Straftatbestand, Volksverhetzung, Paragraph 130 Strafgesetzbuch, wurden auf Twitter, alleine auf Twitter, nur im zweiten Halbjahr, 228.468 Beschwerden abgegeben. Und die haben zwischen Manche sagen auch nicht entschieden, zwischen 19 und 21.000 davon sind auch wirklich strafrechtlich relevant geworden und haben hinterher einen Gerichtsprozess bzw. einen juristischen Prozess in Gang gesetzt. So, das sind so die zwei Eckpunkte von Zahlen, an denen sie sich langhangeln und deswegen sagen die halt, okay, wir werden wahrscheinlich 250.000 Meldungen bekommen, aber wir werden so ein gutes System haben, dass daraus wahrscheinlich 150.000 Sachen entstehen, weil den Rest löschen die Unternehmen ja sowieso freiwillig, bevor es überhaupt zu einer Meldung kommt. Ja, Weil die und auch dass die Leute sich zurückhalten, sicher. das kommt da nicht vor in der Rechnung, ne? Dass die Leute Also sich dann das ist, zurücknehmen. ich weiß nicht, es ist ja von Anfang an klar gewesen, dass es schlimm ist, was überhaupt die Philosophie ist, die hinter diesem ganzen Gesetz steht. Aber die handwerkliche Umsetzung jetzt ist so katastrophal, unglaublich. Ja, und ist trotzdem ein Vorbild, ne? Für Weil ich alle meine, möglichen bei BKA Länder werden wie jetzt EU und Computer so. angeschafft und Personal wird aufgestockt und sowas, weil die damit rechnen, okay, und wir müssen jetzt wir müssen jetzt extra drei neue Staatsanwälte pro Stadt einstellen, um die ganzen Fälle abarbeiten zu können oder was da jetzt alles in Gang gesetzt wird dadurch. Ja. Ganz abseits von dem ganzen Gedanken der Und Zensur für und was denn Internetfreiheit eben und so was? weiter und so Also, fort, was jetzt ja. da an Geld und an Verwaltungsapparat aufgebaut wird für. Wow. Das auch. Wow. Das kostet so viel Geld. Und es wird im Endeffekt auch nur missbraucht werden. Ich meine, 220, sagen wir mal 230.000, nur wegen Paragraph 130, nur auf Twitter. Nur in einem Halbjahr. Also ich meine, das kann man ja nur mit einer gewissen Meldewut auch ne, Wirklich, recht, ey. erklären. Ja, Oder es gibt manche ja auch Leute welche, die sagen, sind da so okay, unterwegs, ich ne? will dem was Böses und deswegen melde ich dem jetzt wegen Paragraph 130, weil ich denke, der ist ein alter Nazi. Ne? Ja. Das gehört ja teilweise zum guten Umgang in gewissen Kreisen, andere das zu bezichtigen. Warum dann nicht gleich anzeigen? Ja, manche machen das auch gezielt und absichtlich, auch jetzt schon auf Twitter. Mal Ich gesehen, finde ja. die Zahlen extrem hoch, weil das sind ja wirklich die empirischen Zahlen, die vor aufgetreten sind. Ja, aber wie gesagt, ich kann Ja, nochmal wiederholen, wenn genau. ich sehe, für was für ein Mist ich gemeldet werde. Also, allein für mich gehen da hunderte Meldungen in den letzten Jahren raus, die zu nichts geführt haben. Nicht zu einem Tag Sperre. Ja, aber die gehen ja auch dann noch nicht ans BKA. Erst wenn Nee, sie das dann war ja der gesperrt ist. andere Typ, der mich bei Hassmailen gemeldet hatte, wo die meinten, das geht jetzt ins BKA, wo ich nie was von gehört habe. Ganz komisch. Das BKA hat Tja, abgewunken, ne? Naja, wie will ist das Prinzip trotzdem offensichtlich Vorbild für verschiedene Länder und auch für die EU angeblich. Wir möchten das jetzt auch auf EU-Ebene heben, damit man das in allen EU-Ländern gleichmäßig abhandeln kann oder so. ja. Die Also da bist du nicht vielleicht. Justizminister von diversen EU-Staaten haben sich Die darauf möchten es gerne, verständigt, ja. Ja, die dass das möchten es doch ganz gerne. gut wäre, das einheitlich zu haben und das dann so zu Ja, machen wie in anderen Bereichen, einheitlich wo es ist schon gut. Ey. üblich. Wie die Regeln ist ja sowieso so unverständlich, ne? Ja. Also das ist so Das ist uneindeutig. auch das, worüber sie sich hier teilweise beschweren. Schauen Sie mal nach Nordkorea. Dort ist es viel einfacher, Und ganz jemanden unten zum steht Schweigen zu bringen. natürlich im letzten Absatz, dreimal Ja. dürft ihr raten, andernfalls könnte ein gleichgeschlechtliches Ehepaar beim Umzug in ein anderes EU-Land Probleme bei medizinischen Behandlungen oder der Schulanmeldung des Kindes bekommen. In der Debatte Das sind darüber haben vor allem Probleme. Ungarn und Polen ihren Widerstand gegen die Initiative angekündigt. Sie Also versuchen es ja, echt mit es sind allen. natürlich die Und wenn das Bösen. eine nicht klappt, wird das nächste rausgeholt. Die bösen Polen und die Ungarn, die werden es schon noch Ja, das ist lernen. nämlich die zweite Sache, die Sie hier drin schreiben, halt, dass Sie das Familienrecht auch gerne EU-weit regeln wollen. Also Hassrede und Familienrecht, super Idee. Passt doch Das sind auch super die zusammen. wichtigen, das sind auch die fucking wichtigen Probleme, die uns im Ja. Moment bewegen. Ich habe mich gefragt, ob Hassrede damit auch und dann die. gleichgeschlechtliche Ehen. Das ist in Europa Ja. das Problem. Diese scheiß Arbeitsplätze braucht keiner. Wirtschaftlicher Niedergang, alles uninteressant. Wir brauchen dringend was für Hassrede, Gurkenkrümmung und queere Familien. Aber moderne Familie ist das nicht auch, also wenn man jetzt zum Beispiel vier Frauen hat oder so? Ich meine, ist das dann auch legal dann oder wie ist das? Wie soll das sein? Wisst ihr das? Ja, müssen sich die Justizminister mal darauf einigen, ob Weiß das ich dann nicht genau. Die okay haben sich jetzt ist. erstmal geeinigt, dass sie alles öffnen wollen oder so. Nee, nicht wirklich. Verantwortungsgemeinschaft. Chris, ich möchte die Betrachtung dieser Quelle am Anfang anfangen und deswegen würde ich dich bitten, hochzuscrollen und uns den Header dieser Facebook-Seite zu zeigen. Yikes, das siebte Ich Flugblatt. wollte schon sagen, scrollt jetzt bis zum ersten Flugblatt hoch. Ne? Das Na siebte knapp, aber Flugblatt, knapp. Hashtag NoAfD und rechts unten eine weiße Rose. Ach so. Flugblatt, weiße Rose. Kann jeder jetzt mal drüber nachdenken, ob das vielleicht die Seite von Jana aus Kassel ist? Keine Ahnung, aber Linda Knappe scheint auf jeden Fall stolz drauf zu sein, sich in eine Reihe, ungefragt in eine Reihe mit der weißen Rose zu stellen. Das nur mal so als Einleitung. Und dann haben wir hier halt den Post, um den es geht, von der Seite, von der Facebook-Seite, das siebte Flugblatt. Wer ist Ali Udlu? Auswertung eines rechten Profils. Nicht Twitter-Abonnenten kennen den Ali vielleicht nicht oder vielleicht doch. Der Ali ist ein recht lauter Account mit vielen Followern. Ex-Muslim, Türke, schwul. Ja, und nimmt kein Blatt vor den Mund, in keine Richtung. Und das macht ihn natürlich bei wenigen Leuten beliebt, außer bei denen, die auch der Meinung sind, man sollte halt kein Blatt vor den Mund nehmen und mit einem gewissen Respekt den Leuten sagen, was man denkt. Ja, und hier diese Seite fühlt sich jetzt aufgerufen, den Ali mal zu beleuchten. Weil der hat, wie die Weltraumaffen, halt auch über diese Rede von Omrid Nuripur geredet, dem neuen Grünen-Vorsitzenden, und hat einen Ausschnitt aus der Rede gezeigt, die wir uns das letzte Mal ganz angesehen haben, wo er Ja, halt Rede, es war ja nur eine oder Zwischenfrage, ne? die Zwischenfrage, genau. Es war eine Kurzintervention, um genau zu sein, oder so, wie die das da nennen. Und da hat er halt gesagt, paraphrasiert, dass er es gut fände, wenn das, was von der Scharia, von der Verfassung gedeckt wird, in Deutschland auch angewendet werden kann. Ja, das muss man aber auch in der Landform nicht gut finden. Man muss es nicht gut finden und man kann gerade auch, denke ich, als Ex-Muslim kann man da durchaus auch sagen, nee, halte ich nichts von. Und man kann auch diesen Ausschnitt posten, weil ich finde nicht, ich habe Ja. dieses Posting gesehen, ich habe den Ausschnitt gesehen, der ist kürz, da ist halt nur dieser Satz über die Scharia und die Verfassung drin. Und da wird ihm hier natürlich nachgewiesen, schon auf einem anderen Dings wurde ihm, dass da bewusst die Unwahrheit gesagt wurde und dass Ali Utlu die eigenen Anhänger belogen hatte, da die Hetze gegen Nuripur aber weiter andauert, gleichzeitig unsere Verordnung Ali Utlus im rechten Spektrum bezweifelt wurde, fühlen wir uns verpflichtet, diese anhand einer Profilauswertung zu belegen, um aufzuzeigen, aus welcher Ecke die Schmutzkampagne gegen den grünen Vorsitzenden eigentlich kommt. Und dann wird halt Ali nochmal beschrieben. Ja, wird noch gesagt, dass er mal beim Piraten war und jetzt in der FDP ist und so weiter und so Das fort. ist ja schon mal sehr rechts alles Er weiß. war zu Gast bei rechten Leuten, also bei Philosophia Perennis, hat bei Henrik M. Bruder Der gute geschrieben. Mann war übrigens auch mal Mitglied in der Linkspartei und bei den Humanisten. Er hat schon so viel mitgemacht, das Er ist. passt so alles wie die Faust aufs Auge. Oh Ja, und dann wird Mann. halt gesagt, deutlicher wird das Bild, wenn man sich ansieht, wem in groß Ali Utlu auf Twitter folgt. Das ist ein breites gesellschaftliches Spektrum, in dem allerdings rechtspopulistische, radikale und sogar extreme Profile mit fast 70 Einträgen extrem überwiegen. Und diese Liste schauen wir uns jetzt zusammen an, weil gleich auf den ersten Plätzen kommen Leute, wo wir uns vor Kontaktschuld. Lachen nicht mehr halten können. Der Don Nein. Alfonso, Benedikt Kontaktschuld. Ja, Don Alfonso, Weichauer. zweiter Platz, Benedikt Brechtgen. Oh, ja, das sind die gefährlichen Menschen in diesem Land. Ich glaube das auch. Der Herr Kontaktschuld, Fleischhauer, Schunke. der Herr Super. Poschert natürlich, die Frau Schunke, Steinhöfel natürlich, Tichy, Es ist schön, dass du Amandmann noch Sula, rausgesucht der hast, dass wir auf alte Facebook sind, ne? Rechtsradikale. Birgit Kelle, na Genau. klar, Markus Prezell, na klar, da kann er die AfD so viel kritisieren und vernünftige Sachen schreiben, wie er will. Talk in Hangar 7. Talk im Hangar 7, eine Talkshow. Rechtsradikal. DPOIG Ja, wenn und das alles Rechte DPOIG sind, Köln. dann ist ja klar, dass das größte Problem für solche Leute, dass es von rechts kommt, ne? Der Verein Deutsche Sprache. Erika Steinbach, da könnte er recht haben. Die ist, glaube ich, ein bisschen rechts. Hubertus Knabe, ein Wissenschaftler, ein absolut renommierter Wissenschaftler auf dem Gebiet der DDR-Aufarbeitung. Na, rechtsradikal, egal, weg damit. Lübberding, Papke von der FDP ist ein Die ganze Rechtsaußen. Und dann Welt hier, genau, NZZ Chris hat es auch. schon gefunden, mein Oh Lieblingsding, Mann. Fatina Kailani. Tagesspiegel, verhöhnt Antirassistin. Wir erinnern uns, das war dieser Artikel Antirassismus als Geschäftsmodell. Der Stachel scheint echt fucking tief zu sitzen. Die NZZ natürlich auch rechts. Miloš Matušek, Anna Schneider, hier noch bei der NZZ, warum auch immer, Strache natürlich rechts. auch, klar. Der Grosch. Welt, ja, Zara Genau Rinder, die. Marvin Wank, alles rechts, Der rechts, gesamte rechts. Weltverlag, genau. Das ist schon Alle, hart. David überall Berger, sind sie. Anna Dobler, David Berger und hier 65 auch noch großartig. Serhan Ateş. Das ist auch Serhan Ateş, die noch. Gründerin der Goethe-Moschee, die Ja, versucht trotzdem ist nicht irgendwie. unterwürfig genug. Und natürlich, Tichys Einblick darf nicht fehlen. War Tichy, war doch Bis schon zum Roland 96, Tichy war auch 69 nicht hätten ja noch dumm. gehen können. Der hat ja wirklich gar keinen Sinn für Humor. Was ist denn hier los? Nein, nur im Facebook-Profil liked er zusätzlich Henrik M. Bruder selbst. Also Oder ist der Obernazi, ne? Leibhaftigen. Dem Oh. leibhaftigen Henrik M. Bruder Jetzt liked brauchen er wir jetzt brauchen wir hier da. so ein Blitz- und Ja. Donnergeräusch. Und dann kommt das Gleiche nochmal rückwärts. Oder die Wem Geigen teilt von Ali Psycho. Utlu? Ja, da kommen dann interessanterweise nochmal die gleichen Sachen mit einigen. Ich glaube, war der Hamed Abdel Samad, war der oben in der Liste? Ich glaube nicht. Aber ich will es ja nicht beschwören, so wichtig ist es auch nicht. Und dann kommt noch eine ganz grobe Hitze, wen er liked, ja, Deutsche liked nicht bei, ihr wisst schon, ja, genau. Also er liked Serhan Artic, er liked Gunnar Kaiser, Ali Ertan Toprak, Ahmad Mansur, oh mein Gott, ich glaube, das sind alles deutsche Nationalisten, bei den Namen kann das nicht anders sein. Alter Schwede. Mehr noch, er gibt selbst in Postings explizit an, wie zufrieden er mit dieser Followerschaft ist. Sag mal, ist das pathologisch? Wie kann man denn so weit in den Menschen reinkriechen wollen und so tolle Listen? Und natürlich klarer wird man, wenn man sieht, dass diese rechten Profile auch Ali Utlu folgen, ihm folgen und so weiter und so fort. Die gleichen Leute also nochmal. Leute folgen sich auf Twitter gegenseitig. Das ist der Hammer, oder? Ist der Hammer. Ich habe das noch nie verstanden, das Prinzip. Jetzt dank des siebten Flugblatts von der selbsternannten Weißen Rose weiß ich es endlich. Naja, und hier unten auch die geile 48,4% der Follower Hans-Georg Maaßens retweeten auch Ali Utlu. Hättet ihr euch so eine... Das diese ist Schnittmenge ein Hard-Tack, schon, also, ja. Da würde ich jetzt sofort Verhaftungen einleiten. Wir fassen zusammen. Ali Utlu sammelt in seinem Twitter-Account schwerpunktmäßig Profile aus dem radikal-rechten Spektrum, inklusive solcher, die selbst in den Rechtsextremismus vernetzt sind oder zu neuen Rechten gehören. Oh zweitens, er teilt mehrheitlich Inhalte aus dieser Bubble und zwar zustimmend. Drittens, er liked mehrheitlich Inhalte aus dieser Bubble. Viertens, diese Bubble folgt ihm zurück. Fünftens, sein Profil ist bei den Followern von Hans-Georg Maaßen extrem beliebt. Das ist der Nachweis rechter Interaktion, besonders zwischen den Accounts von Utlu, Alfonso, Halaschka und Prezell besteht überaus rege. Lese ich hier gerade was von IM Victoria oder was? Es tut mir leid, das widert mich an, dieses, was ja, ja. Bist du, ein selbsternannter Geheimdienst, Linda? Die sind nur Schnüffelei, ist das, ne? Natürlich, furchtbar. Alter Schwede, ist das ekelhaft. Und ja, und ich weiß nicht, Chris, hattest du es im Original aufgemacht, wie ich gebeten hatte, oder hast du das Archiv auf? Das ist das Archiv, aber es geht doch bis zum Ende, oder nicht? Nee, ich wollte noch in die Kommentare. Ach so. Weil da ist noch ein Kommentar, den ich unbedingt zeigen möchte. Okay. Dann mach bitte mal das Original und dann scrollst du ein ganzes Stück runter. Da kommt dann das erste Schwarz-Weiß-Bild, was in den Kommentaren kommt. Ein ganzes Stück die Kommentare runter, also den Artikel ganz durch und dann schon ein ganzes Stück in den Kommentaren. Weil da ist mir dann endgültig der Kragen geplatzt bei der Aktion. Also da wenn man... Ah, Moment mal. Nee. Haben die Antwort gelöscht? Die haben die Antwort da drauf gelöscht. Wie geil ist das? Nee, das ist glaube ich, schon wieder dieses relevante... Ja. Ah, okay. Nee, dann musst du alle wahrscheinlich... So. Und dann scroll mal runter, bis das Bild von der jungen Sharon Artisch... Nee, das ist es noch nicht. Ich habe hier, bei mir sieht das anders aus, leider. Also im Endeffekt, vielleicht, nee, zeigt er uns nicht, leider. Ich werde da gleich nochmal einen Screenshot von machen, damit das nicht verloren geht. Also du kannst mal bis zu dem, genau, es ist eine Antwort auf diesen Post. Ich verstehe nicht ganz, was, da ist es ja. Genau, warte mal. Jetzt gehen wir noch mal hoch zu dem Foto von der Frau Artisch, bitte. Da ist es. Ich verstehe nicht so ganz, was Serhan Artisch in dieser Aufzählung zu suchen hat. Bundesverdienstkreuz erster Klasse Trägerin ist wohl kaum tauglich, um eine rechte Gesinnung aufzuzeigen. Und darauf antwortet dann da unten das siebte Flugblatt, also die Verfasserin dieses Unsinns. Und sagt, wir empfehlen einen Blick in ihr Twitter-Profil, da wimmelt es von undifferenzierter Hetze. Da hat sich seither eine Menge getan und nicht zum Guten. Übrigens, das Bundesverdienstkreuz bekam sogar Hans Globke. Ach, Lea. Das ist schon krass. Das ist schon so unverschämt, dass ich, also wenn ich die Frau Artisch wäre, hätten die schon Post von mir. Mich in einem Atemzug mit so einem Menschen zu nennen, dafür, dass ich versuche, irgendwie zu vermitteln. Nur weil ich nicht den Kotau mache vor den Radikalen, mich in so eine Gesellschaft zu bewegen. Also neben allem, was dem Ali hier angetan wurde, ist das noch der größte Hohn. Wirklich. Ja, was the fuck. Ja, ich meine, die streiken alles Mögliche weg, aber wenn da irgendwelche Leute rumlaufen und alles Mögliche als Nazi und rechts bezeichnen oder rechtsextrem, da wird nichts gegen gemacht, ne? Nee, natürlich nicht. Da du kannst ist auch ja vorher nichts, nichts, wenn du wolltest, ne? Gar nicht, glaube ich. Da ist ja vorher, wenn ich mal was angezeigt habe, wo man mich wirklich einen Nazi oder einen Neonazi genannt hat, wenn ich das also angezeigt bei Twitter gemeldet habe, ist da nie was draus geworden. Also Nazi reicht nicht. Ja, ein Richter aus Gießen musste über ein NPD-Wahlplakat mit dem Slogan Migration tötet entscheiden. Und er hat gesagt, das ist eine Ansicht, die man haben kann. Und wir haben Meinungsfreiheit. Und dementsprechend möchte er darüber nicht, möchte er das nicht verbieten. Er hat auch gesagt, dass es halt daran liegt, dass da Migration steht. Wenn da Migranten töten werden, hätte er es natürlich verboten. Weil, ja, sind halt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn man eine Ideologie angreift und ihr das unterstellt, ist das. An die Partei, die irgendwie Nazis töten oder so, hatten die doch ein Plakat oder was? Ja, aber ich meine, ich finde es auch, ich finde die Rechtsprechung in dem Fall richtig, auch wenn ich halt glaube, dass der Satz in seiner allumfassenden Konsequenz Unsinn ist. aber ist es jetzt so, dass das natürlich Ärger gibt. Der hat nicht richtig geurteilt und gerade im Zusammenhang damit, dass wir uns ja immer über die Polen erheben und sagen, euer Rechtssystem, wie ihr da mit euren Richtern umgeht, da ist mir zu viel Politik drin, das ist nicht offen genug und so weiter und so fort. Und jetzt lese ich hier, die SPD im Landtag will, dass dem Mann das juristische Handwerk gelegt wird. Was unterscheidet euch denn dann von Kaczynski und Co.? Hat die Hessen schon nicht gemerkt, ne? Dass das ähnlich ist. Also das ist so, wir sitzen auf dem hohen Ross, weißt du, und dann machen wir genau dasselbe, weil jemand halt da sagt, die Linkspartei sagt, was muss denn noch geschehen, um zu erkennen, dass solche Menschen unsere Demokratie kaputt machen? Was ist das denn anderes als eine Sprechblase aus der DDR? Dass die halt Sozialismus genau der Punkt, gesagt was soll noch passieren, haben. Was Strafbares halt, ne? Das ist der Standard. Es muss was Strafbares passieren. Dann, ne, muss man Einhalt gebieten. Und der Richter hat halt gesagt, ist nicht strafbar. Wie ist das eigentlich in dem Fall jetzt? Wurde das nochmal revidiert, das Urteil, oder steht das jetzt immer noch? Oder das haben die steht, da tatsächlich schon mal einen anderen Richter dran gesetzt, der ein gegenteiliges Urteil gefällt hat? Ja, jetzt ist das Justiz. Also er hat auch keinen Hehl draus gemacht, dass er, also er sagt auch schon, er hat das Ganze gestützt mit Hinweisen auf Salafismus, die Kölner Silvesternacht und den Untergang des Römischen Reiches und auch gesagt, Deutschland habe eine regelrechte Invasion erlebt. Ja, also der denkt schon auch in die Richtung der NPD, keine Frage. Aber ich frage mich halt auch, müssen wir solche Richter halt nicht auch haben? Was bringt es uns denn, wenn wir die Gerichte im Endeffekt dann gleichschalten und sagen, da geht nur noch hin, wer in unserem Sinne urteilt und wer nicht in unserem Sinne urteilt, der wird in den Innendienst versetzt. Oder wie? Was ist der Unterschied zu Polen? Ich sehe keinen. Im Prinzip müsste man ja meinen, dass man einheitliche Gesetze hat und dann eben auch einheitliche Entscheidungsrahmen ungefähr vorliegt. Aber es ist ja richtig, dass es eben auch... Naja, und da an dem hat er sich meiner Meinung nach auch festgehalten, indem er geurteilt hat, hier wird eine Ideologie eine Unterstellung gemacht und nicht einer Person. Und damit ist das. Ja, ja. Und zufrieden damit ist ja das im Ministerium wohl, ne? Oder der Landtag. Ja, aber das ist doch genau das Ding. Was war denn da für eine PR-Aktion gemeint? Was hat der Landtag da zu suchen? Der hat da überhaupt nichts zu suchen. Gewaltenteilung. Ja, und Konstantin Kuhle. Alter Schwede, ich habe den ja noch nie gemocht, Chris. Aber das hier. Was denkst du denn als FDP Mitglied über diesen Tweet. Ja, es ist ja sogar Niedersachsen bei mir, ne, wo der gute Mann ja der Generalsekretär ist. Vielleicht Und sollten wir kurz vorlesen, damit die ja, na, Zuschauer wissen, ich sage worum ja nur mal nochmal zu Ende jetzt. Also, wir kennen uns auch, Herr Kuhle und ich. Also, er weiß natürlich nicht, dass ich diesen Podcast hier es. habe, also nehme ich mal an, aber wir sind uns auf jeden Fall schon mehrfach begegnet. Ja, als ich das letzte Mal mit ihm direkt gesprochen habe, meinte er, ich werde ja der Anti-Feminist von Twitter. Also, ja, so hat er mich beschrieben. Ja, auf jeden Fall CDU/CSU. Wenn der Inlandsgeheimdienst von einem gefährlichen Verschwörungsideologen geführt wird, Doppelpunkt, und dann dreimal schlafender Emoji. Und dann CDU/CSU, wenn die Bundesinnenministerin sich für ihr Amt interessiert, Komma, einen klaren Wertekompass hat und jede Form des politischen Extremismus ablehnt, Doppelpunkt und dann dreimal fluchender Emoji. Ja, meine Response dazu war, da liegt ein Marcuse neben dem Wertekompass, weil. Ja, da kommen wir ja auch gleich noch zu dem Thema, oder ich gehe am besten direkt mal weiter. Worum es daher geht, ist diese Sache mit unserer Innenministerin Frau Faeser. Fenster auf dumm Und stellen. die hat da wohl Piu, piu, 2021 über rechtsextreme Drohbriefe, die sie erhalten hatte, in einem Magazin von diesen Verfolgten des Nationalsozialismus. Und andere Dingsbums, Bums, komme ich nicht mehr drauf, aber VVN, BD, A oder so, So. geschrieben Der und Bund der Antifaschisten, ja genau, Frau Verein, Bund der Antifaschisten. Ja, so, oder? Ja, das ist halt genau, steht es auch, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, sowas, Bund der Antifaschisten, ja. Und wir stehen als bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus. Das ist ein Zitat aus dem Verfassungsschutzbericht wohl von Bayern. Und kommen wir auch gleich noch zu den Leuten. Da habe ich noch von einem von unseren Zuschauern, hat mir dazu einen richtig guten Artikel noch gegeben, aber erstmal halt allgemein. Und ja, hier ist halt auch Text eignet sich hervorragend als Lektüre für CDU und CSU-Innenpolitiker, die die Gefahr des Rechtsextremismus jahrelang unterschätzt haben. Und da geht es natürlich um die sogenannten Drohungen, die da irgendwie von der Dame da halt publiziert worden sind. Und also nach meinen Informationen ist aber da noch niemand irgendwie festgenommen worden, der zu diesem angeblichen NSU 2.0 da irgendwie dazugehört. Oder sehe ich das falsch? Wisst ihr da was anderes? Nee, absolut nicht. Ja, aber ich meine, klar, dass man solche Drohungen ernst nimmt, das finde ich schon richtig und so, aber also es ist jetzt auch nicht so, dass man zu so einem Magazin da nur gehen müsste, dass das die einzigen sind, die sowas irgendwie publizieren würden oder so, verstehe ich auch überhaupt nicht. Und ja, ob das überhaupt schlau ist, solche Sachen kundzutun, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, da habe ich halt von Leuten, die Drohungen bekommen haben, auch andere Sachen gehört, dass die eigentlich gesagt bekommen, sie sollen, wenn da noch zu ermittelt wird und so, erstmal nichts dazu sagen und halt den Leuten auch nicht, ja, halt nicht, dass sie nicht merken, was da eventuell mit der Ermittlung läuft und so. Das sei halt eher kontraproduktiv, aber gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die VVN sich für die Geschichte interessiert hat, irgendwie auf lokaler Ebene dann oder so. Oder vielleicht kannten die sich auch einfach. Das würde ich mir auch gut vorstellen. Der am 3. Mai 2021 festgenommene Berliner Alexander Horst M. gilt als Autor und Absender von Okay. 116 Drohmails mit der Signatur NSU 2.0. M. wurde am 28. Oktober 2021 wegen 67 mit den Drohungen verbundenen Strafdelikten angeklagt. Ja, dann ist ja gut. Dann Ja. war es ja wenigstens was. Ja, also mit Anspielung auf den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen für Kulin zu Die Union habe in der Regierung in Anführungsstrichen dem Treiben eines gefährlichen Verschwörungsideologen an der Spitze des deutschen Inlandsgeheimdienstes keinen Einhalt geboten. Über die Ministerin sagte Kuhle, nach meiner bisherigen Erfahrung stellt man zu so Aussagen von Verdacht, linksextreme Einstellungen zu vertreten. Ja. Ja, und dann haben wir noch die linke Chefin, es sei völlig absurd. Faeser, die Publikation des Textes in jenem Magazin vorzuziehen, der Gastbeitrag sei richtig und wichtig, er sei gut, es sei gut, das nennt sie Faeser seit vielen Jahren und auch als Bundesinnenministerin so klar gegen rechts außen stellt. Und das ist dann mit dieser VVNBDA, das ist dann sich gegen rechts außen stellen einfach nur, ja. Weil zur Erinnerung, dem Maaßen hat man ja auch vorgeworfen, dass er Interviews gibt bei irgendwelchen Magazinen, wo auch irgendwelche verrückten Christenhainis irgendwie was schreiben und so. Und ja, hier Junge Freiheit und solche Sachen ja sowieso. Und das ist dann irgendwie ein Interview mit einem normalen, also mit einem Presseorgan auf jeden Fall und nicht irgendwie mit dem Mitgliedsmagazin von irgendwelchen verfassungsschutzbeobachteten Organisationen. Und zu den Wesen von diesen Leuten kommen wir gleich noch und auch zu deren Beziehung zur SPD ist nämlich auch sehr interessant. Und ja, und das diese ganze Geschichte mit dem Maaßen, im Endeffekt stützt sich das halt alles auf irgendwelche Einschätzungen von wen? Von hier dem Fridolin hier vom Verfassungsschutz so. Aus Thüringen, ja. Dem, der da im Stiftungsrat von der Amadeo-Antonio-Stiftung sitzt. Und Stefan. Irgendwie. Stefan Kramer, ja. Kramer. Und ja, Maaßen ist einer, der sagt, Amadeo-Antonio-Stiftung sollte man kein Geld mehr geben. Und der ist dann der Meinung, dass der Maaßen halt ganz furchtbarer, böser Junge ist, dem man keine auch. Macht geben soll, ja. Und das wird dann aber nirgendwo irgendwie, das ist nicht vielleicht irgendwie dann nur Schützen von den eigenen Interessen, von den eigenen Leuten, die man da irgendwie gut findet oder so. Nee, das ist Expertise. Ne? Das kann man einfach so wiederholen. Aber sich da irgendwie so eine extreme Organisation und da nichts dran zu sehen. Also ich weiß nicht, wie extrem die wirklich sind, aber es werden so bezeichnet, heftig. Wurden ja wohl auch richtig mal beobachtet. Heftig. Und da kommen wir auch jetzt gleich zu. Ich kann mich jedenfalls erinnern, dass ich da, glaube ich, mal als Zivi mich vorstellen wollte. Und das ist schon lange her. Das heißt, sie müssen schon lange vom Staat irgendwie Geld kriegen. Okay, naja, auf jeden Fall. Hier ist die Frau Faeser, die von der in Anführungsstrichen Jugendfreiheit der AfD und anschließend der Bild-Zeitung und CDU-Abgeordneten erhobenen Vorwürfe sind durchschaubar. Hm? Ja, hier, die sind schuld. Ne? Das ist hier, müssen wir ja wissen. Das ist. Ne, also ich habe hier beim Pfui-Pfui-Magazin was gemacht, die waren doch aber guck mal, andere Pfui-Pfui-Magazine, die finden das Pfui-Pfui und deswegen ist es doch okay, oder nicht? Durchschaubar. Ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt. Ja, der scheiß offene Gesellschaft kannst du in Anführungsstriche setzen, nennt sie. Und wer das auch weiterhin tun, ja, schön. Mit anderen Geil, Worten. Auch in Zeiten der Pandemie überhaupt von offener Gesellschaft zu sprechen. Ja, wir hatten das Tone deaf kann man sein, Nancy. Pew, pew. Ja, hier die Oberarme sind frei. Aber ansonsten eher weniger. Ja, und hier haben wir die Abteilung aus Aachen, die sagt, SPD-Unvereinbarkeitsbeschluss mit VVN aufgehoben. Eine Meldung vom 5. November 2010. Und da sage ich Danke an den Marcel Peitmann, heißt er, glaube ich, von Marcellus Mind, dem Substack, den ihr auch gerne abonnieren könnt. Gibt es immer jede Woche einen sehr guten Newsletter. Auch immer mit vielen Fundstücken, die teilweise auch bei uns schon gewesen sind, aber auch noch Sachen, die wir nicht dabei hatten. Und der hat ja darauf hingewiesen, dass es das mal gegeben hat, und zwar ziemlich lange, nämlich schon seit 1948. Da hat die SPD diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit diesen Leuten hier gemacht. Und die schreiben hier also nicht so richtig, worum es da ging, und sagen dann hier nur, wir wissen nicht, was den Sinneswandel hervorgerufen hat. Aber worum es da ging, das erfahren wir hier bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da danke ich unserem Zuschauer, den ich auch noch mal kurz raussuche, der mir das nämlich geschickt hatte. Na, wo ist er, der gute Mann? Danke. Würde ich dem auch mal seinen Credit geben, weil das ist, auf Twitter heißt er Hell No mit 3 O. Der Classical Liberal, der hat mir das geschickt. Und in diesem Beitrag hier, Antifaschismus als Thema linksextremistischer Agitation, Bündnispolitik und Ideologie, was hier erschienen ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Da geht es also um den Begriff des Antifaschismus und wie der halt benutzt wird, dass er teilweise halt auch benutzt wird von Leuten, die ja halt gegen faschistische Organisationen sind, aber halt eben auch benutzt wird, ganz breit gefächert, von Kommunisten, um alles damit zu bezeichnen, was kein Kommunismus ist. Und als Beispiel wird hier genannt, ja, dreimal dürft ihr raten, welches eine Beispiel hier drin ist, ein gewisser VVN-BDA, der aus Leuten von KPD, DKP gegründet wurde und also den Sozialdemokraten damals unterstellt hat, sie wären Sozialfaschisten. Das ist ja so ein Ding, was sie auch in der Weimarer Republik schon gebracht haben, die Antifa damals. Und das hat dieser VVN-BDA halt auch gebracht. Also herzlichen Glückwunsch, Frau Faeser. Ne? Aber ja, wir haben alles im Auge, ne? Genau, wir haben alles im Auge. Ja, macht euch keine Sorgen. Ich habe das schon verstanden, dass hier überall Gefahren lauern und so. Aber ich veröffentliche einen Beitrag bei so einer Organisation, die vor knapp 10 Jahren noch per Unvereinbarkeitsbeschluss mit meiner Partei überhaupt nicht ging. Und zwar, weil die meine Gruppe von Leuten als Faschisten auch bezeichnet haben. Und dann da auch zu Gewalt und solchen Sachen aufgerufen haben, was die hier wohl sehr viel gemacht haben, tatsächlich, wenn man nach diesem Beitrag hier geht, gegen Ja, so ist die Polizei und Antifa, alles Mögliche, weil halt eben der ganze Staat, na, das kapitalistische System in Gestalt der Bundesrepublik ne? Deutschland und worin die eigentliche Ursache und Wurzel des Faschismus gesehen wird. Und die beziehen sich hier natürlich auch auf die DDR und deren Gründungsmythos von Warte mal, bevor du antifaschistischen. weiter scrollst hier, warte mal, das, nochmal ein Stück, da war es hier. Antifaschismuskritik zur Immunisierung vor anderer Kritik. Das ist ja großartig. Linksextremisten nutzen die Agitation mit dem Antifaschismus darüber hinaus, um ihnen unliebsame politische Auffassungen von Andersdenkenden zu diskreditieren. Meistens handelt es sich dabei um konservative Intellektuelle oder Organisationen, welchen dann eine faschistische Gesinnung oder Zielsetzung unterstellt wird. Diese Instrumentalisierung des Antifaschismus durch Linksextremisten nutzen wiederum Vertreter des anderen politischen Lagers zur Immunisierung vor Einwänden. Ach, so wird dann ein Schuh draus, oder was? Oh Gott. Ich meine, die ersten paar Sätze sind so richtig und so wichtig. Und dann kommt natürlich, ja, aber das wird missbraucht von den Rechten, die dann sagen, ihr aber auch, oder was? Und denen dient dann die ähnlich lautende Kritik von linksextremer Seite dazu, sich jeder kritischen Auseinandersetzung mit ihren eigenen Auffassungen zu entziehen oder was? Oh Gott. Und Ja, aber das so einen klingt. einseitig gefärbten Scheiß kriegen die Jugendlichen von der Ja, keine Ahnung. Bundesprüfstelle, Also, sage es ich klingt für schon. mich also schon so nach gewissen Leuten, an die ich da denken könnte, die uns ja auch ständig erzählen, Dass wir zu links sind. dass wir ja oder zu sehr auf dem Zaun sitzen oder so Sachen oder halt eben so Argumente von wegen, ja, kann man doch irgendwelche Streams machen mit hier Reconquista Germanica und solchen Leuten, weil ja, die Linken, die haben ja so viel Macht. Und so nach dem Motto, dann sind halt die anderen jetzt unsere Freunde oder so. Oder diese ganze Geschichte mit dem hier Ungarn, Heini, hier, wie heißt er? Orban. Orban, ja. Also aus meiner Sicht ist der halt nicht weniger zwielichtig als als der Soros, ne? Also, Er ist ein und die, Politiker. und ich glaube, die leben beide davon, dass sie von der jeweiligen Seite halt als der natürliche Feind von den anderen wahrgenommen werden, ne? Also, sowohl von, also, der Orban ist dann halt der Held von den Leuten, die den Soros nicht mögen, und der Soros ist halt der Held von den Leuten, die den Orban nicht mögen. Ja, klingt logisch. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, ne, also das ist halt das Beispiel, was hier wirklich kommt. Und ich meine auch Sachen, wo wir uns ja ewig schon den Mund drüber fusselig reden, ne? Also diese ganze, und das könnte auch aus dem Buch vom Andy Ngo stammen, wo ja auch Leute richtig übel für angegangen worden sind, dass sie sich dazu bekannt haben und ihn dafür gelobt haben für sein Buch, was er geschrieben hat. Ich sage nur hier damals der Typ von dieser Band. Also, wie irre wir hier schon drauf sind. Das ist wirklich, wie das halt eingegrenzt wird und da irgendwie ja mit Schaum vorm Mund irgendwie versucht wird, die Leute irgendwie alle mundtot zu machen, die da hier nur die Wahrheit sagen. Und sowas wie diesen Artikel hier, der auch schon ziemlich alt ist, der ist von 2008. Also, ja, könnte ich mir heute bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch nicht mehr so richtig vorstellen, weil wir da ja eigentlich mittlerweile auch schon so auf dem Standpunkt sind, von wegen, ja, Linksextremismus ist halt. Guck mal, ob der Artikel noch online ist. Der ist online. Ich habe Der ist ja, ich online? habe den ja Okay. archivieren wollen Ah, und okay. der war schon archiviert von vor 7 Jahren. Ah, okay. Der ist auf jeden Fall noch da, ja. Weil der wurde mir ja auch direkt geschickt, der wurde mir nicht im Archiv geschickt. Also der ist auf jeden Fall noch Okay. da. Und ich habe das jetzt natürlich nicht verglichen mit diesem Archiv hier, ob der irgendwie geändert wurde, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil Nee, nee. ich glaube nicht, dass Das die hier denke ich irgendwie nicht. drin rumändern würden. Dann wären einige Sätze nicht da drin, wenn da was geändert worden wäre. Ja, dieses Archiv hier ist ja von vor 7 Jahren. Ne? Also ich habe das jetzt nicht verglichen mit der aktuellen Version. Aber da das ja hier ein Beitrag von so einem Politologen irgendwie ist, wüsste ich jetzt nicht, warum sie da immer da rumschreiben sollten. Ne. Steht ja ein Name drauf. Ne? Also ja, also das ist das Ding hier. Ne? Und also aus dieser Geschichte eigentlich, also ich weiß nicht, wie die Frau noch haltbar ist, weil das ist wirklich, also wenn jetzt hier nicht explizit dieses Ding hier drin benannt worden wäre, dann würde ich noch irgendwie sagen, okay, aber als Innenministerin so wenig Ahnung zu haben, also wirklich, weil das ist wortwörtlich genau dieses Ding, was der vorgeworfen wird, ist absolut zu 300% wahr. Ne? Also, das ist wirklich verharmlost, dass es nicht rallt, was sich dahinter verbirgt. Und es heißt einfach nur Antifaschismus und deswegen muss es ja gut sein. Und was übrigens auch lustig ist, diese Leute sind mir schon zweimal begegnet. Einmal damals bei dieser Demonstration, bei der ich war, wo die NPD gegen so einen NDR-Journalisten eine Demonstration veranstaltet hat und wo es dann eine große Gegendemonstration war, bei der ich war. Und wo auch irgendwie die Hälfte von diesen Redebeiträgen davon handelte, dass dieser VVN-BDA irgendwie die Gemeinnützigkeit verloren hat. Und dass das doch so unmöglich wäre und dass das ja mal wieder zeigen würde, wie unglaublich faschistisch diese Gesellschaft ist und so ein Zeug. Und das haben die da erzählt mit irgendwelchen Politikern und so aus Niedersachsen da, die da und diese Bundstadt Braun-Geschichte von neulich auch von dieser Demonstration gegen die ja, im Prinzip für Maßnahmen und gegen diese Spaziergänge, wo übrigens auch diese Fahnen von dieser FVVN-BDA da irgendwie im Wind geweht sind, neben den Kirchen und diesen ganzen anderen Leuten. Aber das sind die Leute, ne, die eine Demonstration abhalten und sich darüber aufregen, dass andere Leute ihre Demonstrationen nicht reinhalten von irgendwelchen Spinnern. Und die stehen da mit diesen Leuten und behaupten dann halt eben, dass sie es ja verstanden haben und dass die anderen das sind, die es nicht kapieren, dass die anderen das sind, die zu nah an irgendwelchen Extremisten dran sind. Aber selber stehen sie dann neben diesen Leuten und ja, keinerlei Einsicht. Ne, der Splitter im eigenen Auge wird nicht gesehen, dass man da dann vielleicht auch sich von distanzieren muss oder so. Da ist dann plötzlich die Bild-Zeitung dann auch faschistisch oder was. Oder irgendwie dient dann als Beweis dafür, dass man ja auf der richtigen Seite ist. Ne? Man publiziert zwar bei denen, aber wenigstens mag einen die Bild-Zeitung nicht. Also. Mohammed Amjad hat genau das heute in einem in einem Tweet angedeutet, dass der Springer Verlag sei ein Hort für Antisemitismus und die für Strukturen des Faschismus. Ja, das hat er wirklich getwittert über Springer. Ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gekippt. Top. Ja, aber es ist echt unglaublich. Also, ich meine, also, ich bin ja schon einiges gewöhnt, aber wirklich so enorm abfailen, wie hier in diesem Fall, das ist schon preisverdächtig. Also, und das werden die auch nicht rein. Ich weiß ganz genau, die sitzen alle zu Hause beim Weinchen oder so und denken sich, wir haben es den dummen Konservativen mal wieder erklärt, dass sie hier die Idioten sind, die einen Maßen irgendwie dulden. Und wir sind die auf der Seite von der Freiheit und vom Guten irgendwie stehen. Und gegen Extremismus und so. Also, alter Schwede, ey. Ja, das war ja noch so eine lustige Geschichte mit Holocaust und solchen Geschichten, nämlich von der Welt. Und das hat auch so eine Höhne gegeben und da waren auch alle möglichen von diesen Linksbizarren unterwegs und meinten, ja, hier der Pascha, der entschuldigt sich hier so fadenscheinig und was ist hier passiert, was lesen wir hier bei der Digitalisierung eines Kommentares von Ulf Poschert aus der aktuellen Welt am Sonntag-Ausgabe wurde in Anführungsstrichen super linken Aktivistinnen durch in Anführungsstrichen super Holocaust-Überlebende ersetzt. Das ist ein schlimmer Fehler, den wir zutiefst bedauern und umgehend korrigiert haben. Und was ist da passiert? Die wahrscheinlich überarbeitete Redakteurin, die das machen sollte, sollte da einen Link einfügen und hat den wahrscheinlich irgendwo anders herkopiert. Also irgendwo wollte sie diesen Holocaust-Überlebende-Link reinsetzen, hat den an den falschen Artikel dann reingesetzt. Und so den Embedded Code einfach überschrieben oder übernommen. Aus den super linken Aktivistinnen dann die super Holocaust-Überlebenden geworden. Ja, also spaßige Panne auf jeden Fall. Und spaßig. lustigerweise ist das auch genau das Ding, auf das der Mohammed Bezug genommen hat. Er schrieb nämlich auf Twitter, es geht nicht um Digitalisierungsfehler oder dumme Ausreden. Es geht um einen milliardenschweren Konzern, der seit 1946 seine Macht nutzt, um Antisemitismus und Rassismus zu verbreiten und alte Kontinuitäten in Deutschland aufrechtzuerhalten. Was für dummes Zeug, ey. Ich halte es nicht aus. Alter Schwede. Springer, wo man Israel-Freund sein muss, wenn man auch nur die kleinste Kolumne schreiben muss, wo das in dem Arbeitsvertrag drinsteht, dass man sich über Israel nicht negativ zu äußern hat. Antisemiten. Klar, Mohammed. Ja, was ich halt auch so geil finde, also im Endeffekt, selbst wenn du diese super linken Aktivistin fragen würdest, ob sie im Kern ihres Wesens eigentlich super Holocaust-Überlebende sind, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja. Wir sind die großen Opfer des Faschismus in jeder Art. Wir haben also meine weißen Rosen. Jana aus Kassel, aber in based. Ja. Erinnert euch doch an Gamergate und wie sich danach die Leute Gamergate Survivors genannt haben. Erinnert euch dran. Ja, und das war diese Woche auch hier. Amnesty International mit Apartheid und Israel. Haben wir von Apartheid geredet und dann hat sie hier jemand gefragt, ob sie denn auch Antisemitismus in England anprangern würden. Also im Endeffekt ist das von Amnesty halt eben, ja, progressive Religion halt, hat sie halt erreicht, ne? Weil das kennen wir ja schon von diesen ganzen Leuten da, dass man sich ja den Progressive Stack da anguckt und da stehen ja die Juden heutzutage halt unter den Palästinensern und deswegen sind die halt die Bösen und ja, das wird dann halt in diesen Kreisen, geht das dann halt als Gesetz und sie haben mir geantwortet mit wir sind ja gegen alle Formen von Hate Crime und Discrimination, aber unfortunately we can't campaign on everything. Wir können nicht gegen alles meinen Tweet absetzen. Na, geht ja nicht. Wir können das ja nur den Progressive Stack entlang machen. Und wir haben Bock vor leider auch Olympiade. vergessen, wie es, wir haben auch leider vergessen, wie es in Israel ausgesehen hat, bevor die Zügel angezogen worden sind. Wir haben vergessen, die Busse, die in die Luft geflogen sind und die Leute, die zerrissen auf der Straße. Haben wir alles vergessen. Haben wir alles vergessen, aber die armen Palästinenser. Mach nur Whoopi. Amnesty. Whoopi. Mit dem verdächtigen Namen Goldberg, Nachnamen Goldberg. Musste jetzt wegen einer Holocaust-Äußerung ihren Job niederlegen, allerdings nur für kurze Zeit erstmal. Jedenfalls ist es so geplant, dass er 14 Tage Urlaub nehmen soll oder so. Whoopi, mach mal 14 Tage frei. Ich glaube, du brauchst mal Urlaub. Du hast so gestresst gewirkt bei dem, was du da gesagt hast. Ja, Weiß ich also nicht, also dazu fand sehr. ich die beste Kommentar war eigentlich von Bill Maher, den ich jetzt gehört hatte, weil der hat auch das gesagt, was hier auch als Zitat steht, um die Auswirkungen ihrer Kommentare nachzudenken. Und er hat gesagt, die Frau ist über 60, die ist kein Kleinkind, die muss nicht über die Auswirkungen ihrer Kommentare nachdenken. Und was sie halt gemeint hat, wäre, das war, dass der Holocaust angeblich nicht rassisch gewesen wäre und dazu also nicht rassistisch gewesen wäre, quasi nicht auf Basis von Rasse gewesen wäre. Und dazu haben halt auch diverse Leute, was ich halt auch glaube, gesagt, dass das halt daran liegt, also wie sie darauf kommt, ist halt eben diese amerikanische Sicht, wo die Leute halt meinen, dass Rasse halt eben bedeutet, der eine ist dunkel und der andere ist hell, ne? Und dass das halt historisch in Europa mal anders gewesen ist. Das können Ja, die sich dass halt ihr Lesen heutzutage früher schwer einfach andere waren, vorstellen. ne? Das wusste sie womöglich gar nicht, ne? Dass das früher anders gelehrt wurde auch Ja, und oder so. sie sitzt halt an der religiösen Schiene oder irgend sowas. Ja, gehe ich von aus, ne? Aber es zeigt halt, dass in Amerika einfach nicht das Wissen herrscht über diese Zeit, das bei uns natürlich herrscht. Dumme Äußerung, aber Ja, ja, und das ist auch dass die man daraus Sache. jetzt Das halt. hat keine Auswirkungen. Das hat höchstens die Auswirkungen, ja, dass sie sich jetzt vielleicht lächerlich gemacht hat in den Augen von vielen Leuten. Aber es hat keine Auswirkungen jetzt auf andere Leute Ja, irgendwie sowieso oder nicht. so. Sie kann sich jetzt überlegen, ob sie das nochmal machen will, den Job da, oder ob sie direkt den Sack haut. Hier gut verdient hat sie ja wohl genug, oder nicht? Wie soll noch ganz gut dastehen, erheblich. Ja, das hatten die da bei Bill Maher auch gemeint, dass es eigentlich auch ganz lustig ist, dass diese Sendung, wo sie da ihre Meinung immer sagen darf, heißt The View, also quasi die Ansicht, die eine sozusagen. Und das ist ja sowieso eigentlich, ja, diese Sendung gibt es schon seit einer ganzen Weile, da gab es schon so einige Skandierchen über irgendwelche Hackereien da zwischen diesen Damen, die da irgendwie die Hosts davon sind. Und so Ja, dann macht Politikerin man so von eine Sendung der. und kann sich nicht irgendwie die Sachen anhören, sozusagen. Da ist nicht in der Lage, da die Sachen dann auch hinzunehmen, die Leute meinen. Das ist Ja, schon das auch ein ist bisschen wahrscheinlich komisch, deren ne? eigene Selbstwahrnehmung, an der sie dann scheitern, die dann quasi auch so ist, dass sie den Leuten halt erklären, was halt die Ansicht ist, die man da irgendwie zu haben hat oder so, keine Ja, Ahnung. aber das Problem ist, glaube ich, dass man früher einfach vielleicht in der Sendung dann gesagt hätte: Nee, Wuppi. Das ist so nicht, das siehst du falsch. Wuppi, das war so und so. Und dann hätte Wuppi gesagt: Ach so, ja, vielleicht habe ich einfach nicht genug Ahnung von dem Thema. Und dann wäre gut Ja, gewesen. Und es hätte genau. keine Explosion von Anschuldigungen und bla Kein und hin und her Canceling. und Canceling, genau, und dem ganzen Mist gegeben. Sondern es hätte vielleicht einfach ein Gespräch gegeben, von dem natürlich auch der durchschnittliche Amerikaner profitiert hätte, der da sitzt und sagt: Ach so, das war gar nicht nur, weil die jüdische Religion haben, sondern Hitler hat das ganz anders gesehen. Du meinst, der Hillbilly kratzt sich jetzt nur im Kopf und denkt sich, wieso ist doch um Religion oder nicht? Ja, also ich meine, ich glaube, Kann es schon wäre sein, ja. fruchtbarer gewesen, das zu diskutieren, dass sie da einen Fehler gemacht hat und es damit gut sein zu lassen, weil was wollen die sein? Wie der Papst oder was? Unfehlbar. Müssen Celebrities jetzt unfehlbar sein? Die dürfen nicht mehr fluchen Jetzt zumindest, wenn Sie da so kommen wir an so einen Streitgesprächrunden Punkt machen, oder dann dürfen was? Sie nicht verlieren, ne? Glaube Wir ich haben ja mal. letztens die Schimpfworte, die man nicht mehr sagen darf, gehabt. Und was man jetzt sagen darf, wenn jetzt dann der Robert De Niro trotzdem Idiot zu irgendwem sagt, dann ist er dran, oder was? Was soll der Unsinn? Wir legen uns selber ein Seil um den Hals und ziehen nur dran. Ja, und hier haben wir einen Artikel aus der Jüdischen Allgemeinen von Frau Ayala Goldmann und es geht hier um den Duden. In dem Duden steht was über Juden und zwar steht da drin, dass wohl der Begriff Jude problematisch sei, angeblich. Und dass man lieber sagen soll, jüdische Mitbürger, weil halt mit dem Begriff Juden dann wohl irgendwie, also wenn man jetzt jemanden als Juden oder als Jüdin bezeichnet, dass das dann halt Anklänge hat irgendwie an Drittes Reich, wo man das dann quasi als Schimpfwort oder so benutzt hat. Und deswegen sollte man lieber jüdische Mitbürger oder so Hast du sagen. das Rät der Duden oder was? Das rät jetzt der Kann ich Duden mir vorstellen. mit so einer, wie Ja. wir ja auch sehen, mit so einer Glühbirne, so nach dem Motto, ja, gute Idee. Und Ja, die hier haben wir Frau sowieso alles Goldmann, rausgenommen an Bezeichnungen. sagt hier mit einigem Witz, dass das halt eine Schnapsidee ist und dass das ja dann quasi auch diese Leseart als Schimpfwort oder so dadurch ja nur unterstreicht, dass man da jetzt drum rumschiffert und dass hier wohl auch eine Bekannte von ihr bei Facebook irgendwie geschrieben hat, dass sie keine Lust hat, dass es bald das J-Wort nur noch heißt oder so, weil man das nicht mehr sagen darf und auch diese vorgeschlagene Bezeichnung von Menschen jüdischen Glaubens findet sie halt nicht gut, weil ja ganz viele Leute sind da halt nicht so richtig fest mit ihrer Religion, also praktizieren halt nicht und ja, sind dann halt auch keine Menschen jüdischen Glaubens im engeren Sinne. Ja. Und ja, ist halt ziemlicher Quatsch, aber ist wieder so, ja, und was sie quasi auch meint, ist, dass viele Leute dann wahrscheinlich diesen Begriff auch nicht mögen, nicht schön finden, weil sie sich dann halt damit auseinandersetzen müssen, dass das historisch halt nicht so ja, nicht eine neutrale Bezeichnung für Leute war, obwohl es das ja im Endeffekt ist und sein sollte. Und ja, also da merkt man wieder, was das für Blüten trägt heutzutage, ne? Dieser Reflex, da irgendwie mit der Sprache den Leuten helfen zu wollen und das zu verkomplizieren. Ja. In Wie möchte sie genannt Israel werden? leben viele jüdische Mitbürger. Wie möchte sie genannt werden? Jüdin einfach, oder was? Ja. Ja. Nachvollziehbar nicht aus, ne? Tja, die ganze Debatte nimmt dann Fahrt auf, auch in Amerika. Die Anti-Defamation League hat da wieder für Wirbel gesorgt, weil die einige Programme gemacht hat. Die haben ja ihre gesamte Definition ja Mitte letzten Jahres geändert. Mitte letzten Jahres, glaube ich schon. Wie Rassismus definiert wird, dass Rassismus halt nicht mehr, ja, hier der Glaube ist, dass man denkt, man ist biologisch irgendwie besser oder sonst irgendwas, sondern es geht nur um Weiße und das Weiß, White Oppression, the marginalization and oppression of people of color based on a socially constructed racial hierarchy that privileges white people. Das ist jetzt Rassismus und halt nicht mehr belief that a particular race is superior or inferior to another. So. Und Irrsinn der darauf Woche. basierend haben die jetzt sehr viele Programme zurückgefahren, wo es um Antisemitismusförderung, also Förderung von Aufklärung gegen Antisemitismus ging und haben halt sehr viele Programme aufgelegt, wo es beispielsweise um Universitätsstipendien für schwarze jüdische Jugendliche und sowas ging, halt ex sehr explizit exklusive Sachen, weil sich halt komplett darauf jetzt konzentrieren. Es geht nicht mehr darum, Rassismus ja oder nein, sondern bist du weiß oder bist du nicht weiß. Und das ist auch eine sehr interessante Diskussion. Ich meine, die Anti-Defamation League, die haben wir ja schon öfters anprangern gestellt, aber in was für Untiefen, die sich da jetzt mittlerweile begeben, das ist schon sehr lustig. Ja, da wird ähnlich wie vorhin, wird halt auch irgendwelchen prominenten Juden abgesprochen, dass sie halt wirklich Opfer sein könnten, weil sie ja nicht schwarz sind. Ja, also so nach dem Motto, ja, gut, das mit dem Holocaust ist vielleicht nicht ganz so schlimm, weil du bist ja weiß. Ein schwarzer Jude hätte wahrscheinlich mehr gelitten. Und solche Sprüche bringen die da teilweise auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ganz schön bemerkenswert. Die Anti-Defamation League für Menschenrechte und so, ne? Ist klar. Noch so ein Menschenrechtsverfechter haben wir. Kommen wir zum Irrsinn der Woche. Genau, der Irrsinn der Woche hier Gott. Von Extra 3. Mit dem Titel Gegner des Genderns, Doppelpunkt, habt ihr keine anderen Probleme, Fragezeichen. Ich sehe da ja schon direkt wieder so eine Verdrehung da drin, so nach dem Motto, ja, uns wird hier vorgeworfen, wir kümmern uns um Nichtigkeiten, aber ihr kümmert euch doch in Wahrheit um Nichtigkeiten. Genau. Und ich wette, so wenn wir uns das jetzt anschauen, ich hab's mir noch nicht angeguckt, dann wird es da bestimmt so einige Verdrehungen geben, wahrscheinlich auch wieder dieses Ding von wegen, es ist, ja, wir können mal ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. Also ich erwarte auf jeden Fall, ihr seid doch selber die Sprachpolizei, wenn ihr Sprache polizeien wollt, wir wollen doch nur, dass die Leute abgebildet und aufgenommen werden. Sichtbarkeit. Ja, habt ihr sonst noch was? Rechts AfD. Ja, ich habe schon gesehen, ich würde es nur verraten. Okay. Ja gut, dann fahre ich mal ab. Ein Thema, über das sehr emotional gestritten wird. Vielleicht ist es das emotionalste Thema überhaupt. Das Gendern. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die gendergerechte Sprache benutzen wollen, die tun das einfach und streiten sich jetzt eher nicht. Und die anderen, die es nicht wollen, die tun es nicht, regen sich aber wahnsinnig auf. Also ja, das Gefühl täuscht dich. Also, ich meine, regen sich nicht auf. Ja, definiere, regen sich nicht auf. Setzen sich hin und behaupten einfach, es sei Unterdrückung und kommen mit der Geschichte und dass ja alles irgendwie damit zusammenhängt, dass das Patriarchat, keine Ahnung wie, uns alle unterjocht. Und ins Käufens und ins Einkaufskorb. Ja. Aber das ist nicht aufregend, ne? Das ist überhaupt nicht aufregend. Das ist ganz sachlich sein, einfach nur, ne? Niemand, der gendert, spricht so viel über das Gendern wie die Gegner des Genderns, ist mein Eindruck. Ja, genau. Weil ihr nämlich sagt, akzeptiert es doch einfach, macht es einfach, haltet einfach die Schnauze und fügt euch. Ja. Es geht doch nicht ums drüber sprechen, sondern es geht ums so sprechen, ne? Dass es nicht so gesprochen wird. Und ich glaube auch nicht, dass das stimmt, dass die Leute sich so viel drüber aufregen. Nur die rollen immer mit den Augen, wenn sie es hören. Ja, aber jeder, den ich kenne, sagt, das ist nicht zum Aushalten in den Medien. Ich gucke ja keinen Fernsehen, aber ich kann mir schon vorstellen. Ja, wenn man die Leute anspricht und dann das fragt, ja, aber von sich aus sprechen das die wenigsten auch an, überhaupt. Und dann halt, hier ist aber auch gleich wieder eine Finte versteckt, weil er sagt ja, die anderen, die nutzen das nur. Dass das auch eine Provokation sein kann, gerade wenn man das von oben herabkriegt, wie von Leuten wie dem Fernsehen oder dem Radio, dass das halt genauso eine Provokation sein kann. Da kann man sich entspannt zurücklehnen und weiß schon, dass die Leute sich aufregen und kann dann gleich noch einen Beitrag drüber machen. Und es zwingt vor allen Dingen die Leute dazu, sich da zu positionieren. Und das ist dann wieder was, wo man schon die Gesellschaft wieder dran hebeln kann, ne? Wo man wieder sagen kann, hier, das sind die Guten, das sind die Bösen und die müssen sich auch direkt outen oder fügen. Ne? Also so, als ob das vollkommen egal wäre. So, ja, wir reden doch einfach hier so, ne? Tralala. Und es gibt ja überhaupt keine Vorgaben, ne? Gar keine öffentliche Vorgaben. Stellt man sich vor, die Bayern würden irgendwie Deutschland übernehmen und würden dann von uns allen verlangen, bayerisch zu sprechen. Und die sagen, ja, aber guck mal, die anderen machen es doch auch schon, ne? Die wir mitgebracht haben hier aus Tirol, Nordtirol. Und ja, genau. Ich meine, warum machen sich die Leute denn auf? Weil sie es einfach durchziehen, da so gnadenlos. Natürlich würden die Leute sich aufregen. Weil sie einfach auch keine Rücksicht drauf nehmen auf Leute, die sich aufregen. Fernsehen nur noch auf Bayerisch, Radio nur noch auf Bayerisch, da würden die Leute durchdrehen. Ja, ist ja auch nicht besser auf jeden Fall. Zu Recht. Ja. Und dann hört man immer Argumente, Sie kennen die wahrscheinlich auch, ne? Argumente wie zum Beispiel, ja, da gendern Leute, haben die denn keine anderen Probleme? Doch. Bestimmt. Gegenfrage. Wie viele Probleme muss man denn so im Schnitt haben, damit man sagen darf, es ist mir wichtig, in meiner Sprache sichtbar zu machen, dass ich alle Geschlechter anspreche? Ja. Ich hatte sichtbar getippt. Ja, und ich habe auf das verdreht wird getippt. Ja. Ein anderes Argument. Die Sprache wird da von oben verändert. Ja, der Staat will das so. Ich wüsste nicht, wo das der Fall ist. Also wenn jetzt zum Beispiel Kommunen entscheiden, dass sie ihre BürgerInnen BürgerInnen nennen wollen, dann dürfen die BürgerInnen sich trotzdem gerne Bürger nennen. Das ist überhaupt kein Problem. Ist es nicht eher andersrum? Ja, das ist so lange, sie möchten aber so lange nicht BürgerInnen dürfen die das, genannt werden. Bis sie es irgendwann nicht mehr dürfen. Darf ich da könnte doch die Stadtverwaltung von Bremerhaven auch einfach lieber Arschlöcher auf ihre Briefe schreiben. Ja, sie mögen wir bezeichnen die halt so, die können sich ja weiter untereinander anders bezeichnen. Und das sind halt die lieben Arschlöcher. Ja, schleimige Untertanen oder so kann man ja auch nennen. Und das kommt natürlich nicht von oben, weil die Kommunen haben ja nichts mit Regierung oder so zu tun. Das kommt von den Kommunen. Es ist nicht die Regierung, versteht ja, ihr? Das ist ja sowieso auch mein Lieblingsargument schon lange. Das war ja auch damals hier bei dieser Geschichte, wo hier der Anatol Stefanovic mit der Judith Bassert bei Phoenix saß mit dieser geschlechtergerechten Sprache und wo er dann auch nur so meinte, ja, das ist halt eine Anordnung. Der Anordnung ist halt Folge zu leisten. So. Und ich mir auch wieder so denke, ja genau, ihr seid die Leute, die ihr nur für Freiheit und Ausleben und so seid und überlegt ihr dein Geschlecht und überlegt ihr dies und überlegt ihr das und keiner redet dir rein, keiner macht dir Vorgaben. Und dann so nach dem Motto so, die Verwendung der geschlechtergerechten Sprache ist ein Befehl. Füg den Befehl musst du ausführen. Also, ja. Im Raum bleiben Strobel, Kracht. Beispiel. Die Stadtverordnetenversammlung von Bremerhaven hat beschlossen, Vorlagen mit Genderstern behandelt die Stadtverordnetenversammlung von Bremerhaven nicht mehr. Aha, man darf also niemandem vorschreiben, wie jemand zu sprechen hat. Es sei denn, Menschen wollen gendersensibel formulieren, dann darf man ihnen das natürlich verbieten. Ja, nee, wir haben doch gesagt, sie wollen das nicht mehr vorgelegt bekommen, diesen Quatsch. Also. Ja, was heißt nicht mehr vorgelegt? Also, ja, diese Vorlagen da. Ja, das ist ja im Endeffekt irgendwelche ja, Verordnungen in der Stadtverwaltung oder so. Ja. Das, halt das kommt ja nicht von Privatleuten. Sein. Ich glaube, das kommt dann aus den Parteien. Das geht doch um Stadtratsvorlagen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber selbst wenn es so ein Bürger kommt, ich meine. Ich glaube, eine Absage an den Bürger wird das nicht sein. Das ja, ist eine diese Diskussion gab es ja sogar schon im Bundestag, wo die ja eigentlich auch alle schon rumgendern wollten. Und ja, also meistens wird das ja immer verwiesen dann auf die Amtssprache, weil die ja in ihren Regularien stehen haben, dass die Amtssprache Deutsch ist. Und das bedeutet, sie können ihre Sachen nicht einreichen, irgendwie auf genau. Englisch oder auf... Deswegen ist es auch eine amtsinterne Sache, weil du als Bürger kannst du sie ansprechen, ja, wie du willst. Vielleicht kannst du vielleicht auch sagen, irgendwie, hallo, ihr doofe Stadtleute oder so. ja, das sollte trotzdem möglich sein. Also, ich glaube nicht, dass die Stadtverwaltung sich da gegen die Bürger stellt in dem Moment. Auch das ist gerade, was jetzt die ganzen, also wir hatten ja auch schon Urteile zu Äußerungen von irgendwelchen Ministern und so auf deren offiziellen Webseiten politischen Äußerungen, da gibt es auf jeden Fall Probleme. Also da gab es ja schon viele Urteile, die dann auch durchgekommen sind, dass sie das nicht dürfen, dass sie sich da nicht politisch äußern dürfen auf ihren Webseiten von irgendwelchen Ministerien und so. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich bei so einem Bürgermeister oder so auch so sein wird, dass er nicht einfach dann da die Grünen-Politik verlautbaren darf, wenn er zufällig von den Grünen ist. Aber für irgendwelche Abgeordneten geht das natürlich nicht. Die sind halt Politiker, ne? Dafür sind die da. Die sollen sich politisch da irgendwie äußern. Und das ist ja sogar so relativ frei, dass ja auch mal irgendwer da hier das Gedicht vom Böhmermann vorgelesen hat im Bundestag damals, als das so eine Sache war. Und da konnte den jetzt auch erstmal keiner dran hindern. Weil, ja, das ist halt das freie Mandat, ne? Also dafür sind die ja da. Das ist ja da, wo sie Politik machen halt, ne? Und da kann auch keiner reinreden. Und es ist auch ziemlich viel Krempel, der da teilweise von sich gegeben wird von irgendwelchen Leuten. Aber ja, aber hier geht es ja dann um irgendwelche Anträge oder solche Sachen, womit man sich da beschäftigen soll oder irgendwelche Verordnungen, die dann da erlassen werden sollen oder irgendwas. Und ja, dass man dann sagt, die Amtssprache ist Deutsch und das wird jetzt hier auf Deutsch verfasst, hat ja jetzt nichts mit irgendwelchen Vorgaben zu tun, die man jetzt den Leuten da irgendwie abbringen muss oder so. Ja, ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie eine Einschränkung von Freiheit ist oder so, oder so. Wie sie das hier verkaufen. Wie kommt man überhaupt auf so eine. Das ist so eine totale Verdrehung. Ich habe mich schon gefragt, ob die Bosetti da vielleicht irgendwie die künstlerische Leitung macht mittlerweile oder so unterirdisch. Ich glaube, das brauchen die doch nicht. Die haben noch so viele von diesen Heinis. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Inzwischen hat die Stadtverordnetenversammlung ihren Beschluss wieder zurückgenommen. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass das ein bisschen bekloppt war. Ein weiteres Argument: Ihr wollt doch damit nur zeigen, dass ihr euch als Teil einer linken, woken Bubble definiert. Ja. Ja. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, das ist Machtsprache, ne? Oder Herrschaftssprache. Ja, das jeder beherrscht zum Beispiel. Sie sagen auch, dass das alles Herrschaft ist und die Herrschaft muss man ja jetzt hintergehen und ändern und so, ne? Und insofern sehen die das ja selber so. Aber das ist schon geil. Ja gut, sie halten ja ihre Sprache da nicht für elitär oder so. Und jetzt hören wir, dass das ja based ist, ne, wenn man ja, link genau. Und woke ist. Aber wenn dann wieder einer sagt, der ganze Laden da öffentlich-rechtlich und so ist ein linker Haufen und andere Sichtweisen kommen da gar nicht mehr vor, dann wird gleich wieder rumgeschrien. Ne? Auf jeden Fall bestätigt er das überhaupt. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Ja. Aber spielt das bei Sprache nicht immer eine Rolle? Wer Gender-Gaga sagt oder Gutmensch, der zeigt ja damit auch, wo er sich verortet. Dient Sprache nicht ganz häufig auch der Distinktion? Ich denke schon. Übrigens auch, wer Gender-Gaga sagt, wo er sich veräußert. Ja, das ist eigentlich Bingo für mich, weil damit hat er eigentlich genau das angesprochen, was ich dachte. So, wer halt das sagt, der ist auch, ne? Der gehört schon zu den Schmuddelkindern. Ja, genau. Der hat ein Attila Hildmann-Kochbuch in der Küche, der hört Xavier Naidu und Nena und so. Und dann ist es nicht mehr weit. Dann steht er vorm Reichstag und schwenkt eine Fahne. Wir wissen, wie es ist. Wenn man Distinktion sagt, dient das der Distinktion. Noch ein Argument. Es ist doch sprachlich alles falsch, diese Partizipialkonstruktion. Wenn man Distinktion sagt, dient das der Distinktion. Das ist jetzt so auf dem Level, Computerspiele sind total gut für Hand-Augen-Koordination und so. Aber es ist auch Mathe-Lehrmann davon und, nicht oder so. Machen uns alle zu Objekten und Hilfe. Ne, wieder so dieses Ding von wegen, ich sag mal was eindeutig wahr ist. So eine richtige Tautologie hau ich raus. Ne? So ein Satz, der in sich schon logisch ist. Aber auch nichts weiter aussagt, den man auch nicht widerlegen kann. Und dann komme ich mit meinen steilen Thesen um die Ecke und stelle die dann so hin, als wäre die quasi genauso normal wie das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Konstruktion zum Beispiel. Studierende. Ein Studierender ist was anderes als ein Student. Ein Student ist doch nur Studierend, wenn er gerade studiert. Ja, ja. Deswegen sagt man ja auch Vorstandsvorsitzer und nicht etwa Vorstandsvorsitzender. Und man sagt Erstgebärerin und nicht Erstgebärende. Ich meine, reden wir dann demnächst auch noch von Alleinerziehenden oder was? Furchtbar, diese Sprache. Ja, jetzt debunked. Ja, Vorstandsvorsitzender ist einfach keine Tätigkeit, ist keine, ne? Das macht man eben nicht, sondern es ist ein Status. Das ist einfach was anderes. Und, das, und der Status des Studierenden ist Student, ne? Das ist idiotisch, ist das. Ich möchte manchmal wissen, wie so ein Erik sich dabei fühlt. Ich meine, Vorsitz, ist so ein erwachsener Mann, der nicht zu dumm ist für Vorsitz, sowas, oder? Vorsitzender, das wäre ja dann Studentender. Merkst du was, dass die Worte vielleicht aus anderen Wurzeln und ja. Merkst du irgendwas? Ach, warum so? Ich persönlich gendere ja inkonsequent. Ja, nach Lust und Laune gendere ich vor mich hin. Ich sage auch zu Olaf Scholz manchmal Bundeskanzlerin. Mach ich. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, das darf der nicht, doch, das darf ich. Das ist die Freiheit der Moderatorin. Ich kann es auch akzeptieren, wenn es jemand nicht mag. Jürgen von der Lippe zum Beispiel. Du magst aber das Gendern nicht. Ja, also das, was er jetzt da gerade als Witz gemacht hat, es gibt ja Leute, die unironisch sagen, dass sowas ein Verbrechen sein soll, wenn man die Leute nicht mit dem Geschlecht bezeichnet, was sie möchten. Das gibt es ja. Und das wird auch immer lauter. Das ist ja diese ganze Geschichte mit diesem Pronomen und dieser ganzen Scheiße, genau. Bei dieser ganzen willkürlichen Benutzung, würde ich sagen, geht auch sicher häufiger das mit den schlechten Begriffen für Männer und den guten für Frauen und so. Das geht da sicher auch einher. Ja, ja, das hatte ich ja damals schon gesagt, dass die Corona-Geschichte auch aufgekommen ist. Laut Duden kann man sagen, der Virus und das Virus. Mhm. Und da weiß ich nicht, warum diese ganzen Gender-Leute jetzt nicht dafür auf die Straße gehen, dass man das der Virus aus dem Duden streicht, weil das ist doch total diskriminierend hier. Da wird geschlechtliche Sprache benutzt und ohne jede Not, weil das Virus ist ja jetzt schon grammatikalisch vollkommen okay. Wer hat schon mal den Penis von so einem Virus gesehen? Ne? Wir wissen alle noch, wie man so damals Spike, gesagt hat. Dachte ich. Das ist so richtig klein. Die Bakterie hat man früher gesagt. Und heute sagt man das Bakterium, weil wie das richtig ist. Aber bei Viren macht man es andersrum. Ja, nach deren Leseart ist das ja dann, um die Gesellschaft gegen Männer aufzuhetzen. Das kann man ja anders dann nicht sehen. Da wird Männlichkeit mit Viren assoziiert. Ja, aber dann gucken dich Antje Schrupp, Sibyl Schick und Co. fragend an und sagen, ja, und? Was ja based ist, ja, sagen die dann, ja. Warum nicht? Weil es falsch ist. Warum ist es falsch? Das ist, es geht nicht. Wenn ich sage, die KöchInnen, ja, dann fehlt die männliche Pluralform. Die ist ja die Köche. Das heißt, es bleibt die weibliche, die movierte Form, die hört man. Das ist Sternchen, ob ich jetzt anatme oder nicht. Ich höre nur die Köchinnen. Also geht es bei dem Ganzen oder vielfach um die Ausmerzung der männlichen Formen. Ich würde sagen, es ist eher der Versuch, die Wirklichkeit genauer abzubilden mit dem, was man sagt. Denn es ist ja so in der deutschen Sprache. Köchin irgendwie, wenn man halt versucht, wie er sagt, das unsichtbar zu machen, das wäre ja die Folge bei vielen Worten, aber das wird überhaupt nicht aufgegriffen von ihm, er scheißt drauf. Er sagt, man kann ja sagen, 99 Köchin, es kommt ein Koch dazu, Ja, zu dieser Kochgeschichte habe ich übrigens eine lustige kleine Anekdote, und zwar habe ich das mal mitbekommen, wo man sich über die hier von der FDP, die Sprecherin da von Verteidigungspolitik, die Strack-Zimmermann, so nach dem Motto, ja, das ist ja hier aber auch eine gute verteidigungspolitische Sprecherin, Strack-Zimmermann, gegenüber so einem Unbeteiligten, der dann irgendwie meinte, so, ja, eine Frau als verteidigungspolitische Sprecherin, da kann ich auch gleich einen Mann nach seiner Meinung zum Kochen fragen. Und da musste ich schmunzeln, weil, wenn man mal schaut, die ganzen Top-Köche, die sind halt auch alle Männer. Ja, ne? Auch. Also, und insofern, ja, sollte man die vielleicht wirklich alle nur Männer fragen, ihre Meinung zum Kochen. Also, oh Mann. Ja, außer Poletto. Sind 99 Köchinnen, dann kommt ein Koch hinzu, ab dem Moment sind im Raum 100 Köche. Kommt mir auch seltsam vor. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Gender-Gemecker ist was für Leute, die sich gern über irgendwas aufregen wollen. Manchmal ist es vielleicht auch einfach die billigste Art. Nein, Extra 3 oder Heute Show oder sonst irgendwas, weil da wissen sie genau, ihre immer gleichen Sachen werden bedient, ihre Lachtrigger werden gezogen einmal am Abend und dann fühlen sie sich gut und können ins Bett gehen. Ja, PR zu betreiben. Du bist ein alter weißer Promi, der Angst hat, nicht mehr genug Kohle reinzubringen? Du hast ein sterbenslangweiliges Buch geschrieben oder eine CD mit lustigen Ulkliedern aufgenommen? Du brauchst Aufmerksamkeit, um deine Produkte zu verkaufen? Dann hate einfach gegen den Genderwahn und die Sprachpolizei heutzutage ab. Psst, kein Mensch und auch keine Menschin zwingt dich zu gendern. Wer es nicht machen will, macht's einfach nicht. Aber das ist auch scheißegal, denn... Einfach, ja. Ganz einfach. Ganz fügt einfach, euch. Ne? Fügt euch einfach. So einfach. Haltet die Fresse und fügt euch. Obey. Consume. Ich finde, das geht jetzt eben auch zu weit. Oder? Ich meine, was der Ehren gesagt hat, das war ja schlimm genug. Aber das müssen jetzt noch so einen draufsetzen hier und die Leute niedermachen. Die werden irgendwie alt und würden schlechte Bücher schreiben und sowas. So der Kack. Ja, wenn mir es nicht gefällt, dann muss ich es ja nicht bezahlen, oder? Ach, ja, ach scheiße. Aber leider 18,36 Euro im Monat an die Gestaltung für Gesellschaft für Gestaltung beschissener Sprache überweisen. Ja. Wenn du mit ordentlich Schaum vor dem Mund bekommst, du als Retter der deutschen Sprache ganz sicher eine Interviewseite. Ordentlich Schaum vom Mund, ja. Aber ihr habt keinen Schaum vom Mund, ne? Mit eurer ewigen Unterdrückerscheiße. Der von der Lippe gerade, der hatte auch total Schaum vom Mund. Hat man richtig gemerkt. Der ja, aber total. So richtig, der hat überhaupt nicht sachlich argumentiert. Nee, genau. Der hat rumgeschnauzt förmlich. Der hat doch die Frau angeschrien. Der hat die doch bedroht. Ja. Seite bei Bild oder Focus Online und löst dann die übliche mediale Kettenreaktion aus. Moment mal. Das ist ja nur irgendwie ein bisschen frech von der Seite, von der so Leute wie Jasmina Kunke und so gepusht werden. Das ist wirklich lächerlich, Jungs. Glaub, sonne dich mindestens zwei Tage in den Twitter-Trends. Genieße den Zuspruch von Leuten, die Angst haben, dass ein Sternchen ihre schöne Sprache kaputt macht, während sie selbst nicht einen Tweet ohne Rechtschreibfehler hinkriegen. All das bekommst du, ohne einen Cent für PR-Berater auszugeben. Und das Beste daran? Nicht nur die Genderwahn-Hater verbreiten deine Meinung. In berechenbaren Reflexen... Meinung in Anführungsstrichen hat er gerade Airquotes gemacht für die Scheiße, ne? Also wenn diese ganzen Sternchen als Fehler zählen, ja, dann machen die Nazis weniger Fehler als die ganzen Gender-Leute. Ein Schwachsinnsargument, eine Schwachsinnsaussage. Die Leute könnten nicht richtig schreiben. Das sind auch Leute, die richtig schreiben können. Gerade Leute, die richtig schreiben können, die sich darüber ärgern. Ja, aber Jürgen von der Lippe ist, glaube ich, Legastheniker. Dieter Hallervorden hat Schwierigkeiten und Elke Heinreich hat noch nie ein ganzes Buch gelesen, soweit ich gehört habe. Weil die, ja, die können einfach mit Sprache nicht umgehen, auch die Leute, weißt du? Regen sich auch die woken Gutmenschen da draußen über dich auf. So erreichst du Aufmerksamkeit für dein Produkt auch in Kundenkreisen von Leuten, die eigentlich nur von dir hören, wenn sie mal wieder gezwungen werden, Oma und Opa zu besuchen. Ihr habt da das Produkt. Nutze jetzt die Anti-Gender-Polemik-Aufmerksamkeitshascherei für Promis, die noch was verkaufen wollen, Strategie. Wow, ja, also, und ihr meint dann wahrscheinlich, das wäre irgendwie moralisch verwerflich, ne? Selbst wenn es das jetzt geben würde. Und was habt ihr? Ihr habt die... Morgen geht's ins Gulag, ihr schlechten Menschen. Wir müssen unsere Utopie erschaffen, ohne Rücksicht auf Verluste. Strategie. Die mehrere Moralelite streichern, genau. Gott, sind die auch halt sowas wie, die schreiben nicht richtig, das ist so billige Tiefschläge. Selbst die low-hanging fruits sind ihnen nicht zu wenig, um ihre Zuschauer-Zombies zum Leuchten zu bringen. Kaufen wollen Strategie. Teilt und verbreitet gerne mein Video. Ach so. Ich persönlich finde Gendern übrigens zum Kotzen. Stört ja voll den Redefluss. Soll ich bald Salzstreuerin sagen? Schluss mit dem Zwang. Und bitte. So, was jetzt? Ja, was jetzt? Der Zwang besteht darin, dass man sich das anhören muss, ne? Von euch. Das ist blöd. Naja, wir müssen es zumindest bezahlen. Das auch noch, ja. Ja, das wir müssen ist auch die Leute bezahlen, die in den Nachrichten gendern und überall in Dokumentationen und überall, wo man Ohrenkrebs davon bekommt. Und uns noch anhören, wenn der sagt, ach ja, irgendwelche Leute verdienen ihr Geld mit Aufregung, obwohl die selber mit Aufregung Aufmerksamkeit verdienen und das Geld einfach vom Staat zugesteckt bekommen. Ja, was soll, ich meine, irgendwann müsste das den Leuten auch auffallen, dass das irgendwie die ganze Konkurrenz im Journalismus kaputt macht. In Deutschland, definitiv. Aber irgendwie, nö. Gleichschaltung geht nicht immer von oben aus. Ja, es ist so ein elitäres Projekt und es wird auch aus einer elitären Seite, aus einer elitären Ecke gepusht. Du bist also Antisemit. So gut wie... Und du schlägst deine Frau noch, oder wie war das? Ja, ja. Nee, aber also das ist ja das Problem, dass wir dabei sind, halt endgültig diese Räume, um über Eliten zum Beispiel zu sprechen und ihre schlechten Auswirkungen, dass wir die schließen gerade. Das ist ja das Problem. Ja, ja, ja. Zum Beispiel. Ja, neues Thema, neues Glück, ne? Ukraine. Die Amerikaner hier in Form dieses Kirby, ich glaube, das ist Pentagon-Sprecher ist er. Okay. Die malen sich in so eine False Flag-Aktion gerade aus, der Russen. Wie sie darauf kommen, ist nicht so ganz klar, weil richtig Beweise haben sie nicht. Sie malen sich aber aus, dass die Russen ja einen Angriff fingieren würden auf sie, den sie dann zurückschlagen könnten und dann die Ukraine übernehmen oder so eine Art, um das Ganze würde mit Schauspielern und ja, sag ich mal, so nach dem Motto Kunstblut oder so, ne, vorbereitet und durchgezogen und ja, das. Ja, ja, aber auch was, Drehbuch und so weiter. Also wie darauf kommt, wie gesagt, weiß man gar nicht so genau. Eben. Aber ja, es erinnert so ein bisschen an Paul, ne? An Paul vom Sicherheitsrat. Dass er sich irgendwas aus den Fingern zieht und dann sollen alle mit denen in den Krieg gehen oder so. Ich weiß nicht genau, vielleicht macht das auch, ist das auch ein Indiz dafür, dass sie vielleicht was anderes da wollen oder so. Und die, ich hatte bisher so angenommen, dass sie so Säbelrasseln wieder produzieren wollen, weil sie am Kalten Krieg ja ganz gut verdient haben. So. Aber ja, vielleicht ist das noch nicht alles, weiß ich nicht genau. Scheinbar wollen sie den Russen auf jeden Fall was in die Schuhe schieben hier, was nicht so ganz klar ist und eindeutig. Ja, aber ich habe den Artikel auch gelesen, ich verstehe das überhaupt nicht. Also, weil es gibt ja keinen, wie du sagst, es gibt nirgendwo einen Anhaltspunkt, warum die auf so eine detaillierte Beschreibung einer Aktion kommen, von der sie aber nichts wissen, nach eigener Auskunft, sondern sie könnten sich vorstellen, dass... Ja, wollen sie es selber wahrscheinlich so machen immer, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also das lässt eigentlich drauf schließen, dass sie es selber so machen. Wir wissen ja, wie es geht. Genau. Ja. Ja, das ist wirklich ein bisschen schwach, finde ich auch. Und ich meine, dass diese ganze Geschichte ist ja jetzt nicht neu, zu sagen, unser Kanonenboot hier im Meer vor Vietnam wird beschossen oder... Ja, es sind dann halt mal wieder die üblichen... unsere Westerplatte oder sonst irgendwas. Warnungen aus dem Geheimdienst oder so, ne? Kommt dann, ja. Ja, die sind es dann immer, der Geheimdienst hat es behauptet angeblich. Da kann dann auch keiner mehr schuld sein, weil die sind ja geheim, die Leute. Geheim. Der Herr überall. Genau, und zwar wurde... Das ist aber ein unvorteilhaftes Standbild der Moderatorin. Ich krieg Angst. Nee, die sieht immer so aus, glaube ich. Diese Woche wurde ja der Deutschen Welle in Russland... ja, quasi untersagt, über russische Politik da irgendwie zu berichten. Also die haben irgendwie ihre Akkreditierung verloren. Und dazu gibt es ja ein Interview mit Herrn Überall, was ich ziemlich bemerkenswert fand. Und deswegen spiele ich euch das jetzt mal vor. Ja, und darüber wollen wir sprechen mit Klaus Überall, Chef des Deutschen Journalistenverbandes. Was konkret sind denn eigentlich die Vorwürfe, die das Verbot der Deutschen Welle rechtfertigen sollen? Naja, es sind recht diffuse Vorwürfe. Es wird dann auch insinuiert, dass es möglicherweise sich in der Terminologie des russischen Staates um sogenannte Agenten handelt, also von anderen Staaten bezahlt. Und im Kern ist das ja korrekt. Es ist von Deutschland bezahlt, dieses Programm der deutschen... Wisst ihr Bescheid? Das aber unabhängig. Ja, genau, das kommt jetzt gleich, genau. Deutschen Welle, es ist aus Steuergeldern bezahlt, aber es ist eben, wie wir auch gerade im Beitrag gesehen haben, unabhängig. Es gibt einen Rundfunkrat, der mit Vertreterinnen und Vertretern gesellschaftlicher Gruppen eben auch über das Programm wacht und genau dafür sorgt, dass es eben kein Propagandakanal ist, in Abgrenzung zu RT.de, die in weiten Teilen so wahrgenommen werden. Das fand ich schon... wirklich einen kleinen Haken auf jeden Fall. Ich habe anders gelesen, ja. Was er natürlich so nicht sagt. Aber die Deutsche Welle hat eine Sonderstellung gegenüber anderen kommerziellen und öffentlichen rechtlichen Sendern, weil es explizit die deutsche Politik und Kultur im Ausland repräsentieren soll. Man könnte jetzt böse sein und das so deuten, dass die politischen Nachrichten der aktuellen Regierung nach außen getragen werden sollen. Aber also von der Deutschen Welle da muss man wirklich unterscheiden, die Deutsche Welle ist nicht sowas wie Radiostation oder... andere Fernsehsender oder öffentlich-rechtliche. Das ist richtig, was ich von denen gesehen habe, das sind die voll auf Linie, ne? Also, ich glaube, es ging ums Paygap oder so. Da waren was ja hier zum Beispiel schon mal lustig ist, ist, wir hören ja die ganze Zeit immer wieder, wenn es um den Rundfunkbeitrag geht, dass man sich da nicht drüber aufregen kann, dass es komplett unabhängig und frei und staatsfern und weiß der Teufel nicht was ist, weil das ja nicht aus Steuern bezahlt wird. Hier höre ich jetzt, das wird aus Steuern bezahlt, aber es ist natürlich völlig unabhängig, weil da sind ja super tolle gesellschaftliche Institutionen in einem Rat und die sagen, was passiert. Und deswegen ist das doch alles, also eine unabhängig vom Markt, ne? Vielleicht war es so gemeint. Ja, vor allen Dingen, wer bestimmt ganz abgesehen von so Sachen wie Al Jazeera oder CGTN von China oder anderen staatlichen Nachrichtensendern. Und da hatten wir doch auch schon diese ganzen Skandale jetzt in letzter Zeit mit der Deutschen Welle und diesen Sachen, die sie da im Nahen Osten unterstützt haben. Ja, sicher machen die politische Beeinflussung. Und im Endeffekt ist das ja auch sowas wie Feindsender gelöscht, dann löscht der andere auch den Feindsender oder so. Das ist doch ja, das, so verstehe ich das auch, ja. Also ob man das wirklich so vergleichen kann, ist eine andere Frage, aber dass es von Russland quasi als Retourkutsche jetzt irgendwie gemacht wird, das ist ja wohl klar. Also ja, ich fand das vor allen Dingen bemerkenswert, halt, wie er jetzt hier dieses steuerfinanzierte Ding als vollkommen unabhängig hinstellt, yes, wo wir ja sonst immer hören, dass es dass gerade, weil es nicht steuerfinanziert ist, ne, die ARD und ZDF, dass sie deswegen unabhängig sind. Und hier sind die anderen jetzt aber auch unabhängig. Ja, super. Ja, die sind also unabhängig. Ne? Niemand ist abhängig von dem, der ihm Geld gibt, sowieso. Das ist ganz klar. Das ist eine ganz klare Kiste. Ne? Wobei auf der anderen Seite ja in diesem ganz konkreten Fall es noch gar nicht um die Inhalte von RT.de ging. Und da werden die Dinge einfach komplett vermischt. Was passiert denn jetzt mit den Kollegen von der Deutschen Welle? Sie haben das ja schon angesprochen, diese Liste von angeblich ausländischen Agenten. Sind da eventuell weitere Sanktionen zu befürchten? Und es gibt ja nicht nur deutsche Mitarbeiter, es gibt ja auch russische Kollegen vor Ort. In der Tat, die deutschen Mitarbeiter müssen wohl, also ist ihnen beispielsweise heute auch schon der Zutritt zu Duma verweigert worden. Sie sollen wohl jetzt recht schnell das Land verlassen, weil in dem Moment, wo ihnen die Akkreditierung, also quasi die Arbeitserlaubnis entzogen wird, dann könnten sie höchstens noch mit einem Touristenvisum in Russland bleiben und dürften dort nicht arbeiten. Das heißt, sie werden das Land wohl verlassen müssen. Und für die Ortskräfte, also diejenigen, die als Technikerinnen, als Techniker, als Menschen, die eben auch journalistisch zuarbeiten, dort vor Ort als Einheimische arbeiten, ja, die sind schlicht und ergreifend arbeitslos und werden natürlich in ihren Professionen es möglicherweise jetzt schwierig haben, in Russland einen neuen Job zu finden. Und Sie sprachen es an, diese Listen, es gibt auch die Ankündigung in der gerade gesehenen Pressemitteilung der Russischen Föderation, dass man insgesamt die Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland auf den Prüfstand stellen will. Es hatte ja schon fast schikanöse Ansätze in der Vergangenheit gegeben. Man musste Gesundheitstest machen. Jetzt kann man sagen, in Corona-Zeiten nichts Besonderes. Es ging aber weit darüber hinaus. Und jetzt soll erklärt werden, auch mit Fristsetzung bis zum Dienstagmittag, dass die Medien, für die man arbeitet, eben nicht in irgendeiner Weise vom Staat abhängen. Und was uns auch ganz besonders trifft, es wird dort verlangt, eine Auskunft zu geben, ob man im Deutschen Journalistenverband, also in meiner Organisation, wir vertreten rund 30.000 hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten als Gewerkschaft und Berufsverband, ob man da Mitglied ist, weil man uns offensichtlich und auch mich persönlich ausgemacht hat als Kritiker. In der Tat, wir haben immer wieder Kritik am Programm von RT.de geübt. So weit und hat das schon da gebracht. Will man jetzt ganz offensichtlich eine, wie auch immer, motivierte Racheaktion nehmen. Ja, stark. Soweit haben sie es schon gebracht vom Journalistenverband. Ich glaube, der überall hat da so einen Anteil dran, ja. Ja, ich erinnere nur daran, wie das Statement vom Journalistenverband zu der Löschung von Achse des Guten von YouTube war. Ne? Das ist kein freier Journalismus, können wir hier nicht erkennen. So, schauen Sie, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter, hier ist alles prima. Ja klar, die kann man einfach wegsperren. So, ne? Das macht ja nichts, da geht nichts verloren. Die sind ja nicht unabhängig. Das ist wahrscheinlich dann auch gut gegen irgendwelche Fake News oder so. Ne? Also... Ja, und ich glaube auch dieses Programm von RT, das ist mit Sicherheit halt eben auch, ja, Desinformation kann da schon dahinter stecken, aber auf der anderen Seite können die sich natürlich auch sicherlich so Leuten wie überall mal die Hose ausziehen. Ne? Also wenn die irgendwas rausfinden, was die anderen nicht haben wollen, dann würden die es sicherlich auch versenden. Und das wäre auch ein Grund, warum denen das da nicht gefällt. Also ich würde das auch alles nichts einfach so glauben, was da irgendwie läuft, aber aber das glaube ich bei irgendwelchen Publikationen von super tollen deutschen Journalisten halt auch nicht. Ne? Also da gibt es auch nicht vielen, denen ich da erstmal Vertrauensvorschuss gebe. Also ganz faszinierend fand ich auch die Krokodilstränen über die Ortskräfte. Ich weiß gar nicht, ob er Ortskräfte gesagt hat. Hat er echt gesagt. Nein, bitte. Die armen Leute in Russland. Oh. Also hier, da gibt es zwei Varianten. Entweder arbeiten die für eine Produktionsfirma in Russland, dann haben die auch andere Kunden, weiß ich, ARD, ZDF, die können ja auch arbeiten, die sind ja weiterhin dort. Das wird ja alles geteilt. Oder sie arbeiten für DW direkt. Dann die Frage, warum werden die gekündigt? Warum? Ja, weil die Deutsche Welle da ja nicht mehr arbeiten darf. Die ganzen Reporter, die jetzt nach Deutschland zurückkommen, die werden auch nicht gekündigt. Ja, also das ist, sollen die auch nicht mit nach Deutschland dann kommen. Oh Gott, die armen Leute vor Ort. Also die wenn man die dann alle aus wenn man in der letzten Maschine. Keinen Sinn. Wer soll denn da bitte seinen Job verlieren? Vielleicht ein, zwei Einzelpersonen. Ja, aber sonst, meine Güte. Ja, das mag schon sein, aber RT Deutschland hat auf jeden Fall keiner seinen Job verloren. Oh, das auch. Bei RT hat keiner seinen Job verloren. Aber vielleicht. Wie bei DW, ne? Weil das sind ja Propagandisten. Ja, sicher. Vielleicht hat der Typ seinen Job verloren, der bei Axel des Guten die Videos gemacht hat. Weiß man ja nicht, vielleicht hast du den auf dem Gewissen, Frank. Müsste man mal recherchieren. Ja, also ich will niemandem das, also gut, bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn die Leute da ihren Job verlieren, dann zahlt man ja nicht weniger Gebühren, sondern das Geld wird nur woanders ausgegeben. Ja, das ist ja nicht öffentlich-rechtlich, das ist ja die Deutsche Welle, das ist ja was anderes, aber egal. Und der überall, der stand ja auch schon in der Kritik von seinem eigenen Verband, weil er CDU-Mitglied ist und sie ihm ja vorgeworfen haben, dass er zu sehr auf CDU-Linie bei Leistungsschutzrecht und solchen Dingen wäre. Und ja, also ist auch total, der hat da nur die Vertretung von seinen Leuten im Kopf. Er hat sich auf jeden Fall niemals auf die Seite der anderen Kollegen gestellt, so von RT oder sonst wem, was du da immer, ich glaube, KenFM hat da auch so abgesegnet, so als wenn das total in Ordnung gewesen wäre, was da gelaufen ist. Ja, er hat sich niemals auf die Seite seiner Kollegen geschlagen, hat niemals gesagt, ja, Journalismus soll frei sein oder sonst irgendwas. Ne? Deswegen finde ich das nicht ganz unberechtigt. Oder sagen wir mal, wenn ich da jetzt Journalist wäre beim Journalistenverband, wäre ich vielleicht auch ein bisschen sauer oder so. Wie sicher ist denn das Arbeiten für deutsche Medienvertreter gegenwärtig in Russland? Naja, im Prinzip ist es schon sicher. Man muss aber immer damit rechnen, dass man möglicherweise die Arbeitserlaubnis entzogen bekommt, ähnlich wie die Kolleginnen und Kollegen jetzt der Deutschen Welle. Dann kann man natürlich irgendwo vom Ausland weiterarbeiten, was aber in einer Region, in einem großen Land, in einem weltpolitisch sehr wichtigen Land wie Russland sehr, sehr schwierig ist. Denn letzten Endes möchten wir ja hier in Deutschland, in Europa, weltweit informiert werden, aus erster Hand von Korrespondentinnen und Korrespondenten informiert werden, wie die Situation, wie die Einschätzungen vor Ort sind. Und das wird möglicherweise dann unmöglich gemacht. Ja, ein Kompromiss scheint da ja erstmal nicht in Sicht zu sein. Sie haben ja gestern Abend gleich als erste Reaktion von Wladimir Putin gefordert, er soll dieses Verbot zurücknehmen. Es hat sich, denke ich mal, noch niemand bei Ihnen gemeldet. Ja, das hat sie also, das jetzt ein bisschen suffisant das gesagt oder so? Ernst zu nehmen ist, da weiß ich auch nicht. Nein, es hat sich noch niemand gemeldet, aber die deutsche Bundesregierung hat sich gemeldet, die Europäische Kommission hat sich gemeldet. Das ist ein ernstzunehmender, ja, man kann fast sagen, Medienkrieg. Denn wir müssen uns ja nochmal bewusst machen, RT.de hatte gar keine Lizenz in Deutschland beantragt, deswegen wisst haben ihr noch, auch keine. Und deswegen wisst ihr noch, als wir nicht mehr von Krieg reden sollten, um die Wahrheit nicht zu beeinflussen und sowas nicht wahrscheinlicher zu machen? Also, Frank ist der Feldherr. Ja, auch Infokrieg, ne, habe ich auch gehört, das ist ein ganz schlimmer rechter Talking Point, der nur von Leuten, die Nationalsozialismus geil finden, benutzt wird. Ja. Echte Demokraten kämen da nie auf die Idee. Das ist eine rein rechtliche Frage, die gar nicht in der Beurteilung der Inhalte gipfelt, sondern letzten Endes eine rein rechtliche Frage, weshalb sie nicht senden dürfen. Die Deutsche Welle hatte eine gültige Lizenz für Russland. Insofern werden da Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, im Moment. Haben die nicht versucht, eine EU-Lizenz zu bekommen? War das nicht eine Europa-Lizenz, die die haben wollten? Haben sie in Serbien dann nicht gekriegt, wo sie da waren? Ja, ich glaube, es geht ja irgendwie. Also, er macht sich da ein bisschen leicht. Ja, die Frage ist ja auch, warum sind die überhaupt von YouTube weggeflogen? Das ist ja schon mal die erste Frage, weil ansonsten diese Sendelizenz für diesen Astra-Satelliten oder was das da war, die ist ja nebensächlich. Da hätten sie wahrscheinlich überhaupt gar nichts gemacht, wenn sie da im Internet weiter publizieren hätten können. Ja, es wurde doch explizit gefordert, dass sie ihren Livestream auch abschalten oder so, ne? Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es ist dann auch passiert halt, ne? Ja, da regen sich die Leute dann drüber auf, als hätten sie da irgendwie wirklich was erreicht damit, ne, dass sie da nicht mehr senden können und so. Und ja, also ich bin mir absolut sicher, dass die unglaublich zwielichtig sind mit allem, was sie da irgendwie veranstalten. Aber ich weiß halt eben auch, dass ich mir bei RT da im Livestream irgendwelche linken Demonstrationen angucken konnte schon, die halt nicht geschnitten waren, die live übertragen waren, wo man dann so ein Jo. bisschen gucken konnte, was die Heinis da irgendwie veranstalten, ohne dass man da selber hingehen musste. Und das ist ja schon mal ein Mehrwert. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Dinge, die da irgendwie ein Mehrwert sind, wo man da auch schwer irgendwie was dran ändern kann. Aber das sind dann so Sachen, die ihr in diesem wunderbaren Infokrieg halt dann nicht haben wollt. Und deswegen ist das dann pfui pfui und muss alles weg. Ne? Aber euren Scheiß so, die anderen da beeinflussen, das ist natürlich alles heilig und gut. Ja, Und diese ja. Löschorgien, das hätte man nie anfangen dürfen, aber ja. Na, Karten hilft nicht. Im Moment scheint sich die ganze Situation ja auf allen unterschiedlichen Ebenen, die es gibt, zuzuspitzen im Verhältnis mit Russland. Also ein Kompromiss scheint im Moment nicht in Sicht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Da, wo man Äpfel mit Birnen vergleicht und sich gar nicht auf den Dialog, den Claudia Roth ja zu Recht eingefordert hat, einlässt, da wird es natürlich schwierig, einen Kompromiss zu finden. Und das gerade auch noch in einer weltpolitischen Lage, Stichwort Ukraine-Konflikt, da ist das sicherlich jetzt nicht das deutsche Medienrecht und die Pressefreiheit sicherlich nicht das wichtigste Thema, aber es ist ein Grundrecht. Pressefreiheit ist ein internationales Grundrecht. Insofern denke ich, dass auch bei den Vereinten Nationen dieses Thema bald aufschlagen wird. Und das zeigt einmal mehr, dass wir eine Beauftragte, einen Beauftragten für Pressefreiheit brauchen bei den Vereinten Nationen. Das ist 2017 schon mit großer Mehrheit vom Deutschen Bundestag gefordert worden und auch von mehr als 25 anderen Ländern. Es wird Zeit. Ja, Pressefreiheit ist ein Grundrecht, außer die Leute, denen wir das halt absprechen, dass sie Journalisten sind. Da ist es scheißegal und das Ja, genau. ist alles widerspruchsfrei und wunderbar und fantastisch und über jeden Zweifel Ja, erhaben. dann Ja. ist das ja immer, das ist gar keine Presse, das ist eh nur Rundfunk oder so, ne? Das jeder mal, wobei der Deutsche Welle weiß ich dann auch nicht so genau, ob die damit reinspielen mit Rundfunk oder. Dass das umgesetzt wird. Ja, wir kommen. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal ganz kurz auf China zu sprechen kommen, angesichts der Olympischen Spiele. Die Pressefreiheit dort, was hören Sie denn da von den Kollegen? Also es gibt viele Kontrollen, die werden beklagt, nicht nur in den Hotels. Also man kommt ja gar nicht in die Verlegenheit, als Journalist mit ganz normalen Menschen in China irgendwie in Kontakt zu treten. Ja, das ist ja etwas, was wir häufiger bei solchen Großveranstaltungen haben, aber hier scheint es nochmal in der Volksrepublik China ganz speziell zu sein, dass also auch ein bloßes privates Spazierengehen nicht so einfach möglich ist. Und wenn man eben wirklich mal sich das Land anschauen möchte, Hintergrundberichte machen möchte, auch kritische Themen aufgreifen möchte, dann wird das nahezu unmöglich gemacht. Es Ja, das fand ich auch wunderschön. Wir können ja noch nicht mal mehr spazieren gehen, ohne dass die Leute sagen, wir sind böse und und wir machen schlimme Dinge. Ja. Ja, scheiße, was hier überall. Kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas. Ist hierzulande undenkbar. Schon gar nicht, dass das ein So muss es Journalist sich. irgendwie von oben runter sagt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Jetzt sehr auf dieses sportliche Großereignis. Und wir haben ja gehört, dass auch aus der Politik mittlerweile die Stimmen kommen, die sagen, man sollte jetzt hier diese Diskussionen eigentlich auch mit den Herrschenden führen, zumindest hinter den Kulissen. Eigentlich gehört das auch auf die mediale Bühne. Das können die Kolleginnen und Kollegen aber auch zum Selbstschutz zum Teil im Moment nicht leisten. Das wirft aber auch die Frage auf, wie wollen wir denn solche Großereignisse in Zukunft gestalten? Ich finde, so kann es nicht sein. Pressefreiheit, noch einmal ein Grundrecht, kann nicht zugunsten von Show beschnitten werden. Ja, Frank, überall war das vom Deutschen Von Show? Journalistenverband. Vielen Dank Ihnen. Ich danke auch. Zugunsten von Show. Aha. Was meint er damit? Zur Schaustellung der kommunistischen Macht? Nee, der Oder Show, was für eine Show Olympia. meint er? Ja, schon, ja. Ja. Naja, ich habe ja über die App schon geredet. Ne, das hat einen Vorteil für die Journalisten. Die brauchen gar kein eigenes Aufnahmeequipment. Die müssen einfach nur hinterher ihren Parteiliaison sagen: Hier, schick mir mal die Aufnahmen von Zeit da und da. Ne, wird ja eh alles aufgenommen. Das ist wie früher hat man gesagt: Man ruft bei der NSA an und bestellt sich die Aufnahme. Ja, warum? Genau. Ja, ja. Belästigung im Metaverse. Horizon Worlds bekommt Mindestabstand. Ja, Virtual Reality schützt auch vor sexueller Belästigung nicht. Das haben wir ja schon vor einiger Zeit gehabt, dass halt einige Spielerinnen sich angefasst gefühlt haben, weil das halt ein Virtual Reality Spiel ist, wo man halt Hände sieht und es kann so aussehen, als ob halt jemand mit seinen Händen durch einen durchgeht oder sonst irgendwas. Und dann ist das Virtual Sexual Harassment. Wenn dann auch noch was Böses gesagt oder getippt wird, ist es dann natürlich auch noch Hate Speech und das geht natürlich gar nicht. Und die Umgebung ist an sich schon relativ so gestaltet, dass man kaum Interaktionen mit Leuten haben kann, mit denen man keine Interaktion haben will. Es gibt auch Privacy Modes, es gibt verschiedene Sachen, die man einstellen kann, dass man halt Kontakte mit Leuten minimieren kann oder Leuten aus dem Weg gehen kann oder und so weiter und so fort. Aber nein, das reicht nicht. Man muss proaktiv sein. Und deswegen gibt es jetzt 4 Fuß virtuellen Abstand von Charakter zu Charakter. Das ist wie so eine Barriere, wo man einfach nicht mehr mit den anderen Leuten interagieren kann. Das einfach komplett ausgeschlossen ist, dass man halt andere Leute mit den Händen mit dem Körper geht oder solche anderen. Komplett ausgeschlossen? Komplett ausgeschlossen, Price? Was ist denn, wenn ich Hotcat Girl 21 die $300 überwiesen habe? Kann die das dann abschalten? Ja, da musst du dann auf einen Server gehen, wo das nicht eingeschaltet ist. Also es gibt mehrere Server? Was ist das für ein Metaverse? Wenn ich es richtig verstanden habe, also ist es von Umgebung zu Umgebung kann man das unterschiedlich einstellen, aber standardmäßig ist das jetzt immer eingestellt. Standard 4 Foot ab. Man könnte das regeln mit so einem Abstandshölzchen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Wer ein Hölzchen hat, der halt einen Abstand, wer nicht, eben nicht. Kriegt, ne? Jeder User kriegt wenn er seinen Charakter macht, kriegt er als ersten Gegenstand ein virtuelles Abstandshölzchen. Dann ist natürlich wunderbar, dass die Leute sich sicher fühlen können. Allerdings ist es natürlich sehr interessant, dass du an den Leuten jetzt vorbeiläufst und wenn irgendjemand dir was zuruft, dann hörst du den gar nicht, weil. Ist so lustig. Nebenan sind Millionen Leute beschäftigt, sich gegenseitig zu erschießen und haben dabei riesigen Spaß. Und die Leute haben Angst davor, dass sie virtuell jemand anfasst. Ja, und die Entwickler nehmen es halt ernst. Ne? Und nochmal, es gibt eine ähnliche Funktion, die man optional für sich selber immer aktivieren kann. Aber das reicht nicht. Jetzt müssen alle in Watte gepackt werden, sonst werden wir alle sterben. Und sagen wir es mal so, ich meine, wir kennen das ja alle bei irgendwelchen Online-Sachen, wenn irgendwelche Sachen an der Spielphysik geändert werden durch irgendwelche Patches, dann gibt es meistens irgendwelche Exploits, wo irgendwelche lustigen Leute herausfinden, wie man da irgendwas mitmachen kann. Und ich habe dann noch nicht zu was gesehen, aber die ganze Technik funktioniert wohl so, wenn sich zwei Leute zu nahe kommen, dann gibt es quasi so einen leichten Bounce-Effekt, dass sie voneinander abgestoßen werden. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute sich gegenseitig durch die Gegend schießen und riesigen Spaß damit haben. Tja. Ja, absolut sinnlose Sache. Und ich meine, was macht das dann überhaupt noch für einen Sinn, das Spiel? Du läufst durch die Gegend, kannst mit den Leuten gar nicht mehr interagieren. Es sei denn, du kennst die eh schon und hast dich voll mit denen verabredet oder du gehst auf einen Extra-Server, wo dann wahrscheinlich auch nicht die Masse der Larifari-Spieler sein wird, sondern nur irgendwelche Hardcore-Spieler, die hunderte Stunden darin sitzen. Und das sind ja nicht unbedingt immer die Leute, mit denen man spielen will. Vor allem, wenn man nicht mit seltsamen sozialen Interaktionen konfrontiert werden will. Ich meine, sagen wir mal ehrlich. Aber ist das schon komisch, dass eine Firma dann auch sagt, jawohl, machen wir sofort oder so. Sich sofort einknicken, das sofort umsetzen. Wo es doch ihr Spiel auch konterkariert, ihr Spielprinzip. Das ist schon komisch. Tja, und das ist das Metaverse, wo Facebook, ein Teil dieses Horizon Worlds ist halt. Wofür habe ich denn so das wirklich funktionable, wo die auch Shops und Läden und alles Mögliche reinmachen wollen und wirklich massiv Geld mitverdienen? Second Life lässt natürlich grüßen. Ne? Ja. Das ist mal wieder das Erste. Ich meine, vor Second Life gab es auch schon was. Den Namen habe ich aber schon wieder. First Life. Das floppt doch sowieso hier mit. Das floppt doch voll, oder nicht? Oder vielleicht hieß es einfach nur Live. Abwarten. Allein schon wegen der Bandbreite für die VR-Brillen. Ja, genau, das steht ja auch unter anderem drin. Bandbreite für die VR-Brillen. Ja, das steht hier unter anderem drin, dass der Börsenwert abgekackt ist. Ach, weißt du, das steht da dran auch Quarantäne für Online-Leute. Ja, sie haben Schwierigkeiten mit Konkurrenz. Also Facebook hat viel Konkurrenz angeblich. dann sind sie auch mit ihren Sachen ziemlich am oberen Ende angekommen. Also viel mehr Nutzer oder so können sie kaum gewinnen. Die Jüngeren laufen ihnen scheinbar so ein bisschen weg. Das war aber auch schon vor ein paar Jahren so angesagt worden, dass sie so eine Art, die hatten das damals mit Epidemien oder so verglichen, glaube ich, dass eben so ein Facebook auch eine bestimmte Halbwertszeit nur hat, nämlich von 10 Jahren oder sowas. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch richtig in den Keller geht. Aber ja, die Oculus-Brillen bzw. die VR-Geschichte, die spielt wohl auch eine Rolle, weil sie gesagt haben, eben, dass ja die, wie gut das funktioniert, auch davon abhängig ist, wie stark die Bandbreite ist, eben, die man da zur Verfügung hat. Und das hat Facebook ja nun mal nicht selbst in der Hand. Ne? Das stimmt ja. Verstehe ja, und dann haben sie eben auch ziemlich stark investiert und wenig zurückbekommen, so, ja. Da ist der Kurs dann eigentlich. Ist das so ein Streaming-Ding oder was? Also ja, das, du brauchst dann nur eine Oculus und dann streamt er dir praktisch die Einzelbilder runter oder was? Ja, weil Bandbreite, das wäre ja der einzige Punkt, wo Bandbreite ins Spiel kommt. Ja, aber wenn du jetzt dieses Game spielst, meinetwegen, und willst dann was einkaufen und so weiter, ja. Wenn das alles VR sein soll, klar, brauchst du da Bandbreite für. Ja. Ja. Kennt ihr die Leute, die zu allem was zu sagen haben? Mohammed. Er war in der Welt der Mama-Blogs. Mohammed in der Welt der Mama-Blogs. Abgetaucht und wieder aufgetaucht. Der nächste Film von Uwe Boll. Ja. Das Gefühl, das wird frauenfeindlich jetzt, ja. Oder. Von ihm oder von uns? Von ihm. Seit Monaten lese ich also Mama-Blogs über Schwangerschaftstee, die Saugkraft von Windeln und pädagogisch wertvolles Spielzeug. Genauso lange brodelt in mir diese Kolumne. Was läuft bei so vielen Mama-InfluencerInnen nur schief? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich erwähnen, dass ich selbst keine Kinder habe und auch keine plane. Als oh, ist wichtig zu erwähnen. Ganz wichtig. Ich hätte es gedacht, er ist angehender Vater. Oh Mann, ey. Als kinderloser Cis-Mann über Parenting zu schreiben, ist gewagt. Da ich aber meine Friends aktiv ermutige, an der sweeten Umvolkung zu arbeiten, nehme ich mir jetzt mal das Recht heraus, einen Außenblick zu wagen. Die sweete Umvolkung, ja, das wird ja die Herzen wieder in Hunderten zufliegen lassen. Aber in meinen Augen bist du echt erbärmlich, was das angeht. Also dieser Hass, der da aus dir spricht, dass du mit dem nicht umgehen kannst irgendwie und den ständig auf Menschen, die nicht so sind wie du, projizieren musst, damit du den möglichst weit von dir weghalten kannst, ist wirklich erschreckend. Ich habe lange nachgedacht, was mich an den oft pastelligen Instagram-Profilen so einiger Mama-InfluencerInnen am meisten stört. Ich konnte mich bisher nicht entscheiden. Da ist zum Beispiel die Glorifizierung traditioneller Geschlechterrollen. Zwar kann es aus meiner Sicht durchaus Teil von Queerness sein, traditionelle Geschlechterrollen für sich selbst zu wählen, Vater, Mutter, Kind aber als Nonplusultra darzustellen, strahlt toxische 50er-Jahre-Vibes aus. Wenn der Ehemann der Mama-Bloggerin noch dazu gefeiert wird, weil er mal den Abwasch gemacht hat. Einfach nur wow. Brav auswendig gelernt, am Said. Mohammed. Denn am schlimmsten ist dieser vorwurfsvolle Ton zwischen den Zeilen. Wenn du nicht die Windelmarke XY im Abo kaufst, bist du eine schlechte Mutter. Nutze Rabattcode, wir ziehen dir Geld aus der Tasche für 10% Nachlass. Oder wenn du nicht reich geerbt hast und deinen Kindern mindestens einen tennisfeldgroßen Garten bieten kannst, musst du mal darüber nachdenken, ob du dein Parenting nicht optimieren solltest. Oder mehr als 3 Sekunden Screentime für dein Kind ist schlecht und du solltest vor das Mama-Blog-Tribunal, wenn du eine ganze Folge Teletubbies erlaubst. Kauf lieber diesen Holzklotz für nur 199,99. Was genau geht in deinem Kopf vor, Mohammed? Ich meine, das mit dem Mama-Tribunal finde ich ja nicht mal so schlecht. Da hat er doch eigentlich einen Punkt, aber das will natürlich eigentlich keiner hören, das stimmt schon, ne? Ich denke, da geht es auch um kleine Kinder. Warum sollen die schon Fernseh gucken überhaupt? Ja, nee, aber dass sie im Netz darüber entscheiden, sozusagen, was jetzt das, wie man es jetzt am besten macht als Eltern oder so. Dass man, dass sich da viele so einer Massenmeinung dann hingeben, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also, sowas auch ausgiebig besprochen wird dann online und so ein Quatsch. Ja, das ist so. Glaube ich auch. Seine Freundin hat ihn dann gebeten, aufzuhören, den Blogs zu lesen, die schwanger ist. Und ich kann das verstehen und das war wahrscheinlich besser für alle Beteiligten. Inklusive uns, weil er hat sich dann mal wieder wirklich die Mindestlänge nur rausgequält über das Thema. Ich glaube, kürzer druckt die Taz einfach nicht. Keine 300 Wörter, meinst du? The importance of diversity and inclusion in media, Dimension 20. Ein Blog-Eintrag über eine Webshow, Dimension 20, die ich noch nie gesehen habe. Wir haben nur diesen Artikel darüber gelesen, dass das wohl eine Show, in der Menschen ein Tabletop-Rollenspiel spielen und dabei, ich weiß gar nicht, ob die in einem Raum sind oder ob die halt über irgendeine App miteinander verbunden sind. Auf jeden Fall spielen sie das und dieses, ich habe selten sowas Leuchtendes gelesen mit diesem Artikel, wenn er über die tollen Charaktere spricht, die da entstehen. The characters played by members of the cast across multiple campaigns provide even greater diversity, and this particular eye on inclusivity has created a wealth of wonderful characters. These diverse characters include Beardsley's Kristen Appleby, Pete Conn, blah blah blah blah. Liam Wilhelmina from A Crown of Candy, who are a queer woman, a trans man dealing with addiction, and an asexual man, respectively. Similarly, there are Emily Axford's Figfeth from Fantasy High, a bisexual tiefling woman, a Japanese-American man, a Polish immigrant, und der andere, who struggles with anxiety and panic attacks, and the biracial, in Klammern, black human, white elf, Fabian Seacaster from Fantasy High, und the black man in the Unsleeping City. Also, wir reihen einfach Dinge aneinander, die in einem Walking-Artikel gut klingen, und allein gibt dieser Webserie schon ihre Qualität. Ist das nicht wunderschön? Und dann gibt es auch noch Ruck Bargrock, a gay half-orc, whose character arc includes coming to terms with his sexuality. What the fuck? Ich weiß, jeder kann Rollenspiele spielen, wie er will. Und wenn man einen schwulen Halborg auf dem Weg zu seiner sexuellen Identität begleiten will, ist das für mich völlig in Ordnung. Aber das hier als das ist Rollenspiel sozusagen hinzustellen. Und das ist das Beispiel, an dem wir uns alle für das Bessere in der Welt orientieren sollten. Ich war schon dabei damals in den 80ern, als Rollenspiel einfach noch dazu da war, Spaß zu machen und irgendwie den Abenteuersinn, die Lust nach Abenteuern zu stillen. Sowas ganz Einfaches, was in jedem Menschen wohnt. Eskapismus. Aber nein, wir brauchen schwule Halborgs oder einen Native American Wizard, who discovers magic through mathematics, and the ruler of the dream realm that is portrayed as agenda. Ja, das brauchen wir alles, damit sich jeder sichtbar fühlen kann. Und aber ist darunter auch eine Story? Ist darunter auch was Spaß macht? Oder muss ich mir das vorstellen wie eine Folge von diesen unerträglichen Sitcoms wie Friends oder so, dass fünf Leute in einem Raum sitzen und eigentlich nur über ihre Probleme reden die ganze Zeit, anstatt rauszugehen und die Orks zu verhauen, weil man könnte ja erstmal diskutieren, ob das überhaupt irgendwie postkolonialistisch noch in Ordnung ist. Oh Gott, echt, sie machen alles kaputt. Alles, was sie anfassen, machen sie kaputt. Das ist ein Interview mit dieser Politikberaterin, genau, die nämlich ganz toll findet, dass jetzt feministische Außenpolitik gefahren wird und versucht, das nochmal irgendwie zu erklären. Mir ist das nicht so richtig klar geworden, wo der Sinn drin liegt. Sie schreibt zum Beispiel an einer Stelle, man sagt an einer Stelle, dass sie, Waffen ächten wollten, mit denen persönliche Gefahr von ausgeht oder irgendwie sowas. Also Bomben sind nicht so ein Problem, so, sondern Pistolen oder so, habe ich das verstanden. Ja, ja, also das ist wirklich irgendwie ein sinnvoller Gegen. Das ist auch das Ding, wo ich mir dann wieder so denke, das ist echt irrer Schmarrn, was die hier verzapfen. Ja. Feminismus bedeutet, gegen patriarchale Strukturen vorzugehen. Er richtet sich eben nicht gegen Männer, das nicht hin, sondern gegen ein System, in dem der Mann in der Familie und im Staat die Vormachtstellung hat. Die Kehrseite ist nämlich, dass alle anderen und dabei Frauen als größte Gruppe mit Gewalt und Unterdrückung leben müssen. Das reicht von Belästigung bis Mord und Krieg. Frauen vom Krieg am meisten betroffen. Naja, sie verlieren ihre Söhne. Und zwar durch Krieg. Ja, aber ihr erinnert euch nicht mehr. Ich war damals schon auf der Welt, als der Krieg Frauen gegen Männer ausgebrochen ist. Und, da gab's und weil die Ausübung von Gewalt mit Waffen noch effizienter funktioniert, war die Abrüstung schon immer eine Kernforderung feministischer Außenpolitik. Weil ihr bescheuert seid. Das ist nämlich genau dieses Ding. Die Waffe in der Hand von der Frau ist nämlich ja im Endeffekt... Ja, mit dieser Waffe kannst du überhaupt was machen in diesem Krieg. Ohne diese Waffe kannst du überhaupt nichts machen. Also, insbesondere halt die Schusswaffe, ne? Ja. Ja. Die ohne halt einen großen, physisch gewachsenen Mann mit einer kleinen, zierlichen Frau auf eine Augenhöhe setzt. Ja, das ist so widersinnig, diese ganze Kacke. Gründe schon, warum das relevant ist. Ich finde es auch ganz komisch, das an so einer Stelle irgendwie nach vorne zu heben, dieses Thema. Das ja, also als ich das gelesen habe, habe ich mir halt wieder gedacht, das ist wieder so eine Geschichte, das ist so eine Sache, die stinkt nach Desinformation. Das ist wirklich so was, wo ich als Auslandsgeheimdienst irgendwie, wenn ich andere Leute schwächen will, mir so eine Scheiße überlege. So Leute, die dann kommen und sagen, oh, diese ganzen Waffen machen mir Angst, ich bin ein kleines Mädchen, mach die ganzen Waffen weg. Und dann machst du die ganzen Waffen weg und dann kommen sie an und übernehmen den Laden. Und dann kannst du gucken, wer dich dann noch schützt. Ja, ich frage mich aber auch, wie Verhandlungspartner oder Verhandlungsgegenüber das so wahrnehmen, wenn dann plötzlich solche Themen auf den Tisch kommen. Also eigentlich streiten so Gebiets- und Ressourcengewinne und Verluste oder sowas und wer wem mit welcher Bombe auf den Kopf haut und dann kommen die Frauen und wollen irgendwie besprechen, dass keine vergewaltigt wird. Ja, sicher, ist auch nicht unwichtig, aber es ist auch irgendwie in dem Dings dann, ja, es ist auch möglicherweise in der Situation auch gar nicht zu verhindern oder so. Es ist eben dann Krieg in der Regel, also so ein Quatsch. Ne? Naja, gut, das ist für mich auch übrigens natürlich nicht nur Krieggeschichten, aber naja. Esst ihr gerne Schokoriegel oder Kaugummis? Also nicht essen, aber kaut ihr gerne Kaugummis. Also hier sehe ich nicht auf jeden Fall Anzeige. Ja, Anzeige ist raus. Wäre ich, genau. Kundinnes Maß. Was hast du denn für bezahlt? Nee, das ist doch schon aus dem letzten Jahr. Ich habe es ein bisschen spät gefunden. Ich wusste gar nicht, dass sie es gedruckt haben. Das Geld war schon überwiegend. Nee. Die Kundin ist Mars, deswegen habe ich nach den Schokoriegeln gefragt. Kundin. Ist die Kundin Mars oder die Kundin? Ja. Auf jeden Fall hat hier Mars nämlich eine Studie gemacht. Und dazu haben die Mitarbeiterin von Edition F dann noch ihren Senf gegeben. Also eine Crowdsourcing-Initiative in Zusammenarbeit mit der Oxford University Said Business School 10.319 Frauen in 88 Ländern zu einem eindringlichen Aufruf für systematische Veränderungen inspiriert. Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage, was muss sich ändern, damit mehr Frauen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die Antworten der Teilnehmerinnen wurden von einem Team aus Wissenschaftlerinnen der Future of Marketing Initiative der Oxford University Said Business School und externen qualitativen Analystinnen und Analysten untersucht. Und es gab dann 8 Schwerpunkte und das besprechen sie mit der Leiterin der Abteilung Corporate Affairs des Mars-Konzerns, Nina Wenzel. Was wünscht ihr euch im Rahmen des Themas der Studie Here to be Heard, Hashtag Here to be Heard, also hier um gehört zu werden, vom kommenden Jahr 2022? Herausgekommen sind starke Statements, die wir großformatig an unsere Community übergeben. Schließt euch an und kämpft mit Mars, allen verantwortungsbewussten Unternehmen und uns für das wichtigste Weihnachts- und Weltgeschenk überhaupt. Equality. Lange bin ich davon ausgegangen, dass gleiche Rechte zu gleichen Chancen führen und sich mit etwas Zeit Gleichberechtigung von allein einstellt. Da lag ich falsch. In den letzten 20 Jahren hat sich aus meiner Sicht zu wenig bewegt. Die Vereinten Nationen sind vor Beginn der Corona-Pandemie davon ausgegangen, dass es mehr als ein Jahrhundert dauern wird, um die Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen. Laut dem Weltwirtschaftsforum hat Covid-19 uns geschätzt um weitere 36 Jahre zurückgeworfen. Wir müssen uns klar sein, dass wir die UN-Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wohlergehen sowie Frieden und Wohlstand nur in einer gleichberechtigten Welt erreichen werden. Ist schon böse, wie hier das Wort Gleichberechtigung benutzt wird, obwohl sie eigentlich von Gleichstellung redet. Jo. Weil Gleichberechtigung, das wäre ja das, was sie sagt, dass sich aus gleichen Rechten halt irgendwann eine Waage bildet, aber nein. Als Gesellschaft wünsche ich mir, dass die Aufmerksamkeit für Gleichberechtigung, Inklusion und Diversität nicht nachlässt. Und uns als Mars wünsche ich, dass wir im Bereich Inklusion und Diversität in Deutschland noch mutiger vorangehen, mit dem nötigen Respekt und Feingefühl für die Komplexität der Herausforderung. Und ganz persönlich wünsche ich mir für meine beiden Töchter, dass sie mit immer weniger Stereotypen konfrontiert werden, überzeugt sind, dass sie wirklich alles sein und werden können und das Leben sie über 2022 hinaus in diesem Glauben bestätigt. Ja. Deine Töchter, du bist irgendwie eine hohe Nase bei Mars Deutschland. Deinen Töchtern wird es schon gut gehen. Die haben Marketing-Tante hat die richtigen Sprüche drauf. Ne? Die haben ein Pferd, die haben jeder ein eigenes Zimmer. Und du redest hier so von oben runter. Aber es ist ganz wichtig, dass die Diversity mehr wird. Diese armen Leute können weg, aber Diversity. Das Ziel der Ergebnisse der globalen Zuhörstudie, was das auch immer ist, Here to be Heard, war es, die Stimmen von Frauen über alle Grenzen hinweg zur Gestaltung einer inklusiveren Welt zu verstärken. Welche allgemeinen Schlüsse ziehst du aus der Studie? Die Frage war konkret, was muss passieren, damit Frauen ihr volles Potenzial ausschöpfen können? Die Top 3 Forderungen der Here-to-be-Heard-Teilnehmerinnen weltweit sind: erstens, Diskriminierung und schädliche Geschlechterstereotype zu beseitigen, zweitens, gleichberechtigte Karrierechancen und drittens, mehr Frauen an der Macht in einflussreichen Positionen. Wir bei Mars haben daraus messbare Ziele entwickelt und konkrete Maßnahmen abgeleitet. Die Chance sehe ich darin, dass sich ein Fortschritt in einem Bereich positiv auf alle anderen genannten Forderungen auswirken sollte und es doch möglich sein muss, in allen Bereichen durch gezielte Maßnahmen echte Fortschritte zu erreichen, nicht erst in 136 Jahren. Und dann kommt so ein Einschub von Malia Bauer, die ja dann offensichtlich eine Mitarbeiterin von, ja, Speaker-Innen-Management bei Edition F hat, ist die Dame. Für 2022 wünsche ich mir ein Ende der emotionalen Care-Arbeit, die ich regelmäßig für Männer leiste, seit ich denken kann. Bitte fangt an, euch mit euren Gefühlen auseinanderzusetzen, sie adäquat zu kommunizieren und Verantwortung für sie zu übernehmen, anstatt sie aufgrund eures Männlichkeitsverständnisses und eurer Erziehung auf uns abzuwälzen, sie zu verdrängen oder uns damit zu verletzen. Die diversen Herausforderungen einer Pandemie sind für uns alle genug. Ja, habt ihr gehört, ihr scheiß Männer? Wenn ihr nach einem 12-Stunden-Tag nach Hause kommt, bitte nicht den Kopf irgendwie an die Schulter der Dame legen, weil die ist schon gestresst genug von der Pandemie und die ist nicht dazu da. Es kommt immer auf die Stechung mit der emotionalen Arbeitszeit. Ja. Aber das Maß, das ist immer für dich da. Ja, genau. Das Maß ist immer für dich da. Bei Arbeit, Sport und Spiel. Ja, ich erspare uns, das ist ein relativ langer Artikel, wer noch mehr darüber wissen möchte, welche Schokoriegel er vielleicht besser nicht mehr kauft, kann den auch ganz lesen. Aber leider der Name, ne? Wrigley Mars oder was? Mars Wrigley? Boah. Dann stellt man sich direkt die Kombination vor und das ist eklig, ne? Schoko und Kaugummi. Na, After Eight gibt's ja auch. Schafft Mammon. Muss man aber auch mögen, ey. Ne, Schokolade im Kaugummi, das ist so assi. Ja, der Spiegel hat was Schönes rausgefunden, nämlich dass der Klimawandel dick macht. Also das ist voll schlimm, weil dann kommen nämlich die ganzen Adipositas-Menschen nicht mehr. Also in Wirklichkeit haben sie festgestellt, dass bei Babys, die irgendwie in einer wärmeren Gegend aufwachsen, ja, dass sie scheinbar mehr Hunger haben oder so. Die essen nämlich irgendwie. Also in der Nähe Netz. Von Waldbränden haben sie irgendwie in geschrieben. Wald, in der Nähe von Waldbränden. Ja, die haben das aber auch mit Temperaturen in Verbindung gebracht noch und ein paar andere Sachen. Ja, ja, genau. Waldbrände sind offensichtlich gleichsetzbar mit Klimawandel. Ja, weil da brennt ja viel mehr Wald, ne? Also, weil wenn mehr Klimawandel ist und so. Ich fand es vor allen Dingen lustig, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten vor einer Weile mal so einen sehr guten Artikel über den Ursprung des Rassismus. Und da ging es darum, dass angeblich halt irgendwelche Leute dann der Meinung waren, dass also Leute, die in wärmeren Regionen wohnen, dass die Kinder im Mutterleib gekocht werden. Dass sie deswegen dann nicht so schlau sind oder so wie die anderen. Und da musste ich ja dann denken, wenn ich dieses Bild hier sehe mit diesem It's getting hot in here, was die sich hier, die Schwangeren sich hier auf ihre Bäuche geschrieben haben. Und weil das ist ja wortwörtlich dieselbe Argumentation. So nach dem Motto, ja, hier ist es irgendwie warm und deswegen werden die Kinder dick. Ja, was sind Kinder dick? Ey, das sind einjährige Kinder. Weiß ich nicht, das hat eben eins mehr Appetit und eins weniger. Und wenn sie es irgendwie in einer warmen Gegend wohnen, haben sie vielleicht mehr Appetit, ja. Würde ich einfach noch zulassen, den Zusammenhang. Can I have another cookie? No, ja, ja, so ungefähr. Und außerdem, wenn man mit einem Jahr dick ist, das heißt ja nicht, dass man mit zwei oder drei dann auch dick Mama, ist. Mama, ich will kein Maß mehr essen. Ja, ja als genau. Kind. Ich will keine emotionale Arbeit hier mehr leisten, ist dein Maß. Das denk doch mal meine Zähne, Mama. Das ist feministischer Zucker, der wird dir guttun. Und wie wir hier bei einer gewissen Judith Savage Bassard lernen, noch nie gehört den Namen, spricht hier die Bundeszentrale für politische Bildung auf diesem Cursed Instagram-Kanal Say My Name von Mehrgewichtigen. Und but don't count my pounds, ne? Und die Mehrgewichtigen sind halt die Opfer von struktureller Diskriminierung. Und Mehrgewicht bedeutet nicht gleich ungesund. Und Body Mass Index mögen sie natürlich nicht, weil das ja irgendwelche Aktivisten schon seit Jahren fordern, dass man den Body Mass Index nicht mehr nehmen soll. Ja, das verfälscht, weil Muskeln so schwer sind. Und unter dem vielen Fett ist ja noch viel mehr Muskelmasse, das ist ja klar. Deswegen und natürlich ist so das kapitalistische System Ricarda schuld daran. Den Linksaufsteiger lang. Ricarda Fitnessstudio lang. Ist im Damenboxen eine Größe gewesen. Ne? Natürlich ist das kapitalistische System schuld daran, dass Fettleibigkeit in der Gesellschaft kritisch gesehen wird. Nicht medizinische Fakten. Fettphob, wer das bestreitet. Ja, politische Bildung, say my name. Echt? Cursed Instagram-Channel. Das war der BPB, oder? Ja, wir vor allem, sie schreiben auch sowas wie, dass das Mehrgewicht bei einer Operation halt die Überlebenschance erhöht. Schreiben sie in einem von diesen Dingen. Da habe ich dann auch so, ich meine, ist klar, gibt es sicherlich Leute, die haben vielleicht irgendwie Anorexie oder irgendeine Stoffwechselkrankheit oder so. Die sind so leicht, dass sie halt bei einer Operation natürlich ein Risiko laufen. Aber das so wie so eine, ja, so ein paar Pfund mehr, das bringt ja was im Krankenhaus, so zu verkaufen. Ich weiß es auch nicht. Also eigentlich ist der Übergewicht irgendwie eher so kreislaufbelastend und so weiter. Oh, das also, Ding. Warum ausgerechnet das in OP dann gut sein soll? Keine Ahnung. Ja, das ist gut, ne? Ja, OP stand da auch, glaube ich, nicht, sondern Intensivstationen, aber egal. Okay. Jedenfalls, ja, das ist hier von ZDF heute, sind Gaskraftwerke und Atomkraft gut für das Klima, nach Ansicht der EU-Kommission zumindest vorübergehend. Die EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein und dazu ein Bild von den Kühltürmen von einem AKW, wo man halt so einen schwarzen Schleier draufgelegt hat. Und, das fällt uns da spontan auf. Das sieht halt so ein bisschen nach, da strömt irgendwie die verpestete Luft aus. Der Tod, Chris. Der Tod strömt da aus. Sag doch, wie es ist. Der Tod. Wobei das ja nur Wasserdampf ist von der Kühlung halt. Und das ZDF hat also auf Anfrage von der Bild-Zeitung, wo das ja auch hergenommen ist, der Artikel, haben sie geantwortet, das sei nur, damit die weiße Schrift richtig zur Geltung kommt, die wir hier sehen. Deswegen haben sie da das abgedunkelt. Und ja, also. Die haben so geändert. Gelogen. Ne? Dann haben sie nur behauptet, ja genau, sie hätten eine Folie mit drauf gemacht, genau. Die hätte verrutscht oder so, ne? Genau, das haben sie, glaube ich, nur geschrieben. Maus gerutscht. Die hätten auch eine Vignette drum machen können. So ist das einfach nur unehrlich. Ja, ja, aber so funktioniert es halt, ne? Ja, der Beitrag hat jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes Bild, so. Komplett anders. Es ist aber auch immer noch duster, sieht immer noch nach Gift und gefährlich aus im Kraftwerk. Ja, ja, aber die ganze Problematik mit den Gas- und Atomkraft, dass das halt auch dem Klimaschutz und Umweltschutz dienen soll. Ja. Die Deadline ist ja am 12. Februar. Bis dahin muss quasi eine Zweidrittelmehrheit an Parlamentariern zusammengetrommelt werden, die extra sich dazu im Parlament einfinden. Bin immer noch gespannt, ob das stattfinden wird. Dann machen wir neues Atomkonzept. So wichtig ist uns das nicht. Wir lassen das jetzt mal durchrutschen. Nee, genau. Also Deutschland. Jemand hatte ein schönes Ding gemacht auf Twitter, wo er halt dieses Bild von dem Atomkraftwerk genommen hat und oben drüber noch mehr grünen und grauen Rauch und dann da drin so Hitler, die AfD und was war es noch? Ich glaube, das Atomzeichen. Ich habe mich bei dem ZDF für die Grafikgestaltung beworben. Kann man die Türme nicht mit Solarzellen verkleiden oder irgendwas? Irgendeine Schnapsidee fällt Ihnen doch sicher ein. Oder als hängende Gärten benutzen oder so. Du wachst nicht ganz. Das wäre guck mal, das wäre so ein riesiger grüner Zylinder, den Leuten noch gefallen. Genau, wir machen das nicht mehr mit Kühlen, das nicht mehr mit Wasser, wir kühlen das jetzt mit Windkraft. Und wenn dann zufällig der Wind nicht bläst, dann ist halt die Schmelze. Dann hast du mehr Energie. Dann ist Windkraft auf jeden Fall schuld. Nee, das ist Atomkraft. Das Paradoxe ist ja, der Atomkraft ist ein Windkraftwerk, was halt nur den Wind durchschießt mit Wasserdampf. Aber ja. Ja, ja, ja. Alles ist so theoretisch. Länder können nicht klimaschutz verpflichtet werden. Ja. Eine sehr seltsame Aktion. Hier haben sich mehrere Verbände und der hier Friday for Future, mehrere Aktivisten aus dem Umfeld, Schülerverbände, haben quasi mehrere Klagen eingereicht, die von Anfang an ziemlich aussichtslos waren, weil, wie das Gericht jetzt halt auch festgestellt hat, so ja, im Endeffekt sollte geklagt werden, dass nicht nur der Bund, sondern die einzelnen Länder auch alle sich für bestimmte Reduktionen, was CO2-Budgets angeht, gesetzlich festlegt und sich selber einschränken. Und das haben halt 6 Bundesländer nicht gemacht, weil die einfach gesagt haben, das ist nicht notwendig, dass wir das machen, weil es ist auf Bundesebene schon beschlossen und es gibt kein länderspezifisches Budget, es gibt nur ein bundeseinheitliches Budget und warum sollen wir dafür jetzt ein Gesetz machen? Aber nee, das wurde als negatives Signal gedeutet und die Länder sollten am besten noch schärfere Gesetze machen mit der Begründung. Es ist, was übrigens eine Verfassungsgerichtsbegründung ist. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass Grundrechte jüngerer Generationen davor zu schützen sein, durch zu zögerliche Klimaschutzmaßnahmen in der Zukunft unverhältnismäßig belastet zu werden, unter anderem durch Freiheitsentzug und andere Beschränkungsmaßnahmen. Also es gibt tatsächlich die juristische Begriffserklärung, wir müssen jetzt Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen treffen, damit in Zukunft der Staat die Freiheitsrechte der Bürger nicht einschränken muss, wegen den Folgen des Klimawandels. Ja gut, dass das nicht für die Kredite ist, gilt, die wir auch aufgenommen haben. Das erstmal. Aber das ist eine Begründung, die haben wir schon seit letztem Jahr. Und mit dieser Begründung haben halt diese Verbände diese Klagen, die von vornherein aussichtslos waren, eingereicht. Und das Gericht hat es jetzt halt auch mit der Begründung mit der gleichen Begründung abgelehnt. Ja, es gibt für die Landesgesetzgeber kein Gesetz, dass sie das durchführen müssen. Es gibt auf Bundesebene ein Gesetz, was die Länder mit einschließt. Und deswegen sind diese Klagen gegenstandslos. Also es ist im Endeffekt eine riesige PR-Aktion gewesen. Juhu, wir ziehen mit den Schülern vor Gericht und sammeln ganz viel Geld ein und klagen uns durch die Instanzen durch. Und es ist von Anfang an einfach nur eine reine PR-Aktion gewesen. Weil von Anfang an klar war, ja, gegen was klagt ihr überhaupt? Die Länder müssen das Gesetz nicht machen. Die Länder werden sich an alle Zuteilungen halten, die der Bund macht. Also es ist einfach absolut gegenstandslos gewesen. Reine PR-Maßnahme und Länder können nicht zu Klimaschutz verpflichtet werden. Die Überschrift hätte sein müssen, von vornherein aussichtslose Klagen werden als reine PR-Maßnahme entlarvt. Aber nee. Das wird jetzt wieder als weiterer Spruch genommen. Das böse Gericht will das Klima nicht schützen. Hier, die wollen weiterhin die Umwelt zerstören. Deswegen müssen wir jetzt noch mehr Aktivismus machen und spendet noch mehr Geld. Ja, ja, darum geht es immer. Ja, und hier haben wir nochmal den Ombudsmann der FDP, den Herrn Gurul, schon ein paar Mal hier gehabt. Und ich fand einfach dieses Zitat, was hier gebracht hat von dem Sloterdijk, der Brechtgen hat dazu gesagt, das wäre noch größeres Geschwurbel als sonst und das kann ich durchaus, sehe ich auch so. Und vor allen Dingen hatte ich dazu die ganze Zeit so ein Bild im Kopf von so ein altes Gemälde irgendwie von so einem Fürsten oder so, der da so mit seinem dicken irgendwelche Pelzen oder so rumstehen und auf das Volk runterguckt. Er schreibt hier, Freiheit ist nur ein anderes Wort für Vornehmheit. Das heißt für die Gesinnung, die sich unter allen Umständen am Besseren, am Schwierigen orientiert, eben weil sie frei genug ist für das weniger Wahrscheinliche, das weniger Vulgäre, das weniger allzu Menschliche. Also, ja, also kriege ich halt übelste Aristokraten-Vibes von diesem Zeug. Und ja, das ist halt so diese Leute, die ich immer als Sophistenliberale bezeichne, die dann immer genau wissen, warum man halt eben dann im Zweifel doch nicht machen soll, was man irgendwie für richtig hält, weil das ja dann zu vulgär und nicht vornehm genug ist oder so. Ja, deswegen fand ich das halt ganz passend. Tja, wenn Freiheit sich erkämpft hat, dann soll man es auch nützen, ne? Ich dachte mir, ich reiche mal den Artikel ein. Ich fand den ganz witzig. Gott, eine undankbare Maus. Genau, die Haselmaus ist undankbar. Wow. Haben sie ja extra so eine Brücke hingebaut in Vilshofen, wurde 2018 die Haselmausbrücke für 100.000 Euro gebaut und dann eingeweiht. Und die streng geschützte Maus steht hier noch, soll die Ortsumgehung, also die Hauptstraße da unbeschadet passieren. Ja, will sie aber nicht. Interessiert die Haselmaus nicht. Die nimmt irgendeinen anderen Weg oder gar keinen, weiß ich gar nicht genau, ob sie dann der einen Seite vielleicht bleibt. Ja, nee, das, der Gag ist ja noch, dass er auf der anderen Seite, eben, wo die Haselmaus eigentlich hingehen wollte, da haben sie jetzt auch noch ein Neubaugebiet gemacht. Mit anderen Worten, da gibt es gar keinen Raum mehr für die und deswegen benutzt sie auch die Brücke nicht. Das ist halt ein völliger Schildbürgerstreich, mal wieder. Da, so ein grünes Projekt. Und aber sie sagen, dass man dieses schöne Fundament von der Brücke ja auch für eine Fahrradbrücke verwenden kann. Das stelle ich mir gerade vor, wie das dann die noch bessere, dann aber die noch bessere Idee fand ich, da Geschwindigkeitsschilder dran zu hängen. Ja, genau. Also, wir haben mal für 100.000 Dollar hier. Auch so nicht die sagen, aber es wird tatsächlich genutzt von irgendwelchen Spitzmäusen und irgendwelchen Vögeln. Also. Und Eichhörnchen. Die sind ja schlau. Steht da drin, ich habe den Artikel auch gesehen. Also Maus ist nur ein bisschen hochnäsig. Da bin ich aber echt froh, dass die Vögel die Brücke nutzen. Wie sollen die sonst über die Straße kommen? Ne? Ja, ja, das ist und gut, ne? du bist so ein nicht inklusiv, was ist mit Straußen und Emus und den ganzen anderen Laubvögeln? Pinguine. Ah, den hatte ich auch gesehen, da war ich auch versucht, ihn einzureichen, aber er war so verrückt. Aber, ne? Ja, hier haben wir eine sehr abstruse Story. Sind wir bei den Tiergeschichten. Das Ganze ist vor 2 Wochen passiert und ist so in 2 Wellen durch die Nachrichten gegangen, weil im Endeffekt ein LKW beladen mit 100 lebendigen Affen erstmal, die Menge ist schon krass. Ist im Endeffekt mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen, mit einem Dumptruck. Und folgedessen wurden halt die Affen mit ihren Kisten über den ganzen Highway verteilt. Es ist wohl in der Nacht passiert, waren nicht viele Leute vor Ort. Eine Dame, die mit dem Auto angehalten ist und hingegangen ist, wurde halt dann im Endeffekt von einem Affen gekratzt und angespuckt und ist daraufhin in Quarantäne gesteckt worden, weil halt nicht ganz klar war, ob die Dame sich mit irgendwas angesteckt hat oder nicht. Preis? Ja. Du hast noch nicht erwähnt, wo die Affen herkommen. Aus Afrika kamen die. Die kamen doch aus Laboren, dachte ich. Das ist eine Sache, das kommt noch später. Erstmal die reinen Fakten, das ist passiert. Mehrere Affen sind entflohen. Das ist erstmal, was allgemein passiert ist. Der zweite Punkt ist, vier Affen sind entflohen und konnten nicht direkt gefunden werden. Die waren erstmal etwas länger unterwegs, hatten auch wohl Kontakt mit verschiedenen anderen Personen. Und daraufhin gab es halt so eine kleine Panik, so was ist mit den Affen, kommen die vielleicht aus dem Labor, was ist hier los? Da gab es halt eine Unsicherheit, es wurde erst berichtet, dass sie von einem Labor in ein anderes Labor gekommen waren und in Quarantäne waren. Dann wurde später berichtet, nein, die wurden erst aus Afrika eingeflogen und die sind einfach nur in Quarantäne, weil sie nicht tierärztlich untersucht wurden. Aus Kostengründen wird das halt in Amerika erst gemacht. Deswegen können die nicht irgendwelche Versuchsviren in sich tragen, aber halt Krankheiten, die in Afrika vorkommen und die halt Affen halt auch Menschen übertragen können, was auch nicht sehr angenehme Krankheiten sind. Dann gab es eine Nachrichtenmeldung, dass drei Affen gefunden und umgebracht worden seien von der Gesundheitsbehörde. Es wurde nicht gesagt, wo die Affen gefunden wurden und es wurde nicht gesagt, wie die Affen umgebracht wurden. Es wurde halt nur gesagt, sie wurden halt eingeschläfert. Gut, dass in Amerika jeder eine Waffe hat, ne? Ein Affe ist weiterhin unterwegs gewesen. Ein paar Tage später wurde gesagt, der vierte Affe wurde auch gefunden. Es bleiben weiterhin bei der ganzen Sache ziemlich viele Fragen. Ne? Frage Nummer eins, kamen die Affen jetzt direkt aus dem Ausland oder war es tatsächlich so ein Labortransfer? Die ganze Reaktion war ziemlich panikartig. Also die Gesundheitsbehörde hat die höchste Alarmstufe ausgerufen und alle Nachrichtenagenturen haben auch gesagt, wie können wir jetzt darüber berichten? Hoffentlich passiert da nichts. Und wie geht es der Frau? Und es ist bis heute nicht klar, ob die Frau... Also sie ist weiterhin auch in Quarantäne und in Untersuchung. Es wird weiterhin untersucht. Es kann weiterhin sein, dass sie noch Krankheiten hat, die bis jetzt noch nicht ausgeschlossen werden können, einfach weil die Inkubationszeit länger ist als 2 Wochen. Es wurde zwar gesagt, dass der vierte Affe gefunden wurde, aber es wurde nicht gesagt, was mit dem Affen passiert ist. Währenddessen bei den drei anderen Affen wurde explizit gesagt, sie wurden umgebracht, aber es werden keine Details veröffentlicht, wie sie umgebracht wurden. Und dieser ganze Fall, der hat einfach so große Wellen geschlagen, so viel Unsicherheit, widersprüchliche Nachrichtenmeldungen. Peter hat sich noch eingemischt, die Fluglinie, die Frachtfluglinie, die Affen nach Amerika geflogen hat, ist boykottiert worden. Das Ganze hat dazu geführt, dass die Fluggesellschaft jetzt überhaupt gar keine Tiere mehr fliegt, aus Tierschutzgründen, und dann hat sich so eine... Wie kriege ich meine Elefanten dann hier? Gesellschaften, die jetzt keine Tiere mehr fliegen wollen. Dieses ganze Ding ist einfach... Ne? Und viele, viele ungeklärte Fragen. Es ist nicht ganz klar, waren die Affen krank? Warum werden da 100 Affen auf einem LKW auf einmal transportiert? Wie kann sowas sein? Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Und die ganze Story erinnert mich einfach sehr stark an den Film 12 Monkeys. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Mich mehr an den anderen mit Dustin Hoffman. Wie hieß der? Contagion? Nee. Nee, das war Outbreak mit Dustin Hoffman. Outbreak, genau. Ja, aber 12 Monkeys, den hatte ich über Weihnachten mal wieder gesehen. Da gibt es auch die sehr lustige und sehr passende Dialogzeile, wo hier, na, wie heißt der Brad Pitt oder Bruce Schauspieler? Willis? Bruce Willis. Bruce Willis, dann am Ende zu dem anderen Zeitreisenden sagt, es geht nicht mehr um das Virus, es geht nur darum, Befehle auszuführen. Das ist so eine Dialogzeile aus dem Film. Sehr gut, ja. Was ich hab gestern zufällig ein neues Video von Red Letter Media geguckt. Da gab es ein Video über die ganzen Bruce Willis-Filme, die in letzter Zeit auftauchen. Er hat irgendwie 12 Filme in den letzten 2 Jahren gemacht. Und das ist alles Schund. Und das ist alles so, Bruce Willis taucht zweimal auf und der Rest von dem Film ist absoluter Dreck. Also richtiger Dreck, wo sich jeder Schauspieler schämen würde, der da einen Credit drin hat. Sehr interessante Aufarbeitung der Geschichte. Irgendwie, keine Ahnung, ob Bruce Hat Willis er Geld teure braucht. Scheidungen gehabt oder was? Ja. Teilweise kannst du sehen, dass er ein Earpiece trägt während des Shoots. Also, dass ihm jemand sagt, was er sagen soll. Und es gibt Okay. nur ganz wenige Szenen mit anderen Schauspielern. Immer so eine pro Film, wo dann auch ein anderer Schauspieler dabei Okay. ist. Ansonsten haben sie schlechte Body-Doubles in den gleichen Klamotten halt von hinten die Leute umbringen. Ist, also, wie gesagt, fand ich ein sehr interessantes Video, wer auf Film steht und Ist ja krass. ist eine interessante Geschichte, die die beiden da ausbreiten. Es hat seine Längen, das Video. Man kann am Anfang viel überspringen, bevor sie dann wirklich zu den Filmen kommen. Aber es ist schon verrückt, Ja, dass also ich jemand so bin auf jeden Fall absteigt. froh, dass sie damals diesen Weltraumfahrstuhl für die Hase im Haus gebaut haben, die wir dann einfach benutzt haben, um hier hochzukraxeln. Das war ein glücklicher Zufall. Schon sinnvoll, Aber ja. ja, das waren die Weltraumaffen. Die hätten einfach eine Brücke für die Affen bauen sollen. Da hätten die sich da alle Ja. langgehangelt, die hätten die einfach runterpflücken können. Lasst euch nicht in schlechten Filmen besetzen. Und Nee. auch nicht Lasst euch nicht gendern. ändern. Lasst euch nicht Und mit denkt dran. 199 anderen Affen in Kästen sperren und quer durch Amerika fahren. Auch nicht, wenn ihr auf dem Weg nach Kanada seid, um mit dem LKW zu protestieren. Genau. Das ist nicht Die wert. armen Laboraffen. Freedom is just another word for nothing left to lose. Meine lieben Ja. Philosophen und Sloterdijkse. Lest den Wald, geht ins Knicklicht, geht auf that Fördert was der Feuer Miete pro dient. Kopf, dort ist die Verschmettert was Safe der Space. Freiheit. Schade. Bis nächste Woche. Nie mit dem Kulturmarxismus. That Ciao, ciao. Safe Space, not that.